Und jetzt feuern wir auf allen Kanälen. Ja, dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen, 20.01 Uhr, fast pünktlich. Also es lag an mir, wir hatten ein kleines technisches Problem mit mir mal wieder. Begrüßen wir heute live dabei Andy Handicap, Dr. Ringding, Filia Noctis, Grafszahl 75, Grelli, Hamburg 75, Hoja Haha, den Interceptor natürlich, Mageddon, Maya Seal, Mandau Beach, Magnelix, Matti 16348, den Mika, Oversway 333, Physikus 2008, Sorglos 02, Stellinger, Wolf 1261 und Wolf 382. Herzlich willkommen. Auch von mir. Mir fällt gerade auf, irgendeiner muss mal was im Chat schreiben. Ich kriege irgendwie jetzt, Windows 11 hat sich ja mal wieder geupdatet. Ja, ich kriege auch hier die ganzen Nachrichten. Genau, jetzt kriege ich immer diese beknackten Nachrichten, muss erstmal sagen, alle Benachrichtigungen ausschalten. Da ist es, genau. Also ich weiß auch nicht, Windows-Updates und auch und dann immer diese Suchleiste ist wieder da gewesen, die ich erst recht nicht haben will. Ah, das ist alles sehr schwierig. Bei mir hat gestern im Homeoffice, die Tussi war ein bisschen krank und dann hat sie in meinem Arbeitszimmer ein bisschen vor sich hin Fernsehen gucken dürfen, wie es mit kranken Kindern so ist. Und dann sagt er auch, Papa, ich habe keine Lust mehr, ich gehe spielen, mach den Fernseher aus. Und sie sind erzogen worden, wenn der Fernseher ausgemacht wird, wird die Steckdosenleiste ausgemacht. Ja. Damit war mein Rechner auch aus. Und dann kam das Windows-Update, was ich gar nicht wollte. Ne? Ah, automatisch. Herrlich, ne? Ja. Das nervt im Moment aber auch wirklich mit Windows manchmal. Linux, ja, Dr. Ringling weiß ja, ne? Wenn ich dann mein Mikro und alles anstecke, funktioniert davon nicht mal die Hälfte. Geschweige denn, dass es irgendeine Software gibt, die mal einfach auf Linux laufen würde. Also, Meine alte CAD-Software lief auf Linux, aber naja, das ist auch. Auch nur die dann, ja. Genau. Kann ich mir einfach vorstellen. Ach nee, also das ist einfach, ich habe es ja auch noch hier am Laufen, ein bisschen im Hintergrund, um ein bisschen up-to-date zu bleiben, aber das ist einfach krank, echt. Also sorry, aber das kannst du keinem normalen Anwender antun. Nee, wir bleiben schön bei Windows, das funktioniert, reinstopfen geht, alles klar. Genau. Nee, T-Doll, das ist doch nicht, Tina Doll hat es doch nicht jetzt geschafft, ernsthaft hier rein. Auf Anhieb, aber sie war eben noch nicht da, oder? Sie ist gerade dazugekommen, dann müssen wir Tina noch begrüßen. Ja. Hallo T-Doll. Also eigentlich müsste ich jetzt hier so diese Auslaufmusik der AIDA einspielen. So, fangen wir an mit den Postkarten. Ich hoffe, ich habe auch alle wieder dabei. Mandau Beach aus der Oberlausitz im Zittauer Gebirge im Dreiländereck. Allerdings Dreiländereck Deutschland, Tschechei, Polen. Wobei ich gerade überlege, Tschechei, Polen, da könnte auch bald eins von wegfallen, ist in Russisch, aber naja, mal sehen. Dann haben wir Thomas Lenz, den Doktor aus Solingen. Also, genau, wo wir wieder über die Unterschrift diskutieren mussten, ob es wirklich ist oder nicht. Ja, es ist wirklich. Und sonst hat er sauber geschrieben eigentlich, ne? Der Rest ging eigentlich. Ich glaube, der macht das mit Absicht. Bei jeder Postkarte setzt er nochmal einen drunter, wo wir nicht wissen, welcher Thomas ist es jetzt. Ne? Ja, oder er muss niesen dabei. Naja, auf jeden Fall hat er auf das nächste Großevent verwiesen. Die Koordinaten lese ich jetzt nicht vor. Nächstes Groß-Event, das war, glaube ich, die OC-Geschichte. Und auf eine Wanderung bei Diederichs Tempel zwischen Solingen und Remscheid war Abel unterwegs. Genau, da hatte ich noch geguckt, aber ein Multi dazu hatte ich nicht gefunden. Also muss er wahrscheinlich irgendwie so gewandert sein. Er hat auch kein Multi dazu angegeben, glaube ich, ne? Nee, nur die Koordinaten. Immerhin waren Koordinaten doch. Naja, bei seiner Schreibweise und so, dann ist das. Vielleicht waren die doch irgendwo. Ne? Stell dir mal vor, hätte noch mehr geschrieben, dann hätten wir da 3 Stunden gesessen, bis wir überhaupt wussten, was er will. Dann. Ich habe erst eine Lasagne gelesen. Lana Sana von La Gomera, von Afrikas Küste. Da muss schön warm gewesen sein, vermute ich mal. La Gomera ist ja auch die grüne Insel der Kanaren, ne? Glaub ja. La Gomera, ja. Und als letztes dann Dr. Ringel Ding Ding Dong. Diesmal auch richtig. Nicht, dass ich wieder alles durcheinander bringe. Also die Karte war in der Nähe der Elfi, die Koordinaten, aber auch Nähe plastischer Chirurgie Dr. Sattler. Also Ach, das war die Karte, die er in der U-Bahn unterwegs geschrieben hat, ne? Ja, hat mir ein bisschen Angst gemacht, diese plastische Chirurgie. Also ich weiß nicht, wo er jetzt war. Ich finde es aber gut, dass die Leute uns so viel Aufmerksamkeit schenken, dass sie sagen, oh, guck mal, ich habe jetzt noch 5 Minuten Zeit in der U-Bahn, ich schreibe mal kurz was zusammen. Ja, das finde ich gut. Genau, nein, genau. Kein Problem, wir freuen uns über jede Karte. Aber es fand ich eine lustige Idee, wirklich mal auf dem Weg zur Arbeit oder so in der U-Bahn mal schnell eine Karte zu schreiben, herrlich. Ja, es waren ja auch nur 4 Stück, ist immer noch wenig, aber naja gut, jetzt kommt ja erst die Urlaubszeit. Und dann wird er erst warm, ne? Ja, jetzt läuft das so langsam los. Ich muss mal wieder hochschieben, hier meine Aufnahme ist gerade im Weg, sonst kann ich den Chat ja gar nicht mehr verfolgen. Was haben wir? Kommentatoren. Micha und Caro, Visi98, Marc Nelix, Doris, Pinibaldi, Sandra, Friesede, Günther, Tina Doll, Angel Cashes, nein, danke, H-Michel777 und Radio Scout. Wieder eine Menge, echt erstaunlich jedes Mal wieder. Da bin ich auch mal überrascht, wenn man bei anderen Podcasts hört, dass sie nur einen Kommentar mehr hatten oder gar keinen. Ja, das ist auch nicht nur bei einem Geocaching-Podcast, fällt mir auf. Also insgesamt kippt das alles so ein bisschen in Richtung, wir nutzen mal alles, wir benutzen alles, aber Arbeit stecken wir jetzt gar nicht mehr rein. Also das ja, genau, aber so äußern wir uns gar nicht dazu. Ne? Also, ja. Das stimmt. Da können wir mal froh sein. Ach, guck mal, kommt gerade ein Link hier vom Interceptor. Das ist plastische Chirurgie, Intimchirurgie tatsächlich, Dr. Sattler. Also war es dann doch nicht in der U-Bahn geschrieben. Das hatte ich jetzt nicht geguckt. Schamlippenverkleiner durch Intimchirurgie. Machen die auch noch was? Also machen die auch was für Männer? Weiß ich. Ich fasziniert dafür, die ganze Schamlippenverkleiner. Warum? Ich bin ja mal vorsichtig, wenn ich solche Links anklicke, ne? Ja, aber das ist ja wirklich ein richtiger Doktor. So ist ja nicht. Also. Ja, aber seitdem ich jetzt neulich hier für das Balkonkraftwerk hier so ein Plug-S gekauft habe, ne? Da scheint die künstliche Intelligenz Plug-S-Steckdose zu Plug-Ass. Ja, Plug ist schwierig. Ja. Oh nein, der hat tatsächlich da dann Bilder von verkleinerten Schamlippen. Also, ja, wollen wir nicht ins Detail gehen. Wo ist denn das hier mit den Schamlippen? Bei Gesicht oder wo muss ich es suchen? Nee, den Link direkt, dann kommst du da fast genau hin. Ja, okay. Hat er noch mehr? Ich habe jetzt nur den Link geklickt. Achso, da macht auch Lippen, wo er bei Schamlippen war, der macht auch Lippenunterspritzung. Ne? Bruststraffung, Verkleinerung, Vergrößerung. Achso, dann guck mal, Transfer praktisch eine zur anderen. Das ist ja auch mal cool. Aber für Männer hat er Brasilien Buttlift. Also was es alles gibt, ne? Ich habe mich da noch nie mit beschäftigt. Also, was ist denn für uns was hier? Bauchdeckenspranne, Straffung. Brustimplantatwechsel wäre was für uns, ne? Was ist denn Mami Makeover? Mein Gott, also manche Links, die führen ja. Ach so, wenn du Mutter geworden bist, dann kannst du den wieder kleiner machen, also den Bauch, oder? Gott, das. Ja, Lipodem kannte ich jetzt noch, was das ist, aber meine Güte. Brustvergrößerung, Bruststraffung. Da stelle ich mir mal die machen vor, Brustrekonstruktion. Ich könnte jetzt meine Ex-Frau ins Spiel bringen, aber da wäre es eher so Hirnrekonstruktion. Ja, das ist echt erschreckend, also. Was es da alles so gibt. Hm. Mein Gott. Also wer in guten Händen sein will, Dr. Sattler, ne? Ja, können wir anscheinend empfehlen. Die Seite ist schon mal gut. Ne? Nee, das klicke ich jetzt nicht an Interceptor. Wo wir beim Thema also, sind. Ich weiß gar nicht, nein. Wo der, er kennt sich aber auch scheinbar. Siehst du, er hatte den Link sofort zur Hand. Anal- und Genital-Bleaching zu Hause durch. Zu Hause? Wie das denn? Mit dem Leatherman oder was? Boah. Oh Gott. Nee, jetzt, da will ich auch nicht tiefer einsteigen. Da wird's echt eklig. Ach ja. Genau, alles für die Dose. Hat ja was mit Geocaching zu tun, immerhin. Kommentare, genau. Visi hatten wir ja letztes Mal. Visi wurde ja beschuldigt, da irgendwas kaputt zu machen von irgendeinem anderen. Ich weiß gar nicht, welcher Cache das war. Genau, das war der, der eigentlich ja dann auch krank im Krankenhaus lag, mit gebrochenem Bein und so. Ja, genau. Aber er soll ja da alles kaputt gemacht haben und das ging da hin und her und er hat nochmal ganz klar Bescheid gegeben, dass er damit wirklich nichts zu tun hat. Und so wie er geschrieben hat, hatte ich auch das Gefühl, dass das durchaus glaubwürdig klingt. Ich glaube aber auch, wir hatten das in der Sendung auch schon so aufgefasst, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass er das war. Also es machte alles nicht so richtig Sinn. Und ich hoffe auch, dass das richtig bei ihm angekommen war, dass wir da ähnlicher Meinung waren. Also wir sagen es hier auch nochmal zu, Visi hat sich mal dazu geäußert und sagt ganz klar, er hat da gar nichts gemacht und da gibt es wohl ein bisschen Ärger in dem Bereich. Naja, es gibt auch immer Leute, die dann rundherum stänkern und alle beschuldigen, das ist ja nicht so ganz neu. Genau. Da hatten wir Kreuzfahrten für ein Grüner, weil ich ja gesagt hatte, das ist eine Ökosauerei. Ich habe es hier extra mal dahinter geschrieben. Es ist wirklich so, ja, das Ding, wir waren ja jetzt auch auf der AIDA, ja, die fährt mit Gas und sogar mit Stromunterstützung. Und ganz ehrlich, wenn sie noch ein bisschen Parfüm drüber streufeln, dann riecht das auch noch gut. Aber nachhaltig wird das dadurch kein Stück. Das ist und bleibt eine einzige Ökosauerei. Da wird einfach Unmengen von Energie verballert für gar nichts. Nämlich nur durch die Gegenfahren von, wie ich jetzt weiß, ziemlich fetten Ärschen und möglichst wenig Bewegung. Also, dieses Verhältnis von Passagieren zu Verbrauch, ist ja beim Flugzeug zum Beispiel ja auch gar nicht so schlecht. Ist das beim Schiff auch wirklich so schlecht? Weißt du das? Keine Ahnung, aber egal, also auch im Flugzeug ist und bleibt jeder Flug eine Öko. Es ist einfach Urlaub mit solchen Fahr- und Flugzeugen, ist in der heutigen Zeit eigentlich, ehrlich gesagt, kaum noch vertretbar. Ich mache es ja selber auch. Also ist ja aber also schön reden kann man sich das nicht mehr, das ist so. Eben, ja, nur viele so, reden ja immer so, als wenn das immer noch was, das wäre ja da, das muss ja möglich sein. Nee, muss es nicht. Und dieses ich fand das bei eurem Schiff nur schön, ich habe da irgendwie unterwegs mal irgendwo auf eine Webcam geklickt und dann seid ihr tatsächlich im Hamburger Hafen, also gerade dann vorbeigefahren, wo ich dachte, ey, und das Ding blinkt ja auch noch wie eine Disco außen. Das machen die bewusst beim Rausfahren, das nennt der Kapitän immer die Lichtershow. Oh. Du wirst dich totlachen. Aus Rotterdam durfte er das nicht machen, also Lichtshow, das hätte er machen können, aber er durfte nicht so dieses, die spielen ja immer diese Auslaufmelodie, also das Lied hörst du einmal gerne und danach geht's dir unendlich auf den Sack. Und weil das nicht ging, hat er das dann auf der Nordsee gemacht. Ach. Also wäre ernsthaft, wir waren mitten auf der Nordsee und dann spielte diese Auslaufmelodie und die Lichtershow lief. Wo ich gedacht habe, ja, alles gut. Aber vielleicht wird er bezahlt nach Anzahl Lichtershows, die er macht. Ich bin ja, schon schlimm genug, dass der überhaupt große Provision. Also, dann kommen wir nachher nochmal drauf, dass ja, einer, genau. Ich glaube, es war sogar einer, der wollte auch, dass wir darüber mal kurz reden. Kann ich ja auch machen, das interessiert ja auch einige Kreuzfahrten. Ja. Ist jetzt nicht genau Geocaching, aber werde ich auch nicht zu lang machen. Naja, auf jeden Fall, also Öko, sorry, nein, die werden grüner, ja, natürlich werden die grüner. Panzer werden auch grüner, werden die Ketten leichter und dann verbrauchen die nur noch 48 Liter auf 100 statt. Kommt halt auf die Lackierung an. Ne? Ja, genau, das ist irgendwie absurd. Doris macht dann, glaube ich, Micha und Caro nicht so gerne, hat sich da ein bisschen, warum er so schleimig geschrieben hätte. Ja, mach sein, dass er schleimig geschrieben hat. Ich mach's trotzdem. Ich lese auch gerne durchaus mal was Nettes für uns. Also, fand ich jetzt nicht so traurig. Aber ich finde, man kann das auch durchaus mal, ich fand das amüsant, dass sie das so geschrieben hat. Kann man auch durchaus mal kommentieren, wenn man das vielleicht ein bisschen zu viel für sich selbst fand. Warum nicht? Ne? Ja, um Gottes Willen. Also ich will das auch nicht jetzt, ja. Sonst hätte ich es auch nicht freigegeben. Also, solange das nicht beleidigend wird, kann da jeder schreiben, was er mag. Pini Baldi sah das mit den Laps etwas anders. Schaut euch da den ausführlichen Kommentar an, das werde ich jetzt hier nicht komplett durchgehen, aber der war wirklich durchaus fundiert und seine Meinung kann ich durchaus nachvollziehen, das finde ich meine, aber er hat es wenigstens gut und sachlich begründet, keine Frage. Sandra fand die Geogames auch ein bisschen hohl, hat aber wohl ein T-Shirt gewonnen. Sie wollte auch ein Bild senden, also entweder ist das T-Shirt noch nicht da, ansonsten Sandra, wir warten. Ich vermute auch, dass das T-Shirt noch nicht da ist. Oder ist es vielleicht etwas zu kurz geraten? Aber es ist nicht schlimm, du kannst das ruhig schicken. Das macht nichts. Wir hatten da einen Arzt, kennen wir. Ich habe heute Abend schon ganz anderes gesehen. Ja, der kann so Kleinigkeiten sonst auch wieder zurechtbauen. Also, ne, haben wir jetzt gesehen. Dann fand ich ja auch süß das Gerücht, also in Anführungszeichen ist natürlich ein Witz, dass Al Cabrals Henry einfach mit der Frontkamera immer gleichzeitig ein Bild macht, wenn er das Logbuch fotografiert. Das automatisch mit hochlädt. Ja. Das würde diese komische Galerie von Al Cabral durchaus erklären, ja. Also ich finde die Idee durchaus lustig. Ja, ich auch. Also bei dem Konto habe ich auch gedacht, Mensch, das ist so lustig, dass ich schon wieder überlegen musste. Vielleicht ist es wirklich so. Es würde einiges erklären. Wenn er ein chinesisches Handy hat, kann das durchaus sein. Ich weiß es nicht. Ne? Genau. Also, wie heißt das hier auch? Xiaomi. Ja, so ein Ding hat Heike ja auch. Oh Gott. So, was war? Ach so, in Köln wurden dann auch die Cacher-Namen in Rätseln verwendet. Da sieht man das aber ein bisschen einfacher. Da waren sie eher stolz drauf. Also hätte ich auch eher so gesehen. Also stolz ist jetzt ein großes Wort, aber finde ich doch auch witzig, wenn ich da irgendwo genannt werde. Also ich wollte sagen, hier gibt es den ja auch in Walsrode. Jetzt stolz nicht, aber ich fand es lustig, als ich den gesehen habe. Mensch, okay, ich komme da auch drin vor, fand ich irgendwie nett. Genau, also das wie die Aufregung haben. Aber wir haben ja letztes Mal schon die Cacherin da. Ja. Haben wir ja Bild und alles gezeigt. Ja. Alter, Anmutung. Vielleicht ist da Dr. Sattler was. Dann haben wir einen ausführlichen Kommentar zu Lückennutzen bekommen. mit der Vermutung so ein bisschen, dass es genutzt, vielleicht genutzt wird, um da bei der Kontrolle behaupten zu können, man hätte unterschrieben, wenn man gar nicht drinsteht. Das glaube ich gar nicht mal. Also ich habe das auch schon ab und zu gelesen. Ich finde es immer ein bisschen albern, das extra mit reinzuschreiben. Aber ich finde das gut, das so zu machen. Weil also das mache ich auch, ohne dass ich es reinschreibe. Genau, ich mache es auch häufiger aufgrund der Tatsache schon, dass ich manchmal einfach zu faul bin, das ganze Ding auszurollen. Und wenn ich dann eine Lücke sehe, dann geht's da rein. Ne? Ja, stimmt, das kommt noch dazu mit dem Ausrollen, aber auch sonst so, weil immer, ich denke immer, mein Gott, das ist doch blöd, da ist das Logbuch nachher wird als voll gemeldet und in der Mitte sind irgendwie noch 5 Einträge frei. Also vielleicht wird es aber auch so genutzt. Also war auch mal eine interessante Sichtweise. Ich freue mich ja bei den Kommentaren immer, wenn das mal anders die Leute sehen, dann hat man mal wieder andere ja. Ansichten dazu. Das, was wir beide sagen, ist ja nicht immer Gesetz. Ne? Von daher. Genau. Fast immer, aber nicht immer. Ne? Genau. Dann habe ich gelesen, andere haben auch wenig mit zum Cachen. Manche finden die Angel schon viel zu viel. Oder Tina fand ich gut, die nimmt einfach nur Kaffee mit. Das ist auch vernünftig. Ja, zur Not kannst du mit dem Kaffeebecher auch, habe ich so gedacht, einfach so ein Ding auf vom Baum schmeißen. Ne? Ich weiß, nachdem, gar, du triffst. Weiß gar nicht, ob sie eine Angel hat. Da bin ich gar nicht so. Also ich sag mal, Tina ist ja schon mal froh, wenn sie überhaupt Internet hat, damit sie hier reinkommt. Ne? Ja, Internet hat sie ja immer, aber ihr Tablet wollte ja immer nicht. Aber, ja, aber vielleicht, hat sie aber auch, gehen, ja. Vielleicht hat sie auch nicht ins Tablet investiert, sondern in eine Angel und sie hat tatsächlich eine. Ne? Und du meinst, sie ist mit der Angel hier auch jetzt dabei. Ne? Ich habe eine echte Angel, ja, siehst du, okay. Ja, die habe ich auch, aber mit denen funktioniert kein Bildthema. Das habe ich mal probiert. Die biegen zu viel um. Das funktioniert nicht besonders gut. Und Hamichel, dem geht's auch wie mir. Der hat das ganze Gelump im Keller liegen. Ja, so geht's mir auch. Da liegt auch noch einiges. Und Radio Scout macht sich richtige Listen. Also da fand ich ja den Aufwand schon irgendwie. Ja, also Listen finde ich auch bemerkenswert. Ne? Und boah, ich glaube, die meisten geht's so, dass das Gelumpe irgendwo im Keller auf dem Dachboden liegt. Ne? Also ich habe eine Warthose, die ich noch nie benutzt habe. Glaube ich nur oder echt? Einmal nur. Ja. Und die schon seit 10 Jahren, glaube ich, oder 8 Jahren. Und seitdem ist mir noch kein so richtiger Warthosen-Cache über den Weg gelaufen. Die meisten mache ich im Sommer und dann eben nur kurz irgendwie Hose hoch und rein da. Ne? So viel Wasser haben die Füße ja nicht mehr. Ne? Nee, ich habe jetzt im Winter auch wieder 3-4 gemacht. Und ich habe die irgendwann mal, ich hatte sowieso zum Angeln eine davon ab. Ich habe immer Angst, wenn ich mich da irgendwie bücken muss, dass es mir dann seitlich reinläuft. Also das hatte ich bei der Feuerwehr mal, als ich mit Warthose irgendwo rein musste. Das war nicht so schön. Und das ist auch eine schlechte Warthose. Ja, bei der Feuerwehr hast du Einheitsgröße. Meistens gehen sie davon aus, dass alle klein sind. Ne? Ja, okay. Also meine erste war mal kaputt, aber ich hatte die auch, wie gesagt, zum Angeln in der Ostsee und so mit. Und mittlerweile habe ich mir eine zweite gekauft vor ein paar Jahren und die ist hinten im Kofferraum. Wir haben ja diesen doppelten Boden da im VW. Und da passt gut die Warthose und die ausziehbare Leiter wunderbar rein. Ja, siehst du, guck mal hier, Interceptor schreibt gerade, er nimmt einen NVA-ABC-Schutz als Warthose. Weißt du, sind das Ganzkörperanzüge oder ist das wirklich dann auch nur so ein Hosenteil und eine Jacke drüber? Ich wollte gerade sagen, als ABC-Schutz hatte ich bei der Bundeswehr nur die Maske, die wird mir jetzt im Wasser nicht so viel helfen. Ach, guck, Hose und Jacke. Okay, weil ich vergesse, bei der Bundeswehr gab es doch eigentlich nur so Überziehzeug aus Plastik als ABC-Schutz, ne? Also da war auch ja, da waren nicht mal Schuhe dran, das war ja nur eine Überhose. So ein besserer Regenanzug. Regenanzug, ja, genau. Ja, Poncho war das Wort, stimmt, hieß. Stimmt. Wir wären echt alt. Fetisch? Ja, du hast ja gesehen, wo Interceptor, der welcher Ärzte dir die auch welche auswendig kennt. Also, vielleicht wird der ABC-Schutz bei ihm auch dann irgendwie immer hauteng gemacht. Oder? Du meinst, dass er den so wöchentlich trägt praktisch? Und unten im Atomschutzkeller, wo man die Nachbarin, die verschwunden ist, nicht schreien hört. Wir dürfen sowas nicht sagen, sonst unterstützt er uns hier nicht mehr. Ja, stimmt. Wir müssen freundlich sein. Obwohl, war er mal in Österreich für ein Jahr? So? Da war doch eine mit ein Jahr verschwunden irgendwie. Naja. Kommen wir zu den Events. Es geht um GCA4818, Geotour Relaunch, fand ich ja erstaunlich, dass es jetzt schon Relaunch gibt. Diese Geotour war doch gar nicht so alt, oder nicht? Ich wollte sagen, das ist ja die in Oldenburg. Genau. Der Geoheim des Träger lädt zu einem spannenden Event in Oldenburg ein, um die Überarbeitung der Geotour Oldenburger Klimaschätze mit euch zu feiern. Und ich bin der Meinung, das ist doch eine der Geotouren gewesen, die jetzt also wirklich schon höchstens 4 Jahre alt sind oder so, ne? 3, 4 Nee, wenn überhaupt, so alt, echt. Das war doch die, wo so viel gemeckert wurde, weil doch am Anfang irgendwie überhaupt nichts funktionierte. Und dann stimmt, das ist noch gar nicht so lange her. War die ungepflegt und ich glaube eher, die ist so ein Jahr alt. Also die hatte ich eher das Gefühl. Also ein Jahr jetzt vielleicht nicht, aber vielleicht 2. Ja, das stimmt, das kann hinkommen. So lange ist es wahrscheinlich gar nicht her. Ja, deswegen, ich war echt überrascht, dass es so schnell da schon Relaunch gibt. Da gab es wohl dann doch ein bisschen viel Gegenwind. Wann ist ja, das vielleicht war die Qualität der Dosen nicht ja, so. Hätte man ja. Vielleicht jemand professionelles fragen sollen. Ja, hat er ja kein Geld für. 14.02. hat er den gepublished und bis jetzt 25 Wiedertens. Das ist ja noch nicht viel. Das muss ich mir sagen, das ist ja noch überschaubar. Also wer noch ja. nach dem Event guckt, das ist am 26.03. oder so, gar nicht mehr lange hin. Da ist noch viel Platz offensichtlich. Geotour Klimaschätze in Oldenburg. Aber das ist ja auch interessant, dass es überschaubar ist nach Monaten. Ne? Und ich meine, Oldenburg ist jetzt noch nicht gerade eine kleine Stadt. Ne? Aber gut. Ja, aber sein Ruf ist ehrlich gesagt ja mittlerweile ziemlich überschaubar. Und das ganz bestimmt nicht nur bei uns. Das scheint zumindest so zu sein. Und das wird nicht nur an uns liegen. Ne? Ja, das denke ich auch mal. Und Oldenburg ist jetzt auch nicht gerade der Nabel. Aber nein, war das dicht bei Bremen? Ich war jetzt dicht bei Bremen. Ich sag mal, auch so aus dem Ostfriesischen bist du relativ schnell da über die Autobahn. Ja, ne? Also, wundert mich eigentlich auch ein bisschen, dass da relativ wenig Anmeldung ist. Ja, also wer daran noch nicht weiß, was er tun will in Oldenburg, ne? Ja, das wäre so ein Termin. Sagt uns mal, wie es war dann. Genau. Damit wir wieder was zu berichten haben. Ist auch diesen Monat ein bisschen wenig reingekommen, muss ich mal sagen. Kann sein, dass heute mal eine kurze Folge wird. Wäre ganz gut. Ich habe sowieso ein bisschen Kopfschmerzen. Da passt das eigentlich. Und dann genau, haben wir... Genau, ja. Wer immer noch nicht weiß, was er so tun will im Sommer, ne? Es werden Helfer gesucht für bei die Wikingers. Aber warte mal ganz kurz, wir kommen gerade noch im Chat. Stellinger, die Tour ist von 2018. Echt, so alt ist die schon. Doch, schon da gab's doch 4, 5 Jahre, okay. Ja, aber da gab es doch, das ist doch ein Jahr her, dass es so viel Gemecker gab, oder nicht? Oder also war ich das weiß, eine andere, verwechseln wir da was? Nee, aber ich glaube, bei der war da auch was, dass es am Anfang nicht so ganz alles so gut funktionierte okay. mit den Caches. Ich bin der Meinung, irgendwas, das war in Oldenburg. Ich meine, also okay, ansonsten nach 5 Jahren ist es dann natürlich auch, dann ist ja okay, dann passt ein Relaunch ja auch. Dann ist das ja keine schlechte Sache. Verdient er ein zweites Mal im Gleichen, ist ja auch nicht schlecht. Na gut, das ist halt die Frage, ob er da was dran verdient oder ob er die Pflicht hat, das 10 Jahre am Laufen zu halten oder so. Ne? Ja, das glaube ich nicht. Die meisten lässt er innerhalb von kürzester Zeit verkommen oder gibt sie an irgendwelche anderen Leute weiter, damit er dann nicht mehr Arbeit reinstecken muss. Naja, stimmt, weiß man nicht. Aber ja, auf jeden Fall macht er den Relaunch, haben wir jedenfalls gesagt. Bei die Wikingers. Genau, die suchen Helfer ja. für ihr Event. Wer da möchte, geht auf bei-die-wikingers.de/helfer-gesucht. Da könnt ihr euch als Helfer anbieten. Genau. Und die fragen ja eine ganze Menge ab. Ja, genau. Welches Geschlecht? Oh, guck mal, weiblich, männlich, divers. Da bieten sie alles an. Bist du volljährig? Ja, nein, vielleicht hätte ich da erwartet. Ich wollte gerade, das habe ich auch gerade geklickt. Ich habe es gerade aufgeklickt, echt. Hast du Erfahrung im Service? Da könnte man hinschreiben, ja, ich habe mal bei einem Arzt in Hamburg gearbeitet. Ja, würdest du dein Handy zum Scannen von Tickets verwenden? Aha. Dann wollen sie dir auch eine App installieren. Welche Größe willst du dann? 5xL. Boah, von XS bis 5xL. Also sie also haben ein paar Leute, die auf ihr AIDA unterwegs sind. Ja, sie haben alles vorgesehen, das muss ich auch sagen. Erste Schicht, zweite Schicht, dritte Schicht, aha. Ja, eigentlich kann man schon ganz gut selektieren, was man da... Ja, sehr umfangreich. Genau. Die sind ja auch, der Shop hat ja auch eröffnet. Leider waren wir gerade auf dem Schiff. Jetzt konnte ich erst jetzt buchen. Das finde ich ganz witzig. Da wird was vom VIP-Paket geschrieben. Das habe ich aber nicht gefunden. Ist das nicht das erste war das Supporter-Paket, was relativ schnell weg war, ne? Ja, aber ich habe also nur ein normales Zugangsticket gefunden. Fand ich jetzt auch ein bisschen komisch. Ich fand es jetzt auch, also 11 Euro, also mich stört das nicht, aber ich manchmal denke ich auch, ja, finde ich jetzt auch nicht, also für so eine Veranstaltung, wo ich mir jetzt in Anführungszeichen, wo ich selbst mit Erde Unterhalter bin, dass es mir jetzt zu viel geboten wird, ist schon Geld. Ja. Also ich meine das nicht zu teuer oder ich will das jetzt überhaupt nicht kritisieren, sondern im ersten Moment habe ich echt gedacht, ja, da zahle ich jetzt 11 Euro für was genau? Ach so, ja genau, für gar nichts erstmal. Also ich kann natürlich so ein paar Sachen machen. Zugang zum Gelände, Transfer vom Parkplatz, das wird natürlich was kosten, schätze ich mal, da müssen sie ja irgendwie einen haben. Zugang zum Wikingerdorf, Zugang zum Wikingerschiff, Hüpfburg, Kinder- und Froschbetreuung, Händlermeile, Live-Musik, TB- und Cointauschecke, Meet Signal, Meet ganz viele Asageocacher. Das ist aber sehr vergleichbar zum Beispiel mit Bremer. Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass Wikingerdorf und Wikingerschiff, ist ja wahrscheinlich irgendein Museumsverein oder so, dass die halt auch ein paar haben müssen. Ne? Also von daher. Also kann sein. Ich war jetzt halt, wie gesagt, Bremer Hafen so, bietet dir Ähnliches und da warum sonst? Wenn ich hingefahren wäre, was jetzt ja sich jetzt total zerschlagen hat, dann bist du natürlich dann auch mal lustig mit knapp 40 Euro. Ja. Gute, ja, Familientickets gibt es hier unten, sehe ich gerade. Ah, okay, ja, Kinder 20 Euro ist fair. Ja. Wollte ich gerade sagen, Kinder waren auch relativ billig. Fand ich auch gut so. Also wie gesagt, gar keine Kritik am Preis, um Gottes Willen. Nee, aber ich denke, was ich gut finde, ist, dass du auch anwählen musst, ob du das Begrüßungspaket haben willst. Weil, ganz ehrlich, das hätte ich bei allen abgewählt. Hier brauche ich es, wie ich es gar nicht erst nehmen. Mhm. Also das. Ich finde übrigens die Coins gelungen, muss ich sagen. So thematisch finde ich die gut. Ja, ja. Das, gefallen. Der Stellinger schreibt auch nochmal, Feuerwehr, Sanitär, Sondernutzung. Nee, ist auch alles klar, dass da Kosten entstehen, will ich überhaupt nicht bezweifeln. Ich sag ja nur, man ist natürlich, also ich bin in der Beziehung dann verwöhnt von Bremerhaven. Die hatten auch Feuerwehr, Sanitäter und Sondernutzung, aber haben es halt über die Stadt irgendwie, weil man ja auch Geld ausgibt. Ist ja nicht so, dass ich da umsonst bin. Ich habe ein Hotel, ich gehe essen. Wie gesagt, ist gar keine Kritik, es fällt halt auf, muss man ja auch mal ansprechen dann. Genau. Ja, und vor allem für Kinder ist es runtergesetzt, dann finde ich schon wieder gut. Ja, und ich glaube auch gerade für Kinder wird auch viel geboten. Ne? Also wenn ich meinem Junior hatte ich ja schon so das schmackhaft gemacht, dass wir da hinfahren könnten, obwohl wir die Woche drauf jetzt sowieso wieder hochfahren nach Dänemark in Urlaub. Mhm. Aber jetzt hat Schwiegervater seinen Geburtstag, seinen 70. um eine Woche verschoben und feiert genau an dem Samstag Geburtstag. Ja, aber kann er auch alleine feiern. Ja, tendenziell hätte ich gesagt, bei Schwiegermodern hättest du recht. Ja, schöne Scheiße. Ist halt so. Ne? Naja, ich guck mal vorbei, mal sehen. Ich werde dann berichten. Ja, also da wäre ich wirklich gerne hingefahren, weil das auch für die Kinder, auch für die Tussi mit 5 wäre das bestimmt interessant gewesen. Die mag so Kinder und sowas auch, ne? Definitiv. Also von daher, ich denke, wer Kinder hat oder mit Familie hin, ich glaube, das lohnt sich. Läuft mit Events bei dir nicht so, habe ich im Moment das Gefühl. Nee, genau. Ich habe ja groß gesagt, oh komm, ich mach mal ein Zito. Hätte ich auch gerne gemacht. Aber erstmal haben sie relativ spät diese Homepage freigeschaltet, wo man sich dann so aussuchen konnte, wo man denn Müll sammeln will. Dann wollte ich mich da anmelden. Dann war das immer, was ich angewählt habe, zum Beispiel das Camp Rheinseelen, war weg. So. Und dann, und das hat mich am meisten gestört, da, außer dass der Vorlauf jetzt kurz gewesen wäre, um das noch einzureichen, weil die da so lange gebraucht haben mit der Bestätigung und so, den Müll, den man sammelt, darf man dann schön selbst zum Bauhof bringen. Und da habe ich dann gesagt, also wisst ihr, wenn wir das dann schon machen, dann fahrt doch einmal eine Stadtrunde mit den paar Sprintern da und haut das hinten auf die Pritsche auf. Nein, das sollte man selbst da wieder hinbringen. Und da war ich dann so, wo ich dachte, weißt du, dann kommst du da vielleicht mit 40 Leuten an, die sammeln da Müll und dann darf ich das da hier in meinen Kombi schmeißen. Aber nee, also da war der Punkt, wo ich gedacht habe, es ist eh schon alles sehr knapp geworden. Diesmal nicht, vielleicht mal was anderes. Ja, das ist aber auch schon frech dann, ja. Ja, also das mit dem Müll wegbringen hat mich tatsächlich gestört, muss ich sagen. Ich lese gerade, man muss erst ein Ticket in den Warenkorb legen und kommt dann im nächsten Schritt zu den Coins und Co. Ja, kommt man, aber es gibt trotzdem nicht mehr dieses VIP-Paket, von dem gesprochen wurde. Ich dachte, ich kann irgendwo dann anwählen, ja, gib mir mal das VIP-Paket, weil da spendet man ja sozusagen ein bisschen auch was für die Eventkasse und das gibt's da nicht, weil das Chat schreibt das gerade. Das habe ich nämlich genau nicht gefunden. Und Kebab kostet 7 Euro, ganz ehrlich, das ist aber mittlerweile Normalpreis. Ja, ich wollte gerade sagen, aus dem Event finde ich das jetzt sogar gar nicht mal so teuer, muss ich sagen. Weil das ist das, was ich hier auch mittlerweile normal beim Dönermann bezahle. 6,50 zahlst du immer schon. Ja. Ne? Ja. Also das so. Nö, finde ich angemessen. Gut, dann gibt es leider auch kein Zito. Genau. Müssen wir doch irgendwann wieder auf den Berg. Ja, es gibt da schon Leute, die drängeln so ein bisschen. Vielleicht müssen wir da. Ja, also Juni sollten wir nicht, habe ich gelesen, weil da ist schon reserviert worden von einem Hörer, da möchte er da auf den Berg, dass wir das so ein bisschen meiden. Dann. Der wollte sich irgend so ein Vogelnester bauen. Oder so. Ja, genau. Und ich muss leider dazu sagen, mein Juni ist auch komplett voll, aber so richtig voll mit Feuerwehrterminen und Geburtstagen und so. Aber das Wochenende wäre tatsächlich noch frei. Aber ich weiß noch nicht, wenn ich den Termin auch noch vorschlage und sage, Mensch, ich müsste vielleicht nochmal auf den Berg, dann könnte ich eventuell Folgetermine bei meinem Scheidungsanwalt haben. Ja, aber dann hast du nächstes Mal auch nicht das Problem mit Schwiegervaters Geburtstag. Das passt also. Stimmt, hast du recht. Das kommt drauf an, wie der Anwalt das entscheidet. Was vom VIP-Paket? 111 Euro sind noch 41 verfügbar. Ich habe die nicht gefunden, verdammte Hacke. Also dann ist das nicht, also wirklich, dann sorry, aber dann ist der Shop zu kompliziert für einen alten Mann wie mich. Du bist ein bisschen AIDA verwöhnt vielleicht. 111 Euro, was kriege ich denn dafür? Eine persönliche Betreuerin, die nackig mit mir über das Event läuft, oder was? Eventuell ist da auch ein Gutschein für einen Arzt in Hamburg dabei. Ich gehe jetzt nochmal auf Shop, jetzt will ich nochmal gucken. Ich finde das, also wenn ich jetzt, ich nehme jetzt ein Zugangsticket normal und dann muss ich ja ein Optionspaket wahrscheinlich irgendwie nehmen, oder was? Nee. Hä? Oh, jetzt kannst du hier Ticket abziehen. Nee, dann gehe ich einen weiter. Dann sehe ich jetzt auf den, in den Warenkorb so. VIP-Paket, siehst du. Wo denn? Ich habe einmal ein Ticket in den Warenkorb gepackt und dann ja. auf weiter und dann kommst du hier Wohnmobil-Schwertlitz und wenn du runter scrollst, kommt dann irgendwann VIP-Paket. Nein, bei mir nicht, verdammte Scheiße. Und unserem VIP-Paket erhaltet ihr in unserem limitierten VIP-Coin und noch ein paar ganz besondere Überraschungsgimmicks. Nee, kriege ich hier nicht angezeigt, definitiv nicht. Ist so unter... Moment, ich gehe nochmal, ich gehe auf Shop. Wir machen das jetzt, wir spielen erstmal unsere Hörer durch. Shop, was soll ich jetzt aussuchen? Ich soll mir jetzt ein Zugangsticket normal aussuchen. So, ich mache jetzt mal einmal Familienticket, so in den Warenkorb. Ja, so, und dann gehst du in den Warenkorb, genau, und dann geht da ja ein weiter. Genau, und jetzt habe ich hier oben Warenkorb, ne? Ja. Und jetzt habe ich hier schon zwei Familientickets, erst klug, okay. Und jetzt scroll ich runter, dann kommt Tickets. Nee, jetzt kommt es auch nicht mehr. Jetzt ja. mach ich mal fortfahren. Warte mal. Also da funktioniert irgendwas nicht so. Doch, fortfahren. So, und jetzt kommt's hier. Jetzt und kommt Ticketoption. Da kommt fortfahren, so. Begrüßungstüte. Ticketoption kostenlos, Begrüßungstüte. Kommt so, Wohnmobil, steckt. Scrollst du runter. Ticketoption, dann kommen Coins. Und dann kommt auf einmal VIP-Paket. Mit so einem grauen Anker. Unter Collector Coin. Nee. Eine Coin. So. Ach da, zwischen den Coins. Genau. Ja, zwischen den Coins und den Pins. Ganz ehrlich, nee, das habe ich nicht gesehen. Da ist es. Nee. Und dennoch 111 Euro? Nee, das wäre mir auch ein bisschen viel des guten Spende gewesen, aber. Ja, gut, man weiß natürlich nicht, was da so drin ist, ne? Alter, Überraschungsgimmick kann ja sein, dass du so ein Stundendate mit dem Frosch gewinnst. Ne? Ja, oder ein Stundendate mit Ulf. Das dann kann ich mit ihm in seinem Bus ein bisschen schmusen gehen. Oder? Nee, lass mal gut sein. Ey. So fangen wir nicht an. Dann würde ich eher den Frosch nehmen. Also das ist ja mitten zwischen den Tickets und den Pins. Nee, da hätte ich tatsächlich, dann habe ich es übersehen, ja. Ja. Ja, das ist... Okay, also, aber ihr habt noch 41 VIP-Pakete zur Verfügung. Wenn ihr jetzt die Konserve hört, müsst ihr euch beeilen. Ja, dann wisst ihr aber jetzt, wo ihr das findet. Zwischen dem Kollektor und dem Pinheger. Nee, da hätte ich tatsächlich das auch nicht erwartet. Also das war zu weit unten. Ist ja auch noch nicht mal irgendwie nach Alphabet dann. Ne? Also nee, da bin ich, also das, ja. Nee, bin ich tatsächlich so drüber gegangen, ja. Baumklettern 20 Euro, das ist relativ günstig für eine Stunde, muss ich sagen. Es kommt darauf an, wenn man den Baum nachher mitnehmen kann, geht das. Ne? Ja, stimmt. Der ist ja mittlerweile, kostet ja Holz viel Geld. Ja, nee, jetzt habe ich auch das. Aber das finde ich, das ist mir ein bisschen auch zu teuer. Also ich dachte, es kostet irgendwie so 50 Euro. Selbst das wäre ja nicht wenig, aber du wirst wahrscheinlich nachher enttäuscht sein, Jörg, wenn die dann alle an dir vorbeilaufen mit so einem riesengroßen Paket, was sie kaum tragen können und du fragst, was ist denn da drin? Sagen die, das ist mein VIP-Paket, ne? Ja, von Dr. Sattler. Das ist ein Brustimplantat drin. Und so. Das ist eine OP, die nicht funktioniert hat. Die haben sie verteilt. Nee, also ich keine Ahnung, was es dafür gibt. Ich werde mich auf dem Event mal umschauen, ob ich irgendwo was sehe, was es dafür gibt. Wahrscheinlich viele Coins und so, also wäre bei mir eh verschenkt, weil ich nur mit Coins, ehrlich gesagt. Ja, ich denke schon, dass sich das wahrscheinlich preislich schon interessant ist, ne? Ja, das. Aber das ist, ich tue mich bei Überraschungstüten auch immer dann, ja, weiß man. Man weiß ja nie, was drin ist, ne? Nee, da ist doch das drin, was einen selber so gar nicht interessiert. So wie ich sage, wenn es jetzt lauter gute Coins wären, ja, nützt mir nur ehrlich gesagt wenig, weil ich. Ja, da bin ich auch der Falsche für, ja. Ja. Das ist halt wie bei Forrest Gump schon, ne? Das ist wie eine Schachtel Pralinen, ne? Ja, ich hab, glaube ich, 10 Coins und die behalte ich auch nur, weil das halt eher so. Spezielle Erinnerungen dranhängen Na gut. Gibt mir das auch. Aber ihr wisst jetzt, es gibt doch noch ein VIP-Paket, noch über 40 Stück, also ran an Speck holt ihr euch. Genau, und wer das Paket buchen will, weil das eh dann ja vor Ort auch abholt, der kann es sich ja vielleicht auch gleich als Helfer noch anbieten. Ja, und der kann mir das dann geben, damit ich mal prüfen kann, was alles drin ist. Genau, und kann dann nachher feststellen, das Paket ist ein bisschen leichter geworden. Wollte ich gerade sagen, ich helfe ihm dann auch, indem ich das ein bisschen erleichtere, das Paket. Da sind bestimmt Nussecken drin oder so. Und das wäre cool. Oder frischer Lachs oder sowas, was Maritimes. Surströmming oder sowas. Ne? Der war schon 3 Wochen drin liegt. So, kommen wir aus letzter Folge. Ich hab ja gleich nach der letzten Folge, am nächsten Tag bin ich ja mal los und hab Don Geilo getestet. Also nicht Don Geilo selber. Aber seine Caches. Als Beispiel habe ich hier mal GC 9E60J, also GC 9E60J, Don Geilo Angel 12. Also er hat rund um den See, ich weiß gar nicht, wie heißt denn der, da ist ja so ein Sachen, irgendwie von der Elbe hängt der ist da das, dran. Ist das ein Altarm von der Elbe irgendwie? Hat der einen Namen? Ja, irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß da. Auf jeden Fall gehst du rund um den See und da sind halt einige wenige Labs und ganz viele Don Geilo Caches. Ah, Hohendeicher See heißt der. Ah. Der ist nicht direkt verbunden mit der Elbe, das ist irgendwie so ein ehemaliger Seitenarm, vermute ich mal. Aber auf jeden Fall kann man rundherum laufen und dann lass das so 10, 15 Caches, glaube ich, sein, ich weiß es gar nicht genau. Und ja, war, ich kann es gar nicht anders sagen, war völlig okay. Also die hingen nicht so tierisch hoch, eher sehr einfach, alle gut zu sehen, alle gut zu erreichen, schöner See, schöne Gegend. Passt einfach. Also jetzt nichts, wo ich jetzt niederknie, oh wie geil, aber schon völlig in Ordnung. Also ich wollte sagen, wenn die Gegend okay ist, dann hat er ja auch schon mal was nicht so verkehrt gemacht. Ne? Absolut, also konnte ich, also ich hatte viel Spaß dran, kann ich nicht anders sagen. Den einzigen, den ich nicht nehmen würde von der Runde, den muss ich wirklich mal explizit erwähnen, das ist auch wieder so ein Don Geilo at its best. GC8VAVE. Mittlerweile ist es ein D4. Also als ich den gemacht habe, war das kein D4. Da bin ich mir aber relativ sicher. Da war das noch ein, was war denn das? Ach, das erkenne ich immer nicht. OneNote packt das immer so komisch weg mittlerweile. Das habe ich auch noch nicht verstanden, was er da genau macht. Steht das denn da irgendwo? Das ist genau überdeckt von so einem blöden Bild hier. Ah, okay. Weil der war viel einfacher vorher. Kann ich das hier nochmal? Ach nee, das. Und dann haben irgendwie 138 Leute gelockt, nicht gefunden und er jedes Mal, doch, der ist aber da. Oh, ich war da auch. Als du den Ausschnitt gemacht hast, war es ein D2 T1. Ja, genau, D2. Jetzt hat er ein D4 von gemacht. Und das ist auch der schon dumm dreist, sorry, aber anders kann ich es nicht mehr nennen. 20.12. fing schon an mit, hier suchten wir vergeblich. Dann hat einer mal gefunden und danach DNF und so weiter. Ja, also ein Cache, den man nicht finden kann, ist einfach ein Haufen Scheiße, Punkt. Aber wenigstens Dings war schon da. Wer? Al Cabral. Ja, also ernsthaft, ich bin ja um den See rum und ein Cache war so ein bisschen außerhalb auf dem Campingplatz. Da kam es schon erst irgendwie nur durch so einen Hintereingang rein, mehr oder weniger. Da kommst du ja echt schon komisch vor, da eigentlich schon nichts zu suchen hast drauf. Und dann kommst du da hin, da liegen da irgendwelche Autoreifen hingeschmissen. Das ist wohl von seinem Schwiegervater, ich habe es nicht ganz verstanden. Das ist wohl der Platz von seinem Vater oder von seinem Schwiegervater. Ich glaube, steht im Listing. Jetzt sehe ich erst die Description. If ihr diesen Geocache erfolgreich gefunden habt, Geocache ohne E, egal. Nutzt die Zeit, um euch den wunderschönen, wunderschönen Badesee anzuschauen. Die Stelle, wo der Geocache liegt, ist unser Eigentum. Ja, die habt ihr gepachtet, aber euer Eigentum ist bestimmt nicht. Auch einfach hingehen. Könnte sein, dass mein Vater am Zaun steht, mit freundlichen, lockeren Sprüchen. Also ein Traum, praktisch. Oh Gott. Und dann soll er da einen Gulli geben. Ich habe da 10 Minuten gesucht, weil Gott sei Dank keiner da war. Er hat jetzt ein Foto drin, ne? Ja, ich weiß immer noch nicht, wo das ist. Also wirklich, ja, das ist nicht groß. Das ist so 3x3 Meter. Also. Ja, und das ist so eine. Ja, aber wenn du hier siehst, er hat ja ein Foto reingemacht, jetzt hier, weil er zur Wartung da war. Dann hat er ja diese Wasserkappe erstmal freigelegt. Die haben ja komplett überwachsen anscheinend. Wollte ich gerade sagen, er war mit Sicherheit zugegraben und da liegt da noch jede Menge Laub. Der Cache ist einfach scheiße, so kann man das auch zusammenfassen. Also, sorry, aber wenn dann 10 Leute alle schreiben, haben wir nicht gefunden, ja, dann kann man vielleicht auch mal überdenken, ob das wirklich so ein toller Cache ist. Also, aber ich hau da jetzt einfach mal eine Fahne da rein. Er ist konsequent, lässt er den trotzdem liegen, weil damit sei, ich vermute, sein Vater sonst einsam oder was, keine Ahnung. Ich finde das sowieso schon so abartig auf dem Parkplatz vom Campingplatz. Also von dem Campingplatz, der bewohnt ist, da hampel ich dann rum und dann labert mich einer voll, den ich nicht kenne und mit dem ich auch nicht kennenlernen möchte. Nicht, weil ich grundsätzlich nicht vollgelabert werden will beim Cachen. Also, ach nee. Ja, also, das sind ja so Stellen, da wirst du relativ schnell mal vollgelabert. Ne? Ja, also mich hat neulich auch jemand angeredet, da habe ich nach Feierabend, habe ich 1, 2 Caches gemacht. Ja, 3 habe ich gemacht, kleine Runde, musste Angeln mitnehmen. Lief ja an so einem älteren Ehepaar vorbei. Die habe ich dann überholt, weil die langsam war, eher mit dem Rollator. Und dann stand ich im Auto, habe die Angel eingepackt und dann kamen die beiden an und sagten, entschuldigen Sie, haben Sie einen Auftrag? was jetzt denn? Ja, sie machen sich halt Sorgen, ist hier ein bisschen außerhalb vom Ort und wenn hier so fremde Autos und so, sie gucken schon immer mal, hier wurde auch schon viel eingebrochen. Damit geht's ja los. Und wenn du jetzt an so einem Wohnmobilstellplatz stehst oder am Campingplatz, ist ja genau dieselbe Kacke. Ne? Ja. Also das ist einfach. Also die anderen sind gut, er wollte jetzt halt seinem Vater wohl eine Freude machen, er wird auch die Dichter wahrscheinlich am See ewig überall erwischen und voll labern. Aber gut, den würde ich auslassen, das wollte ich nochmal explizit dazu sagen. Wenn er das intelligent anstellt, dann wird er alle 3 oder 4 Wochen den archivieren und wieder neu rausbringen, dann kommt immer Al Cabral und macht ein Foto von seinem Vater, dann kann er mal so gucken, so monatliche Erinnerungsfotos. Ob der noch lebt. Das wollte ich jetzt nicht so sagen. Also auch der Labcash drumherum war, also auch, muss ich dazu sagen, war auch ganz, ganz nett eigentlich, bis auf eine Station, die ich habe ihn jetzt mal gemeldet, als muss er sich mal drum kümmern, der ist nämlich das ganze Schild weggebrannt. Aber ansonsten war, es ist echt eine schöne Gegend. Also wie gesagt, den einen Cache auslassen, dann macht das Spaß. Also faire, schöne Cache, kann man so sagen. Das ist ja auch immer nicht verkehrt, ne? Wenn man mal so eine Runde hat, wo man einfach mal nicht so viel Zeit auch fürs Suchen braucht, sondern einfach ein bisschen sich bewegen kann. Ne? Ja, viele Noctis gebe ich recht, ein Grund da wegzubleiben. Ja. Steht aber, glaube ich, nur im Hint, und nee, im Description stand das auch schon drin. Ich bin da auch nur hingegangen, weil ich gedacht habe, jetzt will ich auch mal wissen, was er da auch noch liegen hat. Also mir ging es ja wirklich darum, mir jetzt auch ein richtiges Bild mal von seinen Caches zu machen. Und da ich ja Freitagmorgens unterwegs war, um 8 oder so, war mir schon klar, dass da die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass niemand da ist. Gerade jetzt auch im Winter, ne? Ja. Oder ist das so ein Dauercampingplatz? Nee, ist ein Dauer, also offensichtlich wird der auch im Winter genutzt, aber um die Uhrzeit sehe ich auch, ob jemand da ist von Weitem. Ja. Ne? Dann würde ich nicht hingegangen. Und dann kam dazu noch dieses Bild auf Instagram von Pedro. Pedro hat wieder sein komisches Pederastengrinsen. Und hat dieses, was hat er geschrieben? Nee, Don Geilo hat das auf Instagram hochgeladen. Um 4:12 Uhr hat er das hochgeladen. Wann haben die sich denn getroffen? Jetzt fange ich auch schon. Guck mal, ich habe das Listing gelesen, fange ich schon so an zu sprechen, wie er schreibt. Es war auf jeden Fall noch, hey, die scheinen sich, vielleicht ist das Internet nicht so schnell bei Don Geilo. Ja, weil 4:12 Uhr ist ja seltsam. Geschrieben hat nämlich, Pedro Alcabral hat heute wieder jeden Feld sauber gemacht. Alle aktiven Don Geilo-Dosen hat er heute eingesammelt. Zum Abschluss einer Runde stand er vor meiner Haustür, um seinen Token abzuholen. Und ich finde persönlich das Bild so geil, weil die Handhaltung sieht so ein bisschen aus, als wenn er krampfhaft bei der letzten Dose schon nicht mehr den Deckel wieder raufgekriegt hat. Ne? Ja, und also als wenn er auch diesen komischen Don Geilo-Token nicht anfassen möchte. Genau, hat so ein bisschen was von jemandem, der nur mit Pipetten und Mikroskopen arbeitet. Ne? Herrliche. Nein, Pederast war nur ein Spruch hier, lieber Chat. Das ist natürlich, ist das kein, also weiß ich nicht. ich weiß nicht, dass einer ist so. Ich habe keine Ahnung. Also das war jetzt eher nur so ein, wir sind halt Boulevard und da muss man auch mal was einstreuen. Ne? Link zum Foto habe ich gar nicht, weil ich habe dieses Foto zugeschickt bekommen. Such einfach unter Don Geilo HH in einem Wort, Don Geilo HH. Und dann findest du alle seine Bilder. Da sind so viele schöne Videos und Bilder bei. Also da kannst du dich gar nicht satt sehen. Oh Mann. Ja, Instagram ist halt auch nicht immer nur gut. Ne? Ich wunderte, dass das als Al Cabral, dass das Bild nicht, ist da nicht normal so ein Schutz drauf, dass man steht, willst du das wirklich angucken? Ja, du musst ja wahrscheinlich sensitive Inhalte angeben. Ne? Ja, das meine ich. Also, da musst du vorher einen Filter setzen. Da weißt du aber nicht, was machst du für einen Filter. Ne? Ich dachte, das macht die KI. Sensible Inhalte oder verstörende Inhalte oder. Ja, verstörend ist ein bisschen, ja. Naja, er ist halt. Er schafft es auch in jede Folge. Ne? Ich weiß gar nicht, wie man aus Instagram überhaupt einen Link. Ich werde echt alt. Wir sind tatsächlich alte weiße Männer. Ich habe keine Ahnung, ich wie man das jetzt auf Instagram macht. Ich wüsste es, glaube ich. Ich muss dir auch ehrlich sagen, ich gucke in Instagram, wir benutzen das, hauen da auch mal ein paar Bilder raus, weil ich weiß, die Leute freuen sich und weil sie dann vor allen Dingen auch auf Facebook landen, wo ich sie dann ab und zu mal als vor einem Jahr hast du angezeigt bekomme. Ich gestehe aber auch genauso ein, dass ich selten bis wenig gucke, was ansonsten über die Timeline da läuft, weil erstmal ist die mit Werbung voll gekloppt bis zum Abwinken und dann sind so ein, zwei in meinen Followerschaft, die fluten Instagram förmlich. Das ist mir zu viel des Guten. Ja, und mich nervt tatsächlich wirklich dass diese KI, die bei Instagram und auch bei Facebook mittlerweile dahinter ist, die spült dir ja nur noch Werbung ins Haus. Ja, ja. Also das ist wirklich schlimm geworden. Das macht gar keinen Spaß. Ne? Ah, Hoja hat den Link gefunden. Ich habe auch gerade mal... Ah, das verlinke ich auf unserer Seite nicht, das ist zu schlimm. King Dingeling hat sogar was geschrieben. Was, Pedro hat das Don... Oh, Pedro ist für uns. Eieieiei. Ja. Haben wir ihn... Pedro auch wieder durch hier. Ja, er ist einfach faszinierend. Ne? So, dann haben wir doch aus der letzten Folge auch alles gehabt. So, mit den Kommentaren und Postkarten ja wieder rechtzeitig durch, ne? Genau. Der Typ treibt sich auch bei uns rum. Ja, wo treibt der sich nicht rum? Hast mal seine Fundzahlen angeguckt. Also, ach, dort Geiloland, ja, guck an. Ja. Ja, dort Geilo verteilt seine komischen Token. Ja, dann, es kam auf Nachfrage. Ich habe echt lange überlegt, ob wir überhaupt das groß machen. AIDA Kurzbericht. Ja, also wieder mache ich dann extra Podcast für, noch ein irgendwie ein Artikel dafür ist das, weiß ich nicht, das wäre zu negativ am Ende. Wie fasse ich das mal zusammen? Das Schiff war sehr beeindruckend, fangen wir damit an. Also ist 300 Meter lang, glaube ich, wie breit weiß ich jetzt nicht, und hat 17 Stockwerke und ich glaube ab dem 4. sind die über Wasser. Okay, dann bist du ja auch schon bei... Ja, stimmt gar nicht. 16 Stockwerke, das 13. haben sie ausgelassen. Stimmt. Es gibt tatsächlich kein Stockwerk 13. Das hat auch einen Grund, glaube ich, ne? Ja, das ist aber, glaube ich, ja. Ja, genau, ne? Irgendwie gesagt, ja. Ja, aus Hotels kenne ich das, aber von der AIDA war ich jetzt doch etwas überrascht. Es fiel mir tatsächlich erst im Fahrstuhl auf, weil ich einmal dachte, ey, wo waren jetzt 13? Da sprang er direkt von 12 auf 14. Dann habe ich auf die Knöpfe so geguckt. Stimmt, 13 gibt es einfach nicht. Oder es ist Gleis 2,5, das weiß ich nicht. Ja, ich wollte sagen. Es gibt einen, naja gut. Also, ja, aber auf jeden Fall, der Pott ist ziemlich, also beeindruckend sieht der aus auf den Fotos, ne? Ja, ist ja, also das ist, ich glaube, das ist sogar das Größte von denen. Wir waren auf dieser AIDA Prima. Und, oh, guck mal, da haben wir auch sogar einen Link. Das ist beeindruckend, doch, auf jeden Fall. Das ist ein Riesenpott. Das Problem ist, es sind aber auch 4000 Passagiere drauf. Und das ist viel. Ich wollte gerade sagen, 4000. Wie viel Personal ist da noch mit drauf? Das waren, glaube ich, so 300, 400 Leute. Ich wollte gerade sagen, ich dachte immer, das wäre so ungefähr 1:5 oder 1:7, so das Verhältnis. Dass du bei 4000 Leuten so fast 1000 Personal hast oder so. Ne? Nee, also davon ab, Personal ist absolut ausreichend. Ist aber schon der erste Teil, der uns überhaupt nicht gefallen hat. Du hast hier das Gefühl, du bist so irgendwie vor 100 Jahren auf so einem Sklavenschiff unterwegs. Ernsthaft. Also was die da arbeiten müssen, die taten mir nur noch leid. Und du siehst auch, wie die geschult sind. Die haben einfach das Maul zu halten und zu verschwinden. Also die kommen an deinen Tisch, wenn du so schnell kannst gleich gucken, räumen sie dir den Teller weg und dann sind sie aber auch schon wieder verschwunden. Die haben extra Gänge in dem ganzen Schiff. Die verschwinden hinter, also so nur für Crewtüren und sind dann weg. Die haben eigene Fahrstühle, alles. Und wenn sie mal raus möchten an die frische Luft, dann haben sie Deck 17, wo kein Fahrstuhl hinfährt. Ich dachte, die sind dann auf Deck 13, was dann irgendwo so zwischen den Wänden liegt oder so. Nee, also die haben tatsächlich, so viel haben sie immerhin, sie haben tatsächlich Deck 17 für sich. Das haben wir nämlich, wir haben mal gedacht, wer ist denn da oben jetzt noch, ne? Und dann haben wir es irgendwann mitgekriegt, da oben ist die Crew, die hat dann da auch irgendwie einen Pool und kann ein bisschen Dart spielen und sowas. Aber die sind ja auch alle, also Mitteleuropäer sind es alle, glaube ich, nicht, ne? Nee, es ist 90% Philippinen. Mhm. Die sind auch nett, die lächeln die ganze Zeit, die können die grundsätzlichen deutschen Sätze, also da kommt man schon mit klar, also das ist jetzt nicht wirklich gar nicht negativ gemeint, nur du merkst eben, dass die ganz offensichtlich auch dazu angehalten sind, da ist nichts mit unterhalten oder irgendwas, sondern die haben sofort zu verschwinden. Also das ist schon krass, echt, das fiel mir schon extrem auf und auch unangenehm auf, muss ich sagen. Und die paar, die dann da die ganze Zeit stehen und die mal was fragen kann, das sind grundsätzlich dann Europäer. Mhm. Die haben dann aber auch schon mindestens zwei Streifen am Ärmel. So, also das ist schon. Ja, okay, das sind dann, ja, alles klar. Dann, echt haben, krass. Die haben schon drei Lehrgänge machen dürfen. Ne? Ja, genau. Und du siehst das auch, wir haben ja viele, viele Ausflüge gemacht. Und wenn die dann im Hafen stehen, was ich vorher auch nicht wusste, dass das in Europa tatsächlich so ist, Wenn du das Schiff verlässt, ist noch alles normal, aber wenn du zurückkommst, ist immer mit Security. Also richtig wie am Flughafen, mit Durchleuchtung deines Gepäcks und allem drum und dran. Bei jedem Einchecken? Ja. Das nervt ja auch fast ein bisschen. Die haben mir beim ersten Mal schon alles abgenommen, Leatherman und Co. Hm. Ja, es geht. Also es nervt schon ein bisschen, weil du da halt nochmal durch musst, aber das ist auch besser organisiert als am Flughafen. Also das geht in einem sehr hohen Tempo da durch. Also das ist noch okay. Kann man mit leben. Aber ich wusste gar nicht, dass das überhaupt nötig ist. Also das war mir neu. Hast du deinen Leatherman eigentlich wiederbekommen? Ja, ich habe den abgegeben. Der wird eingetütet und wenn du zurückkommst, kannst du direkt, gehst du hin, kriegst die Tüte wieder eingedrückt. Also organisiert in der Beziehung sind die top in der Ablauf. Ne? Das funktioniert einfach. Solange nichts schief geht, dann funktioniert nichts mehr. Wenn ein Rädchen mal kurz hakt, ne, ja, dann stolpert das ganze Schiff. Ne? Wir sind in einen Hafen zu spät eingelaufen und ich weiß nicht, jetzt die Uhrzeiten weiß ich nicht mehr auswendig, aber so der Kapitän sagte praktisch gerade durch, ja, wir legen erst um 11 Uhr an. Und Heike steht vor dem Schalter und fragt, wann sie denn bei den Bussen sein sollen. Und die sagen ja immer noch, ja, 10.45 Uhr. Sagt sie, wie soll ich das machen? Soll ich schwimmen oder was? Sie können schon 10 Minuten vorher springen. Aber sie müssen 10.45 Uhr da sein. Ernsthaft. Das, da waren die dann schon mit überfordert. Also das war schon. Ist der Bus dann wenigstens noch am einlaufenden Schiff vorbeigefahren? Die stehen unten immer parat. Also das ist wirklich, das ist schon perfektioniert. Also ich sag mal, deswegen verstehe ich, dass manche das lieben. Du checkst in das Ding ein. Das geht unheimlich schnell. Also die 4000 Leute waren sehr schnell auf dem Schiff. Wir kamen da an, Riesenschlange, die war ratzfatz drinne. Das war überhaupt kein Ding. Das ging echt super. Du gibst einen Koffer unten ab und der steht dann später irgendwann vor deiner Kabinentür. Und dann fährt das Ding über Nacht und dann wachst du auf, kommst im Hafen an, gehst frühstücken, gehst los und machst deinen Tagesausflug. Kommst abends wieder rein, gehst essen, gehst schlafen, das Ding fährt über Nacht, du bist am nächsten Tag im nächsten Land und guckst dir die nächste Sehenswürdigkeit an. Also. Hat schon was, ne? Ja, das hat was, aber das ist eben das, was wir beide nicht mögen. Was wir beide gut fanden, war mal, dass man mal einen Urlaub hatte, wo man sich nicht um Essen und so kümmern musste. Weißt du? Gehst einfach essen. Wenn das du was kriegst. Cool. Ja, das kommt dazu. Also kriegen tust du immer was, ist nur ob du Platz kriegst, ist der nächste Punkt. Ja, okay. Aber grundsätzlich, also du wirst gefahren, du musst dich um nichts kümmern. Und ich hatte ja das Problem, was ich einfach nicht mag, das ist die Art des Reisens. Ich kann verstehen, dass manche das mögen, die kriegen einfach was geboten und gezeigt. Und du musst dich um nicht irgendwie kümmern, außer dreimal irgendwas anklicken und sagen, da fahre ich mit. Genau. Ja, ja, ja. Aber du musst halt ununterbrochen auf die Uhr gucken. Ach, der Bus fährt gleich wieder zurück. Ah, unser Ausflug geht gleich los. Ah, jetzt muss ich gleich da sein. Ich mag das nicht. Also für mich ist das Gehetze. Das gefällt mir gar nicht. Ich wollte gerade sagen, stresst einen das? Oder ist das eher, dass man sagt, ja, es ist ein bisschen stressig, aber es ist okay. Also für mich wäre das auch nichts. Für 90% der Leute auf dem Schiff war das völlig okay. Die hatten da kein Problem mit. Mich stresst das, wenn ich immer weiß, ich muss um Uhrzeit irgendwo sein. Und was mich noch viel mehr stresst ist, wir haben mal diese Abtei zum Beispiel angeguckt. Der Ausflug fand dann doch wieder statt. Angeblich ja nicht, laut AIDA und auf dem Schiff dann aber angeblich doch. Und dann haben wir es einfach mal doch gebucht und dann haben wir nachgefragt. Ja, der findet statt, jetzt ist aber ausgebucht. Wir hatten aber Gott sei Dank vorher schon gebucht. Wir hatten tatsächlich zwei Karten. Glück gehabt, ne? Ja, genau. Also das war auch, da war die Organisation gruselig. Und dann fährst du da hin und du hast kein Gefühl dafür, dass du in Frankreich bist. Du hast überhaupt kein Gefühl. Weißt gar nicht, in welchem Land du bist. Dieses ganze, also das Reisen entfällt ja eigentlich, sondern du bist einfach da, guckst dir die Sehenswürdigkeit an, wirst verschifft und guckst dir die nächste Sehenswürdigkeit. Also das ist für mich kein Urlaub. Das ist für mich so Abgreifen von, damit ich später sagen kann, ich war hier, da war ich dort. Ja. Mhm. Und das hat mir, also. Es hat so ein bisschen was von so einer 6-Tages-Busreise einmal durch Sachsen-Anhalt und Sachsen. Ne? Nimmst du irgendwie alles mit und fährst nachher wieder nach Hause. Ne? Ja. Also das, oh nein. Ich kriege gerade im Hintergrund schon wieder eine Mail, meine Rumänien-Reise ist jetzt das zweite Mal verschoben worden, die Flüge. Jetzt muss ich nachher mal gucken, wann ist das? Oh, die sind doch nicht mehr ganz dicht. Also letztes Mal haben sie es um den ganzen Tag verschoben. Ach, muss ich mir nachher mal angucken, ich werde irre mit denen. Ne. Aber ich würde auch sagen, also ich glaube, so, ich bin ja auch dann eher so, dass ich auch mal so einen Tag einfach auch mal spontan sage, Mensch, jetzt halten wir hier mal an und da ist es schön oder wir fahren jetzt mal dahin. Also Ausflug kein Problem, aber dass ich auch mal auf dem Ausflug sagen würde, oh, hier ist schön, hier bleibe ich aber noch länger, hier bleiben wir noch kurz sitzen, hier essen wir noch was. Und ich glaube, es wäre dann auch eher so, wo ich sagen würde, oh, jetzt müssen wir wieder los, weil Bus fährt. Ne? Ja, ja. Obwohl andersrum natürlich, ich meine, dieses ins Bett gehen und morgens wachst du auf und bist halt in der nächsten Stadt. Auch, ja. Also es hat was, aber der Rest wird mich auch eher unruhig machen, als dass es mich entspannt. Ja. Also auch diese Abtei zum Beispiel, die ist großartig, wunderschön, wirklich, also die sieht von fast, und das kannst du gar nicht vorstellen, wie das aussieht, die siehst du aus 20 Kilometer Entfernung schon. Ja, und dann fährt dich der Bus dahin, dann fährt ein Shuttle dich bis vor die Tür und dann wirst du da durchgeführt und dann geht's auch schon wieder zurück. Und wir sind ja auf dem Rückweg, haben wir den Shuttle dann schon weggelassen und sind zu Fuß gelaufen, um einfach mal, alleine diese 2 Kilometer Marsch geben dir ein ganz anderes Gefühl, finde ich, für so einen Urlaubsteil, als wenn du da nur hin und her gekarrt wirst. Also, weiß ich nicht, das ist für mich. Aber war es denn da voll? Weil das ist ja wirklich so ein Touristenmagnet, ne? Oder also, ging das jetzt noch von der Jahreszeit her? Wahrscheinlich wollte ich das noch sagen, ne? Denk dran, Anfang März und es war auch so um 3-4 Grad. Das war wirklich angenehm leer. Also wir haben eine komplette Führung alles bekommen. Du konntest da drinnen dich gut bewegen, das war alles kein Thema. Die Reiseführerin sagte allerdings, ja, letztes Jahr im August hatten sie den Rekord. Da waren an einem Tag 65.000 Touristen. Ach, Wahnsinn. Ja, sie sagt, das Problem, was sie dann hat, ihre Führung, die sie mit uns gemacht hat, du gehst da praktisch von Raum zu Raum. Ich fand das jetzt innen noch, ehrlich gesagt, wenig spannend. Also innen ist das Ding langweilig. Das ist eher dieses Gesamtobjekt, ne? Ja, genau. Außen, das sieht einfach faszinierend aus. Und sie sagt, und dann können sie im Sommer halt den Raum nicht wechseln, weil es so voll ist, dass der Nachbarraum noch voll ist und dann kann sie nicht weiter und da dauern Führungen schon mal locker doppelt so lange. Ah, okay, ja, ja. Also im Sommer würde ich da nicht für kein Geld hinfahren. Also ja, Dr. Ringling fragt gerade, warum ihr das gemacht habt. Und ich glaube, das war ja auch der Punkt, ihr wolltet es einfach mal testen. Ja, wir wollten mal wissen, warum so viele so begeistert sind. Das habe ich jetzt endlich mal begriffen. Für mich ist es trotzdem nichts. Aber ich kann es jetzt verstehen. Also mein Eindruck ist, das ist jetzt aber auch ein ganz persönlicher Eindruck, also nochmal zum Schiff vormal, darf ich das mal abschließen. Das Schiff selber fand ich großartig. Das ist nicht wie auf einer Fähre. Ich habe auch mit einem Arbeitskollegen gesprochen, der fragte, das interessierte ihn sehr. Wenn du da also ich kann jetzt natürlich nur vom 16. Deck sprechen, da hatten wir eine Kabine. Du hörst von dem Motor null, nada, gar nichts. Also das ist wirklich wie ein Hotelzimmer so leise. Nur die Lüftung hört man. Und das schaukelt auch nicht, ne? Das ist ja so groß und stabilisiert, der schaukelt kaum. Also wir hatten auf dem Rückweg tatsächlich Sturm, da war irgendwie Sturm, so Windstärke 6, 7. Da war ja ganz schön Wind, als hier Eis und Schnee war. Wenn du im Bett liegst, merkst du so mal alle 2-3 Minuten, dass es mal so klein, also als wenn dich einer angeschüpselt hätte ein bisschen. Aber so minimal, dass du erstmal überlegst, war da jetzt wirklich was oder habe ich nur so ein Gefühl? Also das Ding liegt wie ein Panzer im Wasser, das ist schon faszinierend, ja. Trotz der hohen leise, also wirklich in der Kabine, Totenstille, es sei denn, der scheiß Kapitän sagt irgendwas über Bordfunk durch, dann, und der labert ja immer eine halbe Stunde am Schiff über. Ich musste lachen, als ich das erste, was gemacht hast, ist ein Panzertape in Lautsprecher nicht geklebt. Oh, der war so laut. Ey. Und dann laberte der ohne Ende über Wind und Wellen und mich interessierte das alles ein Scheiß. Herrlich. Nee, aber die Kabine ist schon großartig. Also wirklich besser als manches Hotelzimmer, das wir schon erlebt haben. Auch das Bad war völlig groß genug. Du hast hört man denn eigentlich, das wollte ich eben noch fragen, draußen von dem Motor irgendwas, wenn man mal so auf dem Außendeck ist, dass du irgendwie dann über den Schornstein merkst, so gut, jetzt zieht er an und das raucht doch mal nix, ne? Nix. Wahnsinn. Zumal der ja auch, Ding ist, glaube ich, sogar mit Gas betrieben und hat zusätzlich sogar noch mittlerweile als Testversion eine Batterie. Der fuhr in Hamburg los und wir gucken raus und denken, was ist denn jetzt los, wie bewegt sich da alles? Weil wir es echt nicht gehört haben. Der ist einfach losgefahren, du hast es nicht mitbekommen. Also es war schon... Ich wollte sagen, das ist ja auch ein Unterschied, ob du jetzt, wenn du Gas verbrennst, der läuft ja wesentlich ruhiger, als wenn du da so einen alten Schiffsdiesel laufen hast. Ne? Ja, und dann hat er, glaube ich, 3 oder 4 Motoren und der macht fürs Rausfahren halt nur einen an und so. Mhm. Also wir haben den Motor eigentlich nie gehört, also wirklich nicht, nirgends. Das kann ich überhaupt nicht sagen. Vielleicht hat er auch gar nicht funktioniert, die haben ihn einfach immer gezogen nachts. Das hat er nicht gesehen. Lauter Schlepper davor gehabt. Stimmt, nee, das kann auch nicht sein, weil das Geilste ist ja, wir waren jetzt auf diesem 16. Deck. Jetzt muss man sagen, da auf dem Deck 16 sind die Suiten und diese Panoramakabinen, wie wir sie auch hatten. Da zahlst du auch schon ein bisschen mehr für. Und dafür hast du aber ein eigenes Sonnendeck innerhalb dieses Deck 16. Nur für die da oben. Das war also wirklich ganz angenehm, weil da konnte ich wirklich alleine rumlaufen. Weil das Wetter war nicht so gut und da war halt kein Mensch. Mhm. Und vorne, das wussten wir vorher auch nicht, hast du 2 kleine Whirlpools. Da passen so 2 Leute immer rein. Mhm. Da hast du noch eine Glasscheibe vor dir und dann nichts mehr. Also du hängst wirklich über dem Bug des Schiffes komplett. Also da ist nichts mehr vor dir. Das ist schon geil, ne? Das ist sehr beeindruckend. Wobei aber da sitze ich drinne und denke, ja, aber erzählt mir doch mal was von nachhaltig. Ja, wir haben 1 Grad und Schneetreiben und ihr heizt die beiden Dinger die ganze Zeit auf 30 Grad hoch. Also, naja, gut, der Gasbrenner läuft unten eh. Ne? Ja, Dr. Ringling schreibt gerade Notiz Deck 16, ja, wenn du es wirklich nicht ganz so voll magst, nimm dir das Deck 16. Es ist ein bisschen teurer, aber ernsthaft, du hast da oben deine Ruhe. Also, ich glaube, noch ein bisschen günstiger ist Deck 17, ne? Aber dann musst du auch ein bisschen mit servieren und so. Ja, wollte ich gerade sagen. Und da ist immer kalt. Immer wenn die aus diesen Türen rauskamen, kam das immer kalt. Gezogen, ne? Ja, ja, die haben wahrscheinlich statt 19 Grad Raumtemperatur nur noch 15 gehabt. So kam das vor, ja. Ja. Nee, also war alles ganz nett. Kann man machen. Cache-technisch kann man auch dazu sagen, ich habe es probiert. Mit Live-Karte dann. Kann man ja so einblenden. Und wie heißt es, Labcaches? Labcaches ging eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Haben wir ein paar gemacht auch. Ist aber bei diesen Busfahrten auch immer blöd, weil du hast halt nur gewisse Zeit immer dafür. Ja, ja. Wird's dann schwierig, ne? Ja, normale Caches, die Live-Karte, das war alles ein einziger Krampf. Erstmal musst du überhaupt Empfang haben im Handy. Du bist sowieso ewig am Handy am Rumbaddeln, weil du natürlich aufpassen musst, dass du auf dem Schiff nicht aus Versehen in dieses Schiffsnetz eingebucht wirst. Das ist nämlich dann Satellitentelefon. Ah, okay. Ja, da bist du also irgendwie mal mit 10 Euro die Minute dabei, wenn du da Internet benutzt oder was. Das ist so wie früher auf dem Handy auf Internet drücken, ne? So in der genau. Anfangszeit auf dem 3110 oder so. Genau, das ist echt krass. Also, wir hatten ja das Glück mit Deck 16, wieder der Vorteil. Wir hatten 250 MB immerhin zur Verfügung. Also konnte ich es, so 3-4 Tage konnte ich es benutzen, da war es alle. Achso, deswegen wurde es zum Schluss ruhiger. Ne? Ja, genau. Das wäre mir zu teuer geworden. Ja. Nee, also kann man alles machen, aber cache-technisch fand ich schwierig, weil ohne Vorbereitung keine GPX dabei, musst du alles live vor Ort machen. Dann musst du erstmal dir die Daten holen und dann der Bus wartet schon wieder im Hintergrund und das fand ich schwierig. Zumal die Caches, muss ich sagen, auch. Ich habe das Gefühl, dass es hier seit einem Jahr jetzt so bergab geht mit der Qualität auch. Also ich meine damit jetzt nicht mal, wie die versteckt werden, sondern einfach abgesoffene Logbücher und sowas. Also einfach keine Fliege mehr drin. Ja, und in Frankreich war es noch schlimmer, aber gar nichts gefunden. Das kann durchaus sein. Ich empfinde, also allgemein merkt man ja auch, dass es ruhiger wird. Also ja. Wenn ich so gucke, jetzt, ich habe jetzt irgendwie 3 neue Caches draußen oder so in den letzten 4 Wochen. Das ist total überschaubar, also ja, wirklich, ne? Überschaubar, was da so kommt. Und das war früher halt anders. Und nicht mal die örtlichen Platzhirsche, die sonst immer mal irgendwie in den ersten Tagen da sind. Früher waren die am ersten Tag da. Ja, ja. Jetzt sind sie nicht mal in den ersten 2 Wochen da. Also das ist schon, das hat, glaube ich, stark nachgelassen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das den Leuten, viele macht das kaputt, dieses, da wird alles gelockt, ob da noch was ist oder nicht, egal und so, das ist... Ich glaube, beziehungsweise nicht mal das kaputt, sondern die resignieren total und sagen, ja, wozu noch mal eine neue Dose rauslegen. Ich habe auch überlegt, machst du so, ja gut, okay, ein paar Dosen hast du noch in der Schublade hier liegen, kannst du mal wieder hier rauslegen. Aber wenn das so weitergeht, dann kannst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass der Wartungsaufwand alle 5 Jahre mal ein Logbuch tauschen. Ja, und das ist mir vorher schon aufgefallen immer, dass es wirklich irgendwie weniger wurde. Aber jetzt, wo ich mal wieder ein paar eigene neue draußen habe, muss ich sagen, das hat aber extrem nachgelassen. Da wundert es mich nicht, dass Groundspeak so viel rumrührt. Ne? Ich habe das auch bei Stonehenge, fiel mir das auf. Wir waren, glaube ich, 1 oder 2 nur vom Schiff, habe ich gemerkt. Ne, habe ich in den Logs dann gesehen. Mhm. Bei 4000 Leuten ist es relativ wenig. Das stimmt allerdings, ja. Das war ein virtueller. Also du musstest wirklich nur irgendwie ein Foto mit dir und Stonehenge machen. Das war schon alles, was du machen musst. Also nicht irgendwie irgendwas Kompliziertes. Und trotzdem wenig. Also hat mich echt erstaunt. Also das habe ich deutlich gemerkt. Also mir selber ist die Lust aber auch ein bisschen vergangen, dadurch, dass du keine Verbindung hast. Und dann hast du, ich wollte auch vorher nicht Pocket Queries mir für 5 Länder da zusammen basteln, wenn ich nicht mehr genau weiß, wo es eigentlich alles ist und so, wo ich da hinkomme. Ich wollte sagen, wo du auch gar nicht mehr weißt, ob es überhaupt stattfindet. Ja, genau. Das fand ich alles ein bisschen... Zum Cachen finde ich das nicht schön. Und du kannst halt auch wenig Dosen machen. Da am Hafen kannst du keine Dosen machen. Da laufen halt 4000 Mann vom Schiff runter. Also, hey, bleiben nicht alle, kommen ja nicht alle runter. Aber also, es ist immer, du bist immer im Pulk. Und deswegen passt das für mich mit Cachen so gar nicht zusammen. Mhm, Ja, weil das ist wahrscheinlich schwierig. Ne? Du hast immer, ja. Ja, aber das, ich sag mal, dass da nur so zwei oder auch selbst wenn es nur vier wären, die gecached haben da irgendwo, das ist ja unterm Promille. Das habe ich auch. Wobei das jetzt auch sehr speziell ist. Also ich weiß nicht, ob das auf allen Kreuzfahrtschiffen so ist. Ich glaube das eher nicht. Die AIDA scheint mir etwas sehr speziell. Also das ist jetzt ein rein subjektiver Eindruck, kann mich auch völlig täuschen. Aber zum einen habe ich das Gefühl, da sind ganz viele an Bord. Das siehst du auch am Benehmen, so Füße auf dem Sitz und so. Die glaube ich, lange gespart haben und jetzt einmal auch zeigen wollen, dass sie dicke Hose haben. Weißt du, das ist ein bisschen unangenehm. Auch im Umgang mit den Kellnern und so, das war schon zu merken. Und das Zweite, ich habe noch nie eine solche Menge fetter Menschen, also nicht etwas dickerer, sondern wirklich unfassbar fetter Menschen gesehen. Wirklich, die Fahrstühle, ne? Die sind sowieso schon scheiße programmiert, weil wenn du drückst, dann halten, also sind 36 Fahrstühle oder so auf dem Schiff, ne? Mhm. Immer in so Sechserblöcken. Mitte, vorne, hinten und dann nochmal so zwei extra verteilte. Und die halten dann, also wenn da einer drückt, dann halten alle. Also wir sind vom 16. Stock, wir mussten immer in den 6., ne? Den 6., 7., 8., da sind so die Veranstaltungen und Essen und Trinken. Ja, ja. Und wir sind wirklich vom 16. Stock runter und der hat in jedem Stockwerk gehalten, ohne dass ein einziges Mal jemand zugestiegen ist. Oh Gott. Weil halt irgendwann mal einer gedrückt hatte. Das war schon krank. Und dann wollten wir da rein und 17 Mann passen in so einen Fahrstuhl. Und da standen zwei Männer drin und es ging nicht mehr. Oh, ernsthaft. Die wenigen Herzbuben, was war das? Fetter. Nee, wirklich, also wir reden wirklich, also ich hab das so extrem noch nicht erlebt. Also unfassbar. Du musst ja Angst haben, wenn du da unten in den großen Pool gehst. Also, muss man auch vielleicht nicht alles so unbedingt sehen. Ne? Irgendwer schrieb auch, vielleicht machen die das wirklich, weil die nicht mehr mit dem Flugzeug oder wie. Das stimmt. Also das kann ich mir wirklich vorstellen. Da musste ich ein bisschen zuerst grinsen, aber nachher gedacht, wahrscheinlich, also fliegen möchten die vielleicht nicht. Ne? Nee, können die nicht. Das können wirklich, das ist nicht mehr möglich. Also die passen nicht mehr in so einen Flugzeugsitz rein. Also wirklich, ich rede nicht von ein bisschen dicker, sondern wirklich, also das ist schon krank. Beim Essen, einer war vor mir am Buffet, den wollte ich schon fragen, warum er nicht das Blech mitnimmt. Also ernsthaft, der schaufelte um auf diesen Teller, das ist unfassbar. Deswegen, ja. Das war auch so ein komisches Gemisch. Ne? Unheimlich viel Fette und unheimlich viel Babys. Ich weiß nicht, ob die umsonst mitdürfen oder boah, in jedem Restaurant war Halligalli, weil die Babys geschrien haben. Denen ging das natürlich auf den Sack. Da ist das laut, Geschirr klappert. Ja, es ist denen ist sowieso außer Schlafen, Fressen und Kacken ist denen doch sowieso alles egal. Ich weiß gar nicht, was die auf dem Schiff sollen. Das ist sowieso eigentlich, Babys sind ja im geilsten Alter des Lebens. Ne? Wirklich fressen, ja. Saufen, schlafen, kacken. Ne? Ja. Und das wochenlang, das ist eigentlich geil. Also, wenn man das so. Ja. Aber sind auch genauso viele Kinder nachher wieder vom Schiff runter? Ja, ich habe auch gesagt, schmeiß doch wie ein Paar über Bord. Oder vielleicht wird auch eins aufgefressen. Ich war schon krass. Also wirklich sehr, sehr, sehr viel Babys. Das nervt dann schon, wenn du jeden Tag beim Essen irgendein schreiendes Baby hast. Irgendwann reicht's dann auch wirklich mal. Also, aber wenn du natürlich so überfettet bist, ist natürlich so eine Tour genau das Richtige. Du wirst, du musst nur zum Schiff kommen, da gehst du rauf und dann danach karren sie dich ja quasi bis vor die Abtei Saint-Michel. Ja, du kannst rund um die Uhr auch essen. Genau. Ja. Und wie kommt Philian Noctis fragt gerade, wie viele Restaurants es gibt. Es gibt 6 Buffet-Restaurants, gab es da drauf. 3 à la carte und 2 Spezialitäten-Restaurants. Und die sind alle groß, also da reden wir nicht von kleinen. Und trotzdem, egal um welche Uhrzeit du kommst, das ist immer voll, alle. Also wirklich absurd voll. Außer die Spezialitäten-Restaurants, weil die kosten extra und die kosten aber richtig extra. Kostet aber ein Steak 30 Euro. So. Ja gut, das war wahrscheinlich dann auch handgeklöppelt. Ne? Ja, wäre ja schön, wenn es das wäre, aber das ganze Essen schmeckt schon sehr philippinisch. Also selbst so typisch deutsche Gerichte sind so gewürzt, dass du erstmal isst und denkst, hüps, was ist das jetzt? Also nicht schlecht, das schmeckt alles, ist völlig okay, aber eben nichts, wo du dir jetzt die Finger nach ablecken würdest, ne? Sondern durchschnittlich Hausmannskost. Vielleicht ein bisschen gute deutsche Gaststätte, ne? Ja, genau. Mhm. Konnte man. Gute deutsche Gaststätte, die immer alles mit Maggi würzt. Ne? Ja, ich weiß allerdings nicht, wie man das macht, wenn man da alleine hingeht. Wir haben einmal ist Heike allein auf einen Ausflug, weil ich so ein bisschen Magenprobleme hatte. Und dann bin ich an Bord geblieben und wollte dann auch Mittagessen gehen. Ernsthaft, du, wie reservierst du dir einen Tisch, dass da nicht ein anderer sitzt, wenn du wieder kommst? Also stellst da irgendwas hin, habe ich das halbe Glas Wasser stehen lassen. Das war dann weg. Genau, dann gehe ich essen und komme zurück. Schon wieder einer von diesen Philippinen, die fliegen da ja hin und her wie kleine Ratten, wollte mir dieses Ding schon wegnehmen. Ich sage, lass das stehen. Ja, Entschuldigung. Ich sage, ist schon in Ordnung, aber bitte stehen. Ist gleich wieder die Luke aufgegangen, ist im Boden verschwunden. Ja, so in etwa wirkt das dann, ja. Also wie gesagt, kann man alles machen. Ich verstehe jetzt auch, warum manche das machen. Das ist sehr bequem alles. Wie gesagt, du brauchst kein Essen und Trinken machen. Das steht alles immer für dich bereit. Kann ich alles verstehen. Ich halte davon exakt gar nichts. Aber ich glaube tatsächlich mal so für Leute, jetzt nicht die Fetten, aber für Leute, die wirklich ein Problem damit haben, sich viel zu bewegen, ne, also wirklich Gehprobleme haben oder so, für die ist das durchaus eine Option, auch nochmal andere Länder zu sehen. Ne? Wenn du wirklich überall hingekarrt werden kannst und kannst vieles im Sitzen machen und so. Ja, ja, das ist natürlich ne, vielleicht noch ganz gut, ne, aber für mich wäre das, glaube ich, auch eher nichts. Ne? Also, nee, also wie gesagt, wenn du ganz alt bist, kann ich mir nicht, mir ist das einfach, dann wäre es mir schon wieder zu viel Hetze, weil ich halt immer pünktlich bei irgendwelchen Bussen sein muss und so. Die Ausflüge sind auch so, ja, dieses wie heißt das, Saint-Michel, ne? Ja, du erstmal fährst du 3 Stunden hin. Ja, dann ist so 1 Stunde Führung, dann hast du noch mal 1 Stunde für dich, dann fährst du aber auch schon wieder 3 Stunden zurück, zack, bist du aber auch 8-9 Stunden unterwegs. Das schlaucht auch, ne? Ja, ja. Das ist, und dann, wie gesagt, dann gehst du schlafen, nächsten Tag aufstehen und dann geht's zur nächsten Tour, also. Da hatte ich nämlich auch Interesse halber geguckt, als ihr denn doch, du gepostet hattest, dass ihr da wart, dann habe ich gedacht, aber ihr seid doch in Le Havre gewesen, ne? Ja, glaube ich, genau. Und da habe ich geguckt auf die Karte und habe ich, Alter, finde, das ist ja halb durch Frankreich durch. Ne? Ja, weil ich mich der Meinung war, wieso, die Abtei ist doch ganz woanders. Ne? Ja, das ist schon ein ganzes Stück zu fahren. Ganz schön erritten, ne? Ja. Auf Stonehenge, ja. Also mal ganz ehrlich, da liegen ein paar Steine rum. Das ist so unfassbar enttäuschend gewesen. Also ich habe da so viele Bilder vorher gesehen, dass sieht das mal alles so großartig aus. Ja, also steht toll. Das da mitten auf einer großen Wiese. Ne? Genau. Das steht tatsächlich auf einer großen Wiese, rundherum Autobahnen, Straßen und hast nicht gesehen, alles voll Leute und die Steine selber verdichten. Kannst du gar nicht sehen, ne? Doch, die sind schon groß. Doch, du hast eine tolle Sicht drauf. Das ist alles gut, aber die sind nicht halb so imposant, wie du sie auf den Bildern jetzt erwarten würdest. Also da stehst du eher so ein bisschen vor und denkst, naja gut, mein Bauer, der schichtet seine Steine, die er vom Feld holt, auch an der Seite auf. Sieht auch nicht viel anders aus. Also mal übertrieben jetzt gesagt, aber das war für uns echt das Enttäuschende. Also das war. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man da irgendwie, na gut, das hat manchmal, wo man denkt, danach bist du vor Ort und sagst, ah, okay, gut, ja. Ich meine, davon ab haben die auch einer der Klatsche, die Engländer, ganz ehrlich. 2,5 Kilometer vorher hältst du mit dem Bus an, da ist das Besucherzentrum. Mhm. Da kannst du dir belanglose Sachen angucken, weil sie eh nicht genau wissen, wie es gebaut wurde. Und dann fahren da Busse, also richtig schöne Dieselbusse. Fahren dann im Shuttle, fahren nicht im Shuttle praktisch hin und her, wenn du willst, umsonst. Aber was das soll, also wir sind zu Fuß gegangen, weil uns das echt zu blöd war. Da hatten wir längst auch, mussten wir ein bisschen zügiger gehen, um den Bus da nochmal zu erreichen, aber es ging. Und bei der Abtei ist das übrigens genauso. Da hältst du auch so 2 Kilometer vorher an mit dem Bus und dann steigst du um in so eine bescheuerten Shuttles, die da die ganze Zeit hin und her gurken. Aber das sind auch keine Elektro-Shuttles aus Grund von Naturschutz, irgendwie Wattenmeer und einfach ganz, ja, so. Also habe ich jetzt nicht darauf geachtet, aber ich glaube, ich meine, das war mit Motorgeräusch. Nee, das müsste ein Diesel gewesen. Allerdings sind die ganz geil gebaut, die brauchen nicht umdrehen. Die können in beide Richtungen fahren. Also ja, okay, vorwärts wie rückwärts, das ist schon ganz gut. Ja. Auf so einem dünnen Damm geht das dann, ja. Macht das Sinn. Ja, die anderen Besichtigungen war alles langweilig. Also kann man machen, ich würde es was empfehlen. Wer diese Art des Urlaubs mag, dem kann ich es empfehlen. Ne? Ich würde allerdings ein anderes Schiff nehmen. Ich lese gerade, Stellinger hat für nach Helsinki, ne? September nächstes Jahr nach Helsinki gebucht, aber mit meinem Schiff. Das ist, glaube ich, auch besser. AIDA ist halt auch ein bisschen bekannt dafür, dass das halt so die Touristenklasse ist. Da sind halt sehr viele auf dem Pauschalurlaub, ne? Ja, ist halt so dieses Ryanair der Kreuzfahrtschiffe. So hatte ich noch das Gefühl, ja. Ja, Ja, war ganz nett, aber ja. Also dann doch die nächste Kreuzfahrt lieber mit Kescher reisen, ne? Nicht auf jeden Fall. Also besser geht's. Also er gesagt, also bei solchen Fahrten jetzt, also Cachen ist nicht, da muss man tatsächlich sagen, Kescherreisen hat diese Lücke entdeckt, ne? Kreuzfahrten nur mit Kescherreisen. Ich gucke gerade, mein Schiff hat all inklusiv. Ja, hat die AIDA ja, wenn du es haben willst, auch. Also das kann man vielleicht nochmal dazu sagen. Du zahlst einen Grundpreis, dafür kannst du alle Buffet-Restaurants benutzen und auch trinken. Alles umsonst. Getränke außerhalb der Essenszeiten, also wenn du irgendwo in einer Bar bist und die würden dann extra kosten. Da kannst du aber wieder für, ich meine, 100 Euro oder 150 Euro, ich weiß nicht mehr den Preis, aber da kannst du dir auch eine Flatrate buchen. Und dann ja, und das ist ja, ich weiß ja, selbst wenn es jetzt für 7 Tage 100 Euro kostet, ist das ja sogar auch noch fair. Ne? Ja, das sind dann nur noch die ganz extrem Spezialsachen, also so ganz spezielles Bier oder richtig teurer Alkohol, die kosten dann nochmal extra oder es gibt so einen Eisladen, der kostet, also das ist dann aber relativ klar, also es ist nicht so, dass sie dir praktisch was verkaufen, ohne dass du es merkst. Das passiert dir definitiv nicht. Mm-hmm. Ja, also okay, das ist keine Abzocke, auch, sondern wirklich alles sehr. Ja, also es ist schon transparent. Ne? Genau, transparent, würde ich so sagen. Sie versuchen natürlich dir überall was zu verkaufen, ganz klar. Das ist ja keine Frage. Sie sind halt billig und dann versuchen sie eben. Getränkepauschale sollst du dann doch nehmen und ja, was weiß ich, sollst du doch mal in Spezialitätenrestaurant gehen und extra zahlen. Das versuchen sie natürlich schon, aber nicht ohne dir zu sagen, dass es was kostet. Das passiert tatsächlich. Mhm. Ja gut, ich meine, irgendwo von leben wollen sie halt auch. Ne? Jeder will ein bisschen Geld verdienen, das ist halt so. Ja, ja, ja, ja. Wenn man es aber wenigstens dann wirklich transparent und fair macht und das ersichtlich ist. Ja, fand ich ja schon. Gut. Also das war völlig okay. Auch der eine Ausflug, als wir die storniert haben, das Geld zurück, das war alles überhaupt kein Thema. Also das kann ich überhaupt nicht mich beschweren. Das ist mal so schnell, wie die Mitarbeiter immer da sind, verschwinden, ist das Geld auch wieder zurück. Das ist doch das System. Ja, also die Mitarbeiter, aber ich glaube, das wirst du auf allen Schiffen haben. Also ich wollte sagen, das ist dieses System und ich habe mal so eine Reportage gesehen, die tun einem auch wirklich ein bisschen leid. Ne? Also das ist schon, echt wuselige Menschen. Ne? Ja, also fleißige, also wuselige. Buffet auffüllen, das ist ja schon. Alter Vogel, das ist viel. Ja, wenn du so 3 von dem Kaliber hast, die das halbe Buffet da mitnehmen, dann hast du aber auch ganz schön zu rennen, ne? Jetzt weiß ich aber auch, warum dieser Nutella-Topf irgendwie 8 Kilo, glaube ich, hatte der und dazu Pumpen oben war. Das fand ich eigentlich das geilste Teil auf diesem ganzen Schiff, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ich glaube, als wir im Edeka Großmarkt waren, da kann man die kaufen für so Restaurants und so. Ja, das ist schon, macht das auch schon Sinn cool. An der Stelle, ja, ja, absolut. Das ist wie Bier vom Fass. Ne? Ja. Nein, also durchorganisiert und so ist das. Ich, wie gesagt, wer mal Lust hat, sowas auszuprobieren, kann ich empfehlen, dann macht tatsächlich diese AIDA Metropolentour. Die hat den Vorteil, dass es halt, es sind nur 7 Tage. Es geht hier nur in Europa und dann kann man es mal ausprobieren, ohne dass es gleich so wahnsinnig teuer wird oder dass man noch fliegen muss oder was weiß ich nicht alles, sondern wir sind hier in Hamburg Süd aufgestiegen. Jetzt weiß ich mittlerweile, hin hat uns mein Papa gefahren, ne? Und zurück haben wir auch ein Taxi genommen. Mein Vater ist jetzt auch weit über 80. Den wollte ich jetzt nicht ohne, ich weiß gar nicht, ob der da hingefunden hätte. Und deswegen haben wir ein Taxi genommen, kostet 50 Euro. Klingt jetzt viel. Ist bei so einem Urlaub jetzt aber ernsthaft dann auch nur noch Portokasse. Also das, ja, ich wollte sagen, das ist dann, macht den Kohl dann ja nicht wirklich mehr fett. Ne? Aber dein Vater ist. Vor Ort ist teuer. Ist dein Vater zu Hause wieder angekommen? Zwischenzeitlich? Ja, das kriegt er auch hin. Also so alt ist er dann nicht, aber er kennt halt die Ecke da nicht so gut. Das heißt, Hinweg habe ich ihm gesagt, wo lang? Oder auf dem Rückweg musst du ja nur A7, fertig. Ja, da steht überall dran, ja. Mika, ich glaube, die AIDA in Berlin, die fährt täglich Spree da beim Kanzleramt. Nee, wieso kann er doch kombinieren? Ab Berlin fährt doch irgendeine Flusskreuzfahrt hier hoch mittlerweile. Ja, genau. Und dann steigst du hier halt um, also kein Thema. Kannst zwischendurch noch ein paar OC-Onlys machen. Dann haben wir das jetzt auch mal kurz wieder erwähnt. Weil Marc Niedig schreibt auch gerade, mit der Crew ist auf Phoenix-Kreuzfahrten anders und viel persönlicher. Ja, glaube ich sofort. Also auch diese Mein Schiff habe ich ja so im Fernsehen, gab es die mal im ersten, haben wir mal ein paar Mal gesehen. Ist das, glaube ich, auch so. Ist es einfach nur, die kosten halt auch mal eben das Doppelte. Das muss man auch mal so sagen. Also so eine AIDA-Kreuzfahrt ist schon, ich finde das immer noch teuer. Also nee, teuer ist falsch. Ich finde das immer noch sehr viel Geld für so eine Kreuzfahrt. Aber gegenüber so anderen sind die echt billig. So kann man es, glaube ich, formulieren. Hast du am Anfang gleich geguckt, wie der Kapitän aussieht? Also nicht, dass es der Florian Silbereisen ist oder so? Das hätte ich, glaube ich, jetzt Alter, mal abgecheckt. Von der Stimme und vom Alter her könnte er das sein. Und zum Captain Sinner ist nicht irgendwie so eine komische Musik gekommen, die man so kennt. Ne? Captain Sinner, sowas gibt es auf der Ida nicht. Ja, okay. Was es gibt, ist es wirklich, du hast jeden Tag von morgens bis abends, die haben über drei Decks so eine Art Konzertsaal. Der ist ein bisschen doof gebaut. Der sieht zwar optisch hübsch aus, aber du hast nur wenige Plätze, wo du richtig gut gucken kannst. Die anderen, da ist immer irgendwas im Weg. Das ist wirklich echt, das ist ein bisschen Fehldesign. Und wenn es der Typ aus dem Fahrstuhl ist. Ne? Ja, nee, also das ist wirklich ein bisschen schwierig. Aber du hast halt immer Unterhaltung. Ne? Also sind irgendwelche, wie heißen sie hier, Artisten oder Sänger oder irgendwas ist immer. Also das muss man schon sagen. Ja, aber jetzt wollen wir die Leute jetzt auch nicht, ne, sonst Hoja hat sonst nachher doch wieder Einschlafprobleme. Steht der eigentlich schon? Hoja, bist du noch da? Ich staune schon, ich dachte, die langweilen die Leute alle zu Tode, aber wir haben immer noch 28 im Chat, zumindest wenn die alle eingenickert sind, weiß man so. Ja, aber ich habe heute im Chat auch gesehen, wir haben ganz viele neue, ne? Ja, das stimmt. Auch jetzt zwischendurch sind wieder neue reingekommen, die man so noch gar nicht gesehen hatte. Aber wenn jetzt alle eingenickt werden, würdest du ja zumindest sehen, dass hier überall im Chat so komische Buchstabenkombinationen vom Kopf auf der Tastatur kommen. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Na, also was ich, aber im Zusammenhang mit der kam noch Stonehenge, haben wir ja einen virtuellen gemacht. Und dann kam echt heute, das ist auch wieder so eine verstörende Nachricht über das Message Center. Ich habe es mir mal übersetzt. Herzlichen Glückwunsch zum Besuch von Stonehenge. Es sieht so aus, als hättest du etwas geregnet. Ach, ja gut, ist eine Übersetzung automatisch. Aber ich bin mir sicher, dass es trotzdem aufregend war. Also aufregend ist jetzt nicht das Wort, was mir da einfällt, aber gut. Am 11.08.22 habe ich 20 Jahre Geocaching gefeiert, wo ich auch dachte, ja, die Informationen, die habe ich echt vermisst. Ich habe diesen Cache während meines ersten Geocaching-Jahres eingerichtet, damals im Jahr 2002, Ausrufezeichen. Ich bin seitdem aus dem Sport, aber ich versuche mein Bestes, um aktiv zu bleiben und habe ein neues Interesse am Geocaching gefunden. Ich kann mehr als je zuvor geocachen. Der Ruhestand ist großartig. Ich hoffe, dass alle den Besuch an diesem magischen Ort genossen haben. Danke, dass Sie diesen ikonischen Cache einen Favoritenpunkt verliehen haben. Und ich wünsche Ihnen sicheres Reisen. Nördlicher Trecker, das ist sein Name. Was will er mir jetzt eigentlich mitteilen? Alter, der hat aber, also, hat der Text auf sein Arschgeweih nicht gepasst? Ja, der wollte einfach nur angeben, oder was? Ich habe echt gesessen und gedacht, was will er jetzt? Das ist ja, also, ziemlich starke Beweihräucherung, nur ansonsten nichts irgendwie. Ja, ne? Hast du dem Favoritenpunkt gegeben? Ja, weil ich fand, da ist tatsächlich ganz wenig Caches drumherum, um Stonehenge. In der Nähe war noch ein Traddy, den haben wir auf dem Rückweg auch gemacht, der war aber auch schon wieder so ein bisschen versifft. Und den virtuellen fand ich wirklich sehr gut, weil der direkt Stonehenge ist. Kein großes Gehampel, mach ein Bild von dir und den Stein. Fand ich jetzt, also ich habe ihn nicht in unsere Cache-Tipps mit aufgenommen, so gut war er jetzt auch wieder nicht. Aber für die Verhältnisse vor Ort fand ich ihn schon ganz gut, ja. Ah, okay, ich frage, weil du ja relativ selten vergibst, deswegen war ich gerade irritiert, aber nicht, dass der Hinweis von ihm war, du hast vergessen, deinen Punkt zu vergeben. Ne? Nee, das hat er immerhin nicht. Also, nee, ich hatte tatsächlich hatte ich gemacht, weil ich fand ihn recht gut, doch. Also, ach guck mal, leider hat recht. Open Caching. So. Wir haben ich habe doch eben schon gesagt, Mika könnte in Berlin und dann ein paar Uzi-Unis zwischendurch machen nach Hamburg fahren. Ja, Uzi-Uni, wir müssen auch aussprechen, sonst wissen die Leute gar nicht, was das ist. Die halten das aus wie Fußpilz oder so. Oder sie würden denken, das wäre das tote Pferd. So, jetzt sind wir damit durch. Ne? Ach guck mal, jetzt hat er gerade den Link hier auch, ich habe das natürlich nachher auch verlinkt, von Interceptor Stonehenge. Ich hatte nämlich gesehen, kannst du sehen, am 7. waren wir, glaube ich, da. Genau. Und am 14. ist der nächste, der da von AIDA kam. Stimmt. Also du siehst genau, die fährt alle 7 Tage daran. Also das dauert ja 7 Tage, die Reise, ne? Und die fahren immer im Kreis. Ja, also, aber den kommt mir jetzt zwischendurch noch einer, am 10.3. Mit der MSC Virtuosa. Also die fahren zwischendurch. Die wechseln sich das ein bisschen. Das ist irgend so ein Billigschiff. Ach, tatsächlich, wir starten mit der, ich weiß gar nicht, was das ist, MSC Virtuosa, ich noch nie gehört. Die MSC ist doch hier, das sind doch eigentlich die immer den Fisch die Fischstäbchen machten früher. Ja, MSC ist doch so eine Großreederei, ne? Echt? Sagt mir gar nichts. Ja, die haben aber auch mittlerweile Kreuzfahrten. Oh, das ist ja auch ein Riesenteil. Mein Gott. Ja, die haben ganz schön große Böcke. Ne? Ganz schön Hammer. Ja. Sind aber auch Teile unterwegs und alles so völlig nur für Urlaub. Das ist schon krass, ey. Aber gut, solange es erlaubt ist, ist es halt erlaubt. Fertig. Also, ja. Dann ist das halt so. Ja, aber es ist schon komisch, dass er dir ja nochmal eine Nachricht schickt. Das ist ja, also wenn er, ich meine, so ein paar haben seinen Cash da jetzt auch schon gefunden. Ne? Da hat er uns was zu schreiben gemacht. Ich fand das auch echt eher schräg, muss ich sagen. Oh, dann Moment mal. OC immer. Hat ein neues Design. Alter, da muss ich ihm gucken. Da kann ich gar nicht glauben. Nicht ernsthaft. Ach, guck mal, auf OC gibt es den auch. Oh, da musst du nochmal nachloggen, wa? Nee, das war ein anderer Owner, ne? Muss ich da was beantworten, oder? Cacharella on Tour. Answer was a question, ja, da muss ich irgendwas wieder beantworten. Nee, vergiss es. Damit hat sich das schon für mich erledigt. Aber das hat ein neues Design. Ja, das Hintergrundbild ist neu, ja, ein neues Design. Das wäre jetzt der Hammer gewesen. So. Ja, jetzt können wir aber zum Cachen kommen. So. Oh, so. Aber ein bisschen Cachen hatten wir ja schon. Ne? Ja. Ich habe ja auch immerhin versucht, die AIDA da ein bisschen mit zu verknüpfen. Aber es wurde nachgefragt, also berichte ich auch darüber. Fertig. Das Aussehen ist das sowieso unsere Sache, was wir hier machen. Was ich wollte gerade sagen. Ne? So. Wir haben gesagt, heute wird es eine kurze Folge, dann ist es auch so. Ne? Ja, ich glaube, ich merke meinen Kopf so langsam. Das ist so, ich wollte jetzt irgendwie. Ja. Das ist dieses warm-kalt, das macht mich langsam fertig, muss ich sagen. Aber kurioserweise ist das, also hier war es ja wirklich, das ist ja auch pervers, muss ich auch mal sagen, ne? Dass man hier auf dem Freitag eingeschneit wird. Ja. Und auf dem Montag hast du 16 Grad. Ja. Und wie soll der Körper das vernünftig mitmachen? Also das, ja. Mich hat es mich auch ein bisschen. Also ich kann sagen, es geht, wenn man bei 30 Grad im Pool sitzt. Das war das Einzige. Ich muss es sagen, ich werde, glaube ich, keine Kreuzfahrt wieder mehr machen. Aber was ich wirklich geil fand, ist der Hafen Rotterdam. Der ist ja 42 Kilometer lang oder so. Das ist Wahnsinn. Das ist irre, ne? Ja, und das ist ein Mix aus Hafen und Stadt. Also da gehen die Stadthäuser bis in den Hafenbereich rein. Also du, das ist das, wenn du in die Stadt reinfährst fast, ne? Mhm. Und da saß ich dann oben mit Heike im Pool und links neben uns dieses Bürogebäude von der Versicherung, wo die Leute arbeiten mussten. Ich glaube, wir sind auch jetzt auf allen sozialen Medien vorhanden, weil wir saßen im Pool. Es schneite, es war 1 Grad und es wurde sehr neidisch aus dem Gebäude auf uns runtergeguckt. Ach, aber ich muss sagen, die Fotos, Rotterdam, also ich habe zu meiner Frau immer gesagt, wir müssen mal wieder nach Amsterdam, das fand ich sehr schön, da fahren wir mal wieder hin. Aber ich muss jetzt auch sagen, nach den Fotos aus dem Hafen habe ich gesagt, na, Rotterdam will ich auch mal. Das ja, also Rotterdam ist der Hammer, echt. Also das muss ich echt sagen, also das ist ein geiler Hafen. Ich wusste immer, Rotterdam hat einen großen Hafen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es da also so modern und schick ist. Also wirklich, nee, also wirklich war ich überrascht. Wirklich schick, ja. Das muss ich auch sagen. Also das ist wirklich großartig. Das hat mir da gut gefallen. Ich glaube, haben wir auch schon mal gesagt, da wollen wir auch irgendwann nochmal hin und dann so ein verlängertes Wochenende, wo man wirklich dann auch rumlaufen kann, sich die ganze Stadt angucken und so. Weil das war extrem. Also Hamburg war schon toll beim Auslaufen, weil was ich zum Beispiel gar nicht kannte, ich war ja in Hamburg, das ist natürlich auch geil, als Cacher bist du natürlich in Hamburg dann überall gewesen. Ne? Mhm. Es gibt ja zum Beispiel einen Cache vorne an den Köttelhöft. An dem ja, Wasser. An der Spitze. Das ist ja schon eine Stelle, die kennt ja kaum ein Hamburger. Obwohl du gar nicht weiter in die Elbe reinkommst als an der Stelle. Ne? Das muss man ja mal echt sagen. Und deswegen kannte ich das ja eigentlich alles. Ne? Und jetzt, warte, was ist denn da an der Kamera? Da glimmert irgendwas draußen. Irgendwas draußen am Hof, muss ich gleich mal hoch. Und jetzt fährst du los und jetzt guckst du plötzlich sozusagen aus dem 16. Stock auf dieses Wasserwerk runter. Und das ist eine Optik, die hast du vorher nie sehen können. Also ich kannte das von außen. Ich habe auch schon mal über die Mauer geguckt. Also du kannst ja die Leiter hochsteigen. Ne? Aber dass man die gesamte Innenfläche überschauen kann, das kannte ich ja gar nicht. Also dafür war die AIDA auch sehr gut. Also du hast im Hamburger Hafen. Ja, überhaupt mal allgemein mal von mitten auf der Elbe aus erhöhtem Blick so gucken. Das ist ganz auch schon mal geil, wenn man es kennt. Ne? Ja. Also das war faszinierend. Aber Rotterdam, also das muss ich mir irgendwann nochmal angucken, wieder in Ruhe. Ja, das habe ich eben jetzt auf die Liste geschrieben, wenn wir nach Holland mal fahren, dann fahren wir nicht nur nach Amsterdam, sondern machen wahrscheinlich so einen 2-Städte-Trip und fahren auch mal nach Rotterdam. Ja, Amsterdam kannst du auch nicht übernachten, das ist ja so teuer geworden. Dr. Ringding hat die gute Idee, man kann sich auch einen Hubschrauber mieten. Ja, und genauso ist aber auch tatsächlich die Sicht von da oben. aus dem 16. Stock, das muss ich sagen. Also das war schon echt geil. Also das, mit dem Unterschied, dass der Hubschrauber doch ein bisschen wackeliger ist als so ein Schiff, denke ich. Ne? Das stimmt. Da wirst du wahrscheinlich sagen, den Motor hast du gehört und es hat auch ein bisschen gewackelt. Und da kann ich auch nicht im Bett liegen, während ich da dran vorbeifahre und da drauf gucke. Ach ja, herrlich. So, was haben wir? Das kam durch Zufall rein. 17. GC-Meisterschaft. Also die 17. Deutsche Geocaching-Meisterschaft 2023 findet mal wieder statt am 1.7.23. Ich glaube, sie haben 2 Jahre ausgesetzt. Ne? Ja, wahrscheinlich Corona-bedingt und so. Das ist diesmal in Berlin. Ja. Im Südwesten Berlins, genau. Ne, und zu finden unter... Ich will mal überlegen. Das ist für uns sogar der Links. Ansonsten unter gc-meisterschaft.de. Aber ich hatte irgendwo gelesen, das hat einer nur gemacht. Wer hat denn das gemacht überhaupt? Muss ich mal gucken hier. Nikolaus Grote. Sagt mir jetzt so nix. Haftungshinweis, bla. Aber das hat wohl ein Berliner Kescher in die Hand genommen. Das war ja so ein bisschen eingeschlafen und die Kein 977, sagt Mika. Ja, die letztes Mal das machen wollten, die konnten das nicht mehr, die hatten das wohl auch irgendwo begründet, so genau kenne ich die Geschichte jetzt auch nicht alles. Aber ist natürlich, ach, jetzt sehe ich das, ich habe eine riesen Spinne vor der Kamera, deswegen die krabbelt jetzt gerade mal hoch und runter, das sieht ja auch seltsam aus. Und jetzt hat das einer in die Hand genommen. Ich fand diese GC-Meisterschaft, ehrlich gesagt, schon immer so überflüssig wie ein Kropf, aber trotzdem weiß ich, dass die auch viele mögen. Von daher finde ich es gut, dass es wieder einer in die Hand genommen hat. War nicht die letzte sogar in Hannover damals? Die das könnte oder war sein, oder war es in Lüneburg auch mal? War das, weiß ich nicht. Irgendwo war in der Hannover war doch mal, da konnte man doch auch so einige Sachen dann noch sich noch angucken. So, ja, ich so, weiß. Denkmäler und so, ne? Ja, aber in Hannover war die wieder. Ich war in Hannover mal dabei. Da habe ich mir die angeguckt. Da hat die tatsächlich der Geheimpunkt veranstaltet und da war ich auch. Also schon, okay, Hannover ist schon eine Weile her. Aber den, das war gut da. Also das, ich habe mir die da angeguckt. Ich meine, ist nicht mein Ding, aber was sie gemacht haben, hatte Hand und Fuß. Das war völlig okay. Also. Ach, ja. Der hat die praktisch erfunden, der K977. Guck mal, Micha kennt sich ja aus. Ja gut, ich habe mich auch nie auseinandergesetzt. Ich fand die immer Meisterschaft, Geocaching, das passt für mich alles nicht so richtig zusammen, aber gut. Aber auf jeden Fall gibt's die. Für die Leute, die das interessiert, könnt ihr gucken, 17. GC-Meisterschaft, wir verlinken das auch, gibt schon eine Seite, findet wieder statt. Genau, wenn man da nicht da war, kann man von da gleich hochfahren zu die Wikingers, das ist ja eine Woche später. Ah, also hatte ich gar nicht drauf geachtet, stimmt, ja, hast recht. Guck an, wir geben hier heiße Tipps heute, ich merke das schon. Ja, Reisetipps vor allen Dingen. Ne? Jetzt kommen wir auch zu den. Jetzt haben wir endlich. Jetzt kommt der richtige Boulevard erstmal wieder langsam hier. So, in Schwung. Von Louis 1 GCA4KZ3. GCA4KZ3. Ich bin echt in so einer Zeit auch immer wieder. KZ ist mir immer wieder. Ja, KZ ist schwierig. Immer wieder ein komisches Kürzel. Ne? Das ist so drin, das kriegt man nicht los. Ne? Zuckt ja auch bei 88 immer zusammen, ne? Ja. Da hatten wir seltsame Verhältnisse. Ja, ich weiß gar nicht. Genau, der Cache heißt erste Pause, das passt auch irgendwie so ein bisschen. Ja, erste und letzte Pause. es kamen DNFs und dann kam von Kind2401, habe es mit Luis schon vor der Veröffentlichung gemacht, beziehungsweise habe mich schon eingetragen. Allein das ist schon seltsam. Das heißt, er hat das mit dem Owner zusammen, also er hat den ausgelegt und sich dann gleich eingetragen und das war dann der FTF. Ja. Kann man so machen, ne? Ja, und außerdem man sich unheimlich viel Freunde mit. Ne? Und außerdem beiden hat ihn ja auch keiner gefunden, bis er dann nach wie vielen Tagen... Nach 4 Tagen hat er dann auch mal festgestellt, dass er auch die falschen Koordinaten hatte, weil ich die falsche Koordinate hatte. Genau, und dann hat er das, genau, ich finde auch den Text toll, ne? Ja. Deaktivieren, weil ich die falsche Koordinate hatte und den Listing aktiviert, weil ich es verbessert habe. Ja, das ist gut, ne? Der nächste hat ihn immer gefunden, der danach wieder nicht. Also, ist alles ein bisschen komisch, ne? Ich weiß auch nicht. Ja, aber schien auch dann irgendwie, so ein paar waren ja auch da, haben ihn nicht gefunden, dann wieder doch. Vielleicht ist ja, er auch dann relativ schwer versteckt. Sehr, sehr seltsame Verhältnisse. Aber mittlerweile scheint es sich jetzt eingegroovt zu haben. Und er wird jetzt scheinbar immer gefunden. Und dann wohl doch, aber so jung ist er doch gar nicht dabei hier, oder? Ah, na gut, 32 hat er schon gefunden. Das ist ja immerhin halt der Owner. Ja, dann ist es auch Zeit einzulegen. Haben wir schon zwei auf Watchlist, das Ding. Die haben den also schon wieder nicht gefunden und wahrscheinlich auch nicht gelockt. Also Luis, ja. Es gibt so schöne Hobbys. Genau. Such dir ein Hobby, wo du dich immer selbst fotografierst. Ne? Genau. Wir könnten dir da einen Kumpel zur Hand geben. Das lässt sich auch gut kombinieren mit dem Foto, mit dem Hobby hier unter Umständen. Ja, aber solche Caches, glaube ich, spielen tatsächlich auch mit rein, dass die Leute echt immer weniger Lust haben. Ich merke das bei mir selber auch. Dann kommst du da hin, dann ist da schon so eine versiffte Stelle. Da hast du schon keinen Bock mehr zu suchen, nur weil die Stelle schon so scheiße ist. Und da hat er wieder einer einen Cache hingelegt, nur damit da einer liegt. Und das ist doch alles. Ja, ich sag mal, die letzten 3-4 Wochen war ich auch weniger los, weil das Wetter teilweise auch nicht so war. Und dann hat es mich dann doch nicht so rausgezogen. Aber weißt du, zwei von denen, die ich angegangen war, so morgens vor der Arbeit mal schon extra ein bisschen im Dunkeln, einer direkt vor der Haustür, wo dann auch als Hinweis nur stand, hier passt irgendwas nicht. Und dann stehst du wirklich an der Eingangspforte. An so einem Haus, wo keiner was zu suchen hat. Also einzeln am Ortsrand ein Haus, da kommt sonst keine Sau hin. Und dann soll ich da an der Pforte rumfummeln. Ey, Leute, der geht gleich auf Ignor. Und so geht's mir in letzter Zeit häufiger. Ja, Caches, die so dicht am Zaun sind, dann wirst du schon mal beobachtet, gucken die Leute schon. Das ist ja jetzt auch nicht so viel Blattgrün. Du kannst durch den Wald durchgucken. Es macht nicht mehr viel Spaß bei manchen Stellen. Nervt dann nur noch irgendwann. Ja. Und wie gesagt, das ist auch, dann haben die Leute auch immer keinen Bock mehr. Da schließt sich der nächste gleich an. Das ist GC8GGDP. GC8GGDP. Kopflos. Genau. Ist der Cache. Und das ist ja nun noch schlimmer. Also ich habe jetzt, weiß gar nicht, wie weit man zurückblättern kann, aber wo man es auf jeden Fall spätestens mal anfängt, war am 30.04.22. 30.04. Also das ist fast ein Jahr her. Da hat Efe gelockt, er war leider leer. Das haben danach mehr oder weniger alle gelockt. Also ich lese sie mal vor, und zwar alle mit einem Found It. Froschnoise, 7000 Funde, da kann man es natürlich nicht wissen. Traumlied, Wuku, Wiki, Wacker, ja, gut, bestimmt haben. Cloud 91, war bei 9000 Funden, kann man das noch nicht wissen. Dann Kluge Henne, mit 19.506 wirkt das eher wie eine dämliche Henne. Was hat denn Itzmi Zitu Zoe Davina mit einem Pfund? Wir haben ein Zelt gefunden. Stimmt. Ja, schön. Deswegen ist auch bei einem Pfund geblieben, vermutlich, weil sie immer noch in diesem Zelt sitzen. Ich weiß es auch nicht, aber wie doof kann man sein. Aber so geht's auch weiter. Jeff Bergziege, auch 10.000 Pfunde. Dann kommen so ein paar kleinere Pfundzahlen, aber nehmen wir mal die großen. Tafo, GoGC, naja, wenigstens weiß ich, wie ihr eure Funde so zusammenkriegt. Der Idiot hat sogar noch ein Bild mit reingestellt, wo er praktisch belegt, dass er ihn nicht gefunden hat. So, er fotografiert einfach irgendein Loch und sagt, da war er drin. Immerhin hat er auch noch Need Maintenance gelockt. Das stimmt, da hat er recht, ja. Nur der Snowman der on Held, Ice, auch 11.000 Funde. Genau, der Heldscore scheint da ja auch nicht gegriffen zu haben, ne? Naja, wenn immer einer Founded lockt und dann kommt einer mit Wartung, ich glaube, dann dieses Founded übertrifft es wieder dann, ne? Da bräuchten wir wieder einen Reviewer, der uns das mal sagt, wie das ist. War bestimmt eben noch im Chat, jetzt ist er raus, sind nur noch 27. Siehst du, ist der Reviewer bestimmt abgehauen. Und irgend so ein Typ lockt dann in, das ist sowieso so ein Pöbelkopf. Aber auf jeden Fall, wie viele das auch noch gelockt haben. Wir reden ja nicht von 3-4, sondern TMT 13.000 Funde. Und also alles. Hast du mal gesehen, wie lange das immer noch dauerte? Ja, bis dann einer aufgewacht ist. Ja. Am 10.3. Am 10.3. Ja, wahrscheinlich. Oh ja. Ja. Ja, der da mal kurz ein NA gelockt hat. Was mich fast wundert, dass nicht gleich noch ein Lock wieder hinterherkam. Ja, du bist doch gar nicht von hier. Du hast ihn noch gar nicht gesucht. Du kannst doch keinen NA locken oder so. Das ist ja das Übliche, was sonst kommt. Ja, das stimmt. Aber das machen sie immer nur, wenn du das machst. Ja, das stimmt. Das habe ich schon öfter gehabt. Bei Hoya haben sie wahrscheinlich aufs Profil geguckt, haben die Bilder von ihm gesehen und gesagt, ja, wir sagen über nichts. Ach, deswegen sagt doch bei Al Cabral nie einer was, siehst du. Ja, genau. Ja, also es ist einfach und bleibt einfach bodenlos peinlich. Aber da ist es wirklich, also wenn da mal so ein oder zwei dabei sind, die dann den durchlocken oder so, ne? Aber in dieser, das wird immer mehr, ne? Immer mehr. Ja, und scheißegal. Die anderen locken auch, dann mache ich es auch, ne? Ich sehe. Man kann natürlich. Warte mal, ich sehe jetzt gerade, ich gucke ja ab und zu mal nach. Ich hoffe, Hoja hat das aus der Hand fotografiert und hat nicht noch so einen komischen Stick für sein Handy hier. Ich gucke mir gerade die Galerie von Hoja mal durch. Kenne ich ja nichts, ne? Wir müssen ja auch mal sehen, was unsere Hörer hier so machen. Ja. Jetzt bin ich natürlich schon wieder rausgegangen hier. Das ist natürlich. Ja, ich muss mal gucken. Tote Bäume hat er fotografiert. Das war sein letztes Bild vom 22.12.22. Ja, macht auch nicht mehr viel. So. Aber er sagt, er hat nichts zu verbergen. Das finde ich gut. Was will ich ja da was zu verbergen? Er trägt eine Hose. Ja, das stimmt. Ja, dann geht's ja schon mit los. Also, zähl hier noch so eine Schnacks. Bei Hoja sieht das mittlerweile auf dem Kopf aus wie bei mir. Es wird hinten lichter. Ne? Aber ich, also Hoja, ein Bild habe ich von dir hier. Da guckst du gerade und deine Frau und dein Kind alle in so ein Loch, in so eine große Höhle. Das sieht ehrlich, im ersten Moment sieht das aus, deine Frau, die ist so hinter eurem Sohn, als wenn sie ihm gleich einen Schubs gibt, ist er weg. Das sieht wirklich fies aus, das Bild. Auf Seite 2. Guck's dir mal an, das würde ich nochmal überarbeiten. Nee, müssen wir auch mal gucken, hilft ja nichts. Aber ich weiß ja, dass ihm sein Sohn wichtig ist, von daher gehe ich davon aus, dass er nicht in der Höhle verschwunden ist. Welcher Sohn, genau. Ja, genau. Ja. So, dann kommen wir dazu. Ich hab's schon damals gesagt, jetzt werden wir noch oft drüber berichten. Aber ich finde, einer der wenigen, der sagt, Lockbeschiss mit mir nicht. Ne? Ja. Man muss das positiv sehen. Bei GCR 10B, 544 to the top. Mittlerweile heißt er ja den ganzen Roman noch dahinter, aber unter dem Namen kennen ihn die meisten. Schafft es auch in fast jede Sendung bei uns mittlerweile, der Cash, ne? Ja. Und ich frage mich, wie lange der noch überlebt. Ups, jetzt kommst du schon hoch vor Schreck. Weil du Hoja das Foto gesehen hast. Oh, ich lese gerade im Chat, da wurde doch was gelöscht. Der Owner hat doch auf das NA reagiert. Ja, das weiß ja auch nie. Kann auch der Owner selber gewesen sein. Da bin ich auch mal vorsichtig. zu dem Top. Achtung, die Regeln des physischen Logs in dem Turm wurden angezogen, ein bisschen, um Fehllogging. Oh man, diese Rechtschreibung haut mich echt um. Es ist Fehllogging. Ja, also, wer soll denn sowas lesen können, zu vermeiden? Von Grund auf und zu beweisen, dass man überhaupt den Cache gemacht hat, um auch von touristischen Fotos virtuell zu unterscheiden. Bitte Verständnis um diese Maßnahme. Hier die Klausel im Text. Bitte, oh mein Gott. Unbedingt lesen. Ganz wichtig, weitere Änderungen ab dem 17.02.23. Jeder muss mit Foto einen Ausschnitt seiner Signatur vom Logbucheintrag mir per E-Mail zuschicken, um zu beweisen, dass er auch in der physischen Dose eingetragen hat. Das Foto von der Log-Eintrag kann auch in den Found-Log-Eintrag platziert werden oder in einer Collage der Fotos. Und ich versuche bald wie möglich die lose Zettelwirtschaft zu entrümpeln und im Turm in bestimmten Stunden für euch zur Verfügung zu stehen. Eigentlich war das am 18.02.23 geplant. Und ich habe ein bisschen Angst, was heißt, in bestimmten Stunden zur Verfügung zu stehen? Für welche Dienstleistung denn bitte? Ja, steht stundenweise wohl nicht, hoffentlich. Steht schon gebückt da, oder? Also, ich habe ihm das geschrieben dann auch gleich. Er hat mir nicht geantwortet. Ich habe ihm gleich per PN nochmal geschrieben, hör mal zu, das ist eine Logbedingung, die du da machst, dass die Leute dir eine E-Mail schicken müssen. Pass auf, dass sie dir den Cache nicht zumachen. Wenn da ein Reviewer kommt, der einfach mal morgens schlechten Stuhlgang hatte, dann ist der Cache nie vorkommt. Ne? Ja. Nee, aber ernsthaft, also, boah, da schüttet es mich einfach nur. Weil dieser Cache, da wäre es so schade drum. Oh. Und jetzt heißt er auch schon 544 to the top. TB Coin Hotel, please read. Oh, das ist Gott, ja schon Alter. Wieder neu, ja. TB Coin Hotel ist, glaube ich, schon wieder neu. Das ist doch kein TB Coin Hotel. Hat er noch alle Latten am Zaun? Was hat er denn da oben hingelegt? Eieiei, aber liegen jetzt relativ viele TBs und Coins drin jetzt. Ja, aber wie geht denn das? Da lag mal eine Filmdose oben am Rand. Ich meine, da hast du ja jetzt auch nicht 1000 Versteckmöglichkeiten. Was hat er denn jetzt wieder draus? Hat er jetzt einen Large draus gemacht oder was? Nee, ein Small ist es. Ein Small gibt es mal irgendwo Fotos hier, gucke ich mal gerade von dem. Ich kann mir gar nicht vorstellen, da passt doch keine Coins rein. Also dann ist es jetzt eine andere Dose. Das, was da so eingeloggt ist in dem Cache, kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, dass das da drin liegt. Ne? Doch, hier ist ein Bild. Das ist jetzt tatsächlich eine richtige Dose. Dann muss die jetzt woanders versteckt sein, offensichtlich, ja. Naja gut, wenn er sowieso zweimal die Woche zur Verfügung steht vor Ort, vielleicht bringt er immer eine neue Dose mit, wenn die einer weggemacht wird. Ernsthaft, das ist ja ein Ding. Die Stellinger, pack den nicht auf Ignore, mach den. Der ist echt, also scheiß drauf, ob der ein Zacki-Zacki-Jahr ist oder nicht. Der Cache ist einfach geil. Da muss man einfach hoch. Das ist cool. Ja, aber er kriegt ihn noch kaputt. Also das ist echt. Ich wollte sagen, das dauert nicht lange. Wie lange hat er ihn jetzt schon? Ein Jahr ungefähr? Ja, ich schätze mal, ne? Das ist. Und wenn man das Listing so mal allgemein mal durchguckt, ne, das ist ja, ey, wer soll die ganze Scheiße denn lesen, was er da von einem will? Merkst du eigentlich? Ist ja nur noch Text. Da kannst du scrollen und scrollen und scrollen. Ja, ja. Ich habe immer das Gefühl, wir machen das schon zu lange. Ich habe die Hälfte schon mal alle vergessen, wenn du fragst, seit wann hat er die? Ja, haben wir irgendwann mal drüber berichtet. Ey, das ist wirklich, da scrollst du über vier Seiten. Ja, das ist auch schon alleine. Und dann immer mit seinen Formulierungen, da kommst du ja überhaupt nicht hinterher. Ja. Der Stirlinger kommt da gar nicht hoch. Das ist ja nett. Ich glaube, der ist fit, du. Der, wenn er allein mit seinem Rad ist, der ununterbrochen unterwegs. Ich würde sagen, auf der Ring, beim nächsten Mal auf dem Berg musst du schnell sein. Genau. Es gibt also eine Logbedingung. Ich glaube, er hat die aber schon wieder entschärft und das jetzt als muss nicht unbedingt und so gemacht. Also ich glaube, er hatte das danach ein bisschen korrigiert. Ich vermute, ich bin nicht der Einzige, den ich geschrieben habe. Oh, bin ich schwindelfrei? Nee, stimmt, dann hast du wirklich keinerlei Chance. Da gebe ich dir also sowas von recht. Ja. Da muss man, glaube ich, auf der Innenseite des Turms hoch, ohne Geländer und so ist das, ne? Das Problem ist, das erste Stück ist ohne Geländer. Das geht alles. Es ist aber echt eng. Wenn dir einer entgegenkommt, dann rubbelst du wirklich aneinander vorbei. Anders geht's gar nicht. Mhm. Dann kommst du irgendwann so auf die Mitte. Da kannst du auch eine schöne Pause machen. Da sind sogar Bänke. Und dann kommt aber so eine offene Wendeltreppe. Oh. Und die ist wirklich das letzte Stück schon derbe. Und dann kommst du hier oben in den Turm rein. Und kein Witz, wenn auch ein bisschen Wind ist, dann wedelt dieser Turm auch leicht. Ja klar, das merkst du da oben schon. Ja, das ist auch mit Wind persönlich dann nicht so ganz angenehm, denke ich. Ne? Ja, es ist einfach auch, ich habe, glaube ich, dreimal unterwegs gesagt, komm, Heike, geh alleine weiter, ich kann nicht mehr. Es ist wirklich, es hört nicht auf, das ist unfassbar. Ja, ich hab ja auch mit Höhe auch so ein bisschen mein Problem, also zumindest in Gebäuden, ne? Also so in den Bergen geht's, ne? Wenn dieser Berg geht. Ja. Aber so in Gebäuden, ich bin mal ich weiß nicht, ob das jetzt noch ist, aber das ist schon 20 Jahre her in Laboe, dieses Marine-Ehrendenkmal, dieser Turm. Ja. Da an dem U-Boot da. Und da ist, bin ich der Meinung, geht's ja auch auf der Innenseite des Turms hoch und du kannst komplett von oben nach unten gucken. Und das war, da war ich nachher auch extrem verkrampft. Das ist ja selbst, wenn du keine Probleme hast. Das war schon grenzwertig. Und da sage ich immer, bei solchen Sachen, wenn ich das weiß, dann nee, lass mal lieber. Ja, das kann ich verstehen, ja. Obwohl man bestimmt geil gucken kann da oben, definitiv, das glaube ich halt. Ne? Aber wenn ich da unten dann komplett duschen muss, ist das auch nicht geil. Ne? Nee. Also wir haben es geschafft. Also es hat auch Spaß gemacht, aber der Ausblick ist schon geil von da oben. Das ist, da gibt's gar nichts. Also. Ja, mal gucken, wie lange noch mit Geocache vor Ort. Ja, ich glaube, ich befürchte auch, er kriegt ihn irgendwann kaputt. Ach ja, zack. Und wo wir bei Seen schon sind, ne? Mit viel Ausblick und so, wir haben den Cache zwar entdeckt, aber erreichen war für uns unmöglich. Trotzdem locken wir ihn, da wir ihn ja zumindest gesehen haben. Ein Cache für kleine Kinder ist nichts für Menschen mit Höhenangst. Dieses tolle Log-Exemplar könnt ihr finden bei GC91V6J. GC91V6J Geschwister-Cache. Ja, vom 21.01. Ja, da hat Hasenfuß alles gegeben. Auch der davor. Hasenfuß 1110. Vorher war Scherfi 1987. Der hat geschrieben, schöner Catch. Ja. Aber immerhin hat er noch ein Brillensmiley drunter gesetzt. Na, also zwei Zeilen gelockt hat er immerhin. Ja, aber es ist wirklich, ich sag ja, und dann hat man manchmal habe ich dann auch schon keine Lust mehr auf den Podcast, weil ich immer denke, ach Mann, das bringt sowieso nichts, was wir hier machen, ehrlich, das ist alles so. Das ist so, gegen Windmühlen. Genau, ich komme mir da wirklich manchmal vor wie so ein Kampf gegen Windmühlen, das ist so unfassbar. Ach Mensch, das ist ja hier in der Ecke, sehe ich ja gerade, der Cash, da habe ich vorhin gar nicht gut, das ist ja hier ein Monster. Das muss ich mir mal angucken demnächst. Kannst du erstmal auch die alle nachtragen, die da jetzt fehlen. Das ist ja wohl das Mindeste, wenn du da schon sowieso bist. Was ist, das Ding ist auch super? Welcher, der Geschwister-Cash? Was ist super? Müssen wir wissen. Oder über die Dächer von Schwerin. Die sind da unser... Ja, wahrscheinlich hier das, was in Mecklenburg da gerade, genau, über den Dächer von Schwerin oder so. Ja. Den kenne ich gar nicht. Über die Dächer von Schwerin habe ich den, war ich da auch. Founded habe ich gemacht. Ach so, 2007. Okay, den habe ich jetzt nicht mehr so im Kopf gehabt. Okay, ach genau, da wurde ich erstmal angesprochen, dass ich meine Mütze abnehmen muss. Das war doch in irgendeinem... Ja. Oh, oder auf die Heiligkeit Wert gelegt. Ja, okay. Ja, da wurde ich gleich angeschnauzt. Echt, das muss ich schon sagen. Ja, stimmt, habe ich auch geschrieben. Dass sie die Spitze geschafft haben, war das hier halb so wild. Das war genau, ja, der Ausblick war auch allerdings genial. Stimmt, kann ich mich dunkel dran erinnern. Das ist ein bisschen länger her. Mein Gott, 2007, ey. Das ist 16 Jahre her, dass ich da oben war. Mama Fresse. Wahnsinn, ne? Ja. Aber den Cash gibt es immerhin noch. Das finde ich dann ja auch wieder gut. Ja, ich sag mal, an alten Gebäuden in den neuen Bundesländern oder in Ostdeutschland kann man immer noch gute Caches finden. Zum Beispiel am Pavillon vom Schloss Poschwitz. Ja, aber da liegt er ja nicht. GCA 3B8D, Pavillon zu Schloss Proschwitz. Ich sag mal so, so ein bisschen im Off kann jeder. Ne? Also ich hab's recherchiert, ich hab's aber nicht verstanden alles, ehrlich gesagt. Also nicht alles daran. Also das fing ganz früh ganz weit unten an. Da hat einer neue Koordinaten. Also sagen wir so, da hat einer Cash versteckt. Und schon beim zweiten Lock fiel auf, dass der Cache 25,5 Kilometer im Off liegt. Tja. Nur wie findet man den dann? Ich glaube, weil er, also zum einen ja der Pavillon Schloss Proschwitz geschrieben hat. Ja. Der Name sagt ja schon, wo er sein müsste. Der ist ja überschaubar, der Pavillon, sehe ich auch gerade, ja. Genau, und da gibt es dann halt dann ein Foto noch dazu und dann sind die Leute halt drauf gekommen. Und ich finde halt also 25 Kilometer... So viel hatten wir noch nie. Machen, ist aber eine stabile Leistung. Ja. Wenn ich das richtig sehe, 25,5 Kilometer im Off. Ich finde auch schon, der wird veröffentlicht und der erste schreibt gleich, wo bitte ist Schloss Proschwitz? Das würde mir auch zu denken gegeben, ja. Oh Mann, ey. Ehrlich, ey. Und es haben wieder aber etliche gefunden auch, das muss man auch mal sagen. Na gut, wenn da steht Pavillon, oder Pavillon ist ja echt klein, ja, auf meinem Bild sieht man das ja. Aber ist schon echt arg schräg, ne? Aber der eine vom 11.2. Paul hat dann geschrieben, Pavillon Fragezeichen als Foto und da war die Koordinate mitten auf dem Acker irgendwo. Stimmt. Das ist aber wirklich gar nichts, das ist ja offenes Feld, ja. Ja. Ich finde, sehr gut finde ich dann auch Salt and Pepper. Der hat gedacht, also ein Need Maintenance ist ja ein bisschen dünn und hat dann gleich mal fünfmal Need Maintenance gelockt. Souverän. Kennt er ja nix. Wahrscheinlich hat er sich, war er dreimal vor Ort, hat ihn nicht gefunden und ist aber mit dem Kopf auf die Tastatur geschlagen, fünfmal. Dann kam jedes Mal ein NA raus hier. Beziehungsweise nicht in den A, sondern in den M. Gut, Paul finde ich aber wirklich, der hat Humor. Der hat dann geschrieben, vorige Woche fand ich die Dose nicht. Heute habe ich mal den Suchradius erhöht um schlappe 25,7 Kilometer und fand die Dose laut Beschreibung ganz easy. 25,7. Geil. Ach, herrlich. Fass mal, ey. Wie doof kann man einfach sein, echt. Ach, herrlich. Und wieso ist der dann eigentlich gelockt worden? Das ist, also, weil es wahrscheinlich zu viel Diskussion hier gab, ja. Ja, aber dass er ihn zumacht, ja, aber gelockt, also fand ich jetzt erstaunlich. Naja, weil, wenn ich das jetzt richtig sehe, die Koordinaten hat er ja noch nicht angepasst, ne? Nee, aber die hätten ja einfach disablen können, fertig, also archivieren. Jason. Naja, aktiviert ist er ja gleichzeitig, aber also das mit dem gelockt, das fand ich echt erstaunlich. Ja, vielleicht wollte sie gar nicht von Anfang an vermeiden, dass da jetzt noch mehr irgendwie locken. Vielleicht ist er ja aufgrund der 25 Kilometer in einem anderen Bundesland. Das ist aber auch ein Rekord, ey. 25 Kilometer im Off. Minimal. Also förmlich zu Fuß nicht zu erreichen, das musst du dir mal vorstellen. Ach, herrlich, ey. Aber es ist schon, also ich habe ja mal einen 800 Meter im Off gefunden. Also aufgrund dessen, dass dann die einzige Möglichkeit, weil das auch so eine Bank war oder so, da sein musste. Das fand ich schon bemerkenswert, dass ich da überhaupt dann noch was, aber... Ja, aber da kann man vielleicht noch mal was sehen. Also irgend sowas hatte ich auch schon mal, wo es um mehrere hundert Meter ging. Das kann ich sagen. Und dann aber war der Hint so, dass man das zuordnen konnte. Genau. Das war bei mir auch so. 20,7 Kilometer. Da kann der Hint noch so gut sein. Wenn er nicht Schloss sowieso stehen würde, so weit kannst du nicht gucken. Da gibt es schon Erdkrümmung. Aber wenn du dann schon jemanden vor Ort hast, der dann auch fragt, wo bitte ist Schloss Blaubitz, dann scheint das auch nicht so bekannt zu sein. Also ehrlich, das ist echt der Hammer, ey. Ja. Ja, also es gibt schon sehr, sehr, sehr seltsame Dinge. Kann man irgendwie nicht anders sagen. Aber gut, muss man halt so sehen. Und auch, wir sind ja immer bereit, den Leuten hier auch was beizubringen und zu zeigen, wie man loggen kann, ne? Und ganz gut kann man das auch machen, wenn man einfach sagt, leider habe ich keinen Stift dabei gehabt, aber wir haben uns sehr über diese kreativen Cache gefreut. Am besten auf Favoritenpunkt hinterlassen, dann ist alles tutti. Ja, sich ordentlich rumschleimen, dann wird der Owner das schon hinnehmen. Genau, GC8, E8C7, GC8, E8C7, gute Nacht. Der gute MN Yubi, aber auch schon 235 Funde, hätte man schon langsam wissen können, wie das Spiel so funktioniert. Ich bin gerade auf der Live-Seite. Hat noch einen gelobt und gelockt wahrscheinlich. Ne? Das ist ein Mädel. Ich muss erstmal wieder Galerie gucken. Da finde ich aber, ach nee, die ist langweilig. Okay. Sind die Bilder von 2014? Von wann ist sie denn dabei? Seit 2014, ja. Hat sie da drei Bilder gemacht? Und das war es dann aber auch. Ja, aber gut, ist mal okay. Über die Jahre vergessen, wie es funktioniert, das Spiel. Ja, guck mal, im ersten Jahr hat die richtig viel gemacht. Im zweiten Jahr auch noch. Also was heißt viel? Fast 100 pro Jahr. Und danach ist dann eingebrochen. Und jetzt hat sie, 2023 hat sie immerhin 2 gemacht. Immerhin hat die Seite aktualisiert hier mal, ne? Muss man auch mal sagen. Vielleicht ist aber auch dann zwischen in diesen ganzen Jahren dann auf einmal das passiert, was sie auch beschreibt. Sie hat ihren Stift vergessen oder verloren und hat jahrelang ihren Stift gesucht und immer gesagt, komm, scheißegal, ich logge die jetzt trotzdem. Ne? Das kann natürlich Sinn. Oh, sie hat Bericht basierend auf insgesamt 236 gefundenen Geocaches inklusive ein Duplikat. Oh ja, sowas habe ich auch noch. Ich habe sogar noch mehr Duplikate. Hat sich auch schon der eine oder andere mal drüber aufgeregt. Ja, das ist. Ja, früher war es halt noch so, dass die, ich weiß es, wir hatten hier auch mal Owner, die tatsächlich gesagt haben, oh, ich habe da einen neuen versteckt, ich mache kein neues Listing, könnt ihr neu loggen. Und da war das eigentlich auch völlig normal. Ja, es gibt ja auch dann, ich habe, glaube ich, auch irgendwie, weil ich mal einen Cache gelockt habe, den ich dann nachher adoptiert habe. Das ist dann auch so ein, ne, dann hast du dann. Ja, okay, ja, klar, so ein, klar, ne? Ja, ja. Für ein Lob lasse ich den Log stehen. So viel, ja, weil der Cash gehört ja hier dem der Sockenpuppe vom Hoja. Ach so, habe ich gar nicht jetzt. Ja, ich, ja, das heißt, wenn ich mein Geld bezahlt und auch noch ein FP da lässt, dann frisst er eigentlich danach. Ne? Wir werden langsam alt hier. Ah, Lotburg gleich Hoja, oh mein Gott. Ja, das wusste sogar ich. Ich stecke so tief in der Szene, das wusste ich. Ah. Das wusste ich, glaube ich, nur, weil er irgendeinen von seinen Lotbrock-Caches hat doch mal gewonnen oder irgendeinen Preis gewonnen beim GCJHH. Ja, da wird Rote auch immer alle, das habe ich gesehen. Ja, genau. Ja, ja. Da deswegen wusste ich, dass er das ist. Ja, genau. HHCDJ, ja, so heißt es dann. Mein Gott, wie kann man so eine Kürzel machen? Kann man nicht da irgendwie. Gibt es das überhaupt noch? Ach doch, ja. Ja, ich glaube, doch. Das wurde ja sogar richtig wieder aufgelebt, glaube ich. Ja, stimmt. Da war ich nicht ganz aktuell. So, dann haben wir den nächsten. GC A4 R1B. GC A4 R1B. Hash 1 EWD GKT 2023. So viel dazu, wie kann man irgendwas wie benennen. Ja. Aber immerhin Hash 1 vorne, muss ich jetzt auch mal loben, ne? Also, das stimmt, das ist, machen ja viele auch falsch, ja. Ja. Ich habe das erst gar nicht so richtig durchschaut irgendwie. Da gibt es ja auch ein Event zu, wo auch ganz komisch gelockt wurde, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Ja, aber guck mal, die meisten haben ihn ja am 25.02. gelockt. Oder eigentlich alle haben ihn am 25.02. gelockt und dann wurde er eine Woche später gepublished. Wollte ich gerade sagen, der Publish lief da aber sehr seltsam. Erst kamen lauter Foundlogs, unter anderem von Graf Zahl, da habe ich schon gesagt, Graf Zahl wieder, weißt du, der ist auch immer, überall, wo es so ein bisschen komisch ist, da finde ich Graf Zahl immer schon in den Logs da und auch immer gleich da mit drin, wo es komisch ist. Das hat auch System, ne? Ja. Am 25.02.23 wurde der von reichlich Leuten gelockt und am 6.03. wurde er dann auch gepublished, zwei Wochen später. Aber ich vermute mal, dadurch, dass es ja eine Grünkultur war, ja, und die wahrscheinlich auch gelaufen sind, haben die wahrscheinlich, sind die erstmal abgelaufen und dann hat er sie vielleicht auch erst zum Review eingereicht. Nee. Irgendwer hatte mir das geschrieben und da hatte ich das auch gelesen. Die haben wohl tatsächlich, der Reviewer hat tatsächlich vergessen, die Hälfte der Caches zu reviewen. Das heißt, die hatten alle gemeinsam eingereicht. Aber da hat wohl der Reviewer tatsächlich vergessen, ach Mensch, da sind noch ein paar mehr. Und da die jetzt aber auf der Tour unterwegs waren und ich gehe davon aus, der Owner dabei war, der hat ihn mit Sicherheit auch noch selber gelockt, dann, oh, ja, da wurde ja schon bestimmt wieder mit Sockenpuppe und so, das kann ich mir in etwa alles vorstellen. Genau, das ist natürlich Farbtupfer. Der hat nur eingelegt. Dann hat er ihn wie auch immer. Auf jeden Fall waren die Owner wahrscheinlich dabei und haben gesagt, na komm, was ist jetzt Blödsinn? Jetzt haben die das vergessen zu publishen, jetzt machen wir die trotzdem. Kann ich mir vorstellen. Ja, finde ich auch völlig in Ordnung. Also, ja, definitiv. Wobei natürlich nicht lustig ist, wenn du jetzt aber als Reviewer, jetzt muss ich mal gerade hier anfangen. Genau, als Reviewer dann aber so eine Tour lockst oder durchgucken musst. Und ich sag mal, hast jetzt irgendwie, der heißt ja Nummer 1 EWD. Und hast Nummer 2, 7 und 10 gepublished, fragt man sich dann nicht mal, was ist eigentlich mit 1 und 6 und 8? Ja, und so. Aber ich weiß nicht, wenn du so massenhaft published, ne, ob dir das wirklich so. Natürlich. Also, wird ja ein Grund haben. Ich war ja auch mal bei Glider, da hat er auch mal so ein Ding gemacht. Da wurden die ja auch irgendwie gepublished, während wir, glaube ich, gelaufen sind oder so. Ja, bei Glider, aber da wurden ja alle gepublished dann. Weil Glider ja auch genug Geld wieder auf den Tisch gelegt hat. Ja, aber auch erst während wir liefen. Aber er hatte nicht genug Geld für vernünftige Koordinaten. Deswegen war er froh, dass wir ihn dabei hatten. Aber und keine 25 Kilometer im Off. Ne? Er hat auch fast alle gefunden. Ein, zwei war er sich selbst nicht sicher, glaube ich. Da waren die Koordinaten dann sehr schräg. Aber irgendwie haben wir es alles hingekriegt. Also war aber er schreibt gerade, sie sind kurz vorher gepublished worden. Nicht währenddessen. Ja, das behauptet. Also hat er dann doch nicht pro Cache 50 Euro bezahlt, sondern nur die 25er Variante. Dann wird alles auf einmal kurz vorher gemacht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob da schon die Dosen lagen oder ob er die immer erst hingelegt hat, wenn wir vor Ort waren. Bin ich jetzt nicht ganz. Ach nee, kann nicht sein. Stimmt, wir waren auf der einen Route unterwegs und da kamen uns welche entgegen und haben da ein paar FDF schon von gemacht, die eigentlich. Stimmt, da hast du damals von berichtet. Ich erinnere mich, ja, genau. Einfach eine schöne Runde, hat Spaß gemacht. Also die Variante fand ich auch gar nicht mal schlecht, dass man so ein Event mit einer Runde vorher macht. War ich vorher nicht so ganz sicher, ob mir das gefallen würde, aber das fand ich eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Da hatten wir durchaus Spaß dran. Heike war da ja auch mit und so. Das wurde hier früher auch häufig gemacht, das macht leider keiner mehr. Es gab immer eine Fahrradtour, Frühjahrsradeln. Das stimmt, die habe ich auch schon mal irgendwo mitgemacht. Genau, und dann bist du halt eine Runde gefahren, je nachdem 15, 30 Kilometer, je nachdem, manchmal länger, manchmal kürzer, durch die Heide. Und nachher zum Schluss gab es ein Event mit Essen. Ja, cool. Das finde ich auch mal eine schöne Sache irgendwie. Ja. Stimmt, das finde ich auch nicht schlecht. Guck mal, Magendon schreibt doch gerade, warte ja auch noch auf die nächste Auflage, aber macht das Lokal wieder auf. Ja, stimmt überhaupt. Leider, was ist da los mit dir? Es wird bald das Haus saniert oder weiter. Wird das saniert, weil du schon mal da warst oder allgemein? Ne? Naja, wir waren halt mit einer größeren Gruppe da und danach so. Jetzt haben sie ein paar Jahre erstmal geweint. Das war aber ganz gemütlich da. Es liegt ja so ein bisschen außerhalb und so, aber das war wirklich schön. Das war doch so ein Vereinsheim oder sowas, ne? War das nicht sowas irgendwie so? Nee, ich meine, das war so ein richtig, also es war nicht so oft auf, glaube ich, oder so. Jörg war auf Klo, dann war Schluss. Nee, das kann eigentlich nicht sein. Also das wüsste ich, wenn ich mal drinnen auf Klo war. Das passiert selten. Also auf der AIDA war ich, das ist auch, also ich muss jetzt nochmal sagen, AIDA-Klo, ne? Das ist auch nichts, was man schön finden muss. Ist das so ähnlich wie im Flugzeug? Ja, so ein Unterdruckklo. Ah, okay. Also da hast du aber auch Angst, wenn du da zu früh drückst, dass der Arsch mit reingesaugt wird. Also, bah. Das hat mich nicht so begeistert. Probiert man das dann eigentlich mal so auch so Spaß? Also im Flugzeug macht man sowas ja nicht. Da siehst du ja zu, dass du wirklich selten aufs Klo gehst. Dann wollen irgendwie alle, ist ja nur eins da. Aber auf so einem Schiff, dass man einfach mal sagt, jetzt bleib ich mal sitzen und spüle, mal gucken, wie das so ist. Nee. Okay. Ich habe erstmal Heike gesagt, du gehst erstmal vor mir rauf. Ich glaube, im Urlaub muss ich, wenn ich so einen Urlaub mache, wo ich so eine Kabine, also, da brauche ich erstmal die ersten 3 Tage nicht scheiße. Da kriege ich lieber einen Blähbau. Das ist echt hart. Also, ja, es gibt gewöhnungsbedürftige Örtlichkeiten oder so. Ja. Da bleibe ich nicht bei dir, definitiv. Ja. Ja. Wobei das aber sehr gut funktionierte. Also da war wirklich Zug in da. Also das war ein relativ gutes Klo. Also auch Dusche und so. Ich, wie gesagt, das Schiff selber rein technisch gesehen, hat mich wirklich sehr beeindruckt zutiefst. Doch, kann ich so sagen. So. Was haben wir? Wir haben GC2D26J. Jetzt muss ich mal aufstoßen hier. GC2D26J aller Kanal. Ja, da hatten auch... Da hatten wir wieder, ja, das Übliche. Leider kein Stift zur Hand, aber trotzdem die FDC. Das waren, glaube ich, nicht nur die, ne? Also das war, meine Frau hat den Bogen raus, hat nur leider keinen Stift dabei. Wir waren ja, schon mal vor Jahren vor Ort und mussten heute, dass der Kescher ein bisschen wandert, spannend. Aber, vielen Dank, der hat das wieder gemacht, dann wieder leider keinen Stift zur Hand. Das fand ich bei diesem so, da konnte man mal sehen, das ist so bei Newbies mittlerweile echt normal. Das ja, habe ich am Anfang so gelernt und ja. Aber wenn du jetzt hier so leider keinen Stift zur Hand, 414 schon gefunden, also irgendwann dann, auch wenn ich einer von diesen Handycachern bin, der in der Corona-Pandemie dazugekommen ist oder so, aus Langeweile, irgendwann weiß ich doch, oh Mensch, irgendwie muss man ja, hat man immer einen Zettel, vielleicht muss ich ja mal einen Stift einpacken. Ja, aber wenn nie einer meckert. Ja, oder beziehungsweise vielleicht, ja, das auch, oder er sagt sich, naja, aber bei über der Hälfte war der Stift in der Dose, ich muss gar keinen mitnehmen. Oder er hört den falschen Podcast, sonst wüsste er, dass das bäh ist. Genau. Also, aber der macht das hier, nee, Moment, der macht das aber ja auch schon länger. Hier von 2012 sind da schon Fotos drin. Also der ist ja dann eher nicht, ja, dann, obwohl 2012 war auch schon die große Handyschwemme, ne? Sollte. Da haben sie alle Smartphones gekriegt. Hm? Ach Gott, ich dachte eben, was für Links schmeißen die rein? Das ist hier so ein Glider-Cache da. Genau. Ach so, bei Hexe und Schlumbum auch, das war nicht nur Glider, den sie da gerade in Dings geschmissen haben. Damit der anderen auch wissen, wovon wir reden. GC6TJ77. Das war einer der Caches von dem Event, das der Glider da unten mal veranstaltet hat, wo wir dann auch mal dran teilgenommen haben. Ach so, das war kein Vereinsheim, das war so eine Art hier, so ein Heimathaus oder sowas, ne? So ein bisschen so. Scheiße, das ist auch schon geschichtlich und so. 3 Jahre her. Oh, kurz hinter Heikes Geburtstag, wusste ich gar nicht. Ach ja, da, genau, mit minimaler Hilfe durch den Owner. Um nicht zu sagen, der hat uns gezeigt, wo er ist. Ja, siehst du, der Stelling war auch schon da. Der ist auch überall. Unfassbar. Ja, das ist ganz schlimm. Was mich wundert, ist, dass Cabral noch nicht da war. Aber das dauert jetzt nicht mehr lange. Wenn der erstmal den Hamburger Bereich abgegrast hat, dann muss der ja zwangsläufig Richtung Hannover fahren. Ja, das ist Wahnsinn, was der Typ macht. Ey. Der ist also, der hat ja gar nichts anderes im Leben scheinbar. Aber gut, warum nicht? Das ist ja immer die eigene Entscheidung. Jetzt hatten wir einen, da wurde auch so drüber diskutiert. GCA3AVP dicke Tonne. Ach, jetzt falle ich, gucke eben auf dieses Listing von dem Cache und denke, wieso hat der Pilz im Hintergrund? Der Typ heißt Steinpilz 42. Jetzt habe ich es auch verstanden. Das war wohl ein eine Litfaßsäule, ne? Litfaßsäule, genau. Und da hing dann wohl eine Plastiktüte, also eine A4-Tüte mit Logbuch dran. Und der Reviewer hat das geschlossen. Wo steht denn das? Das nee, hier? Der Reviewer hat es nicht geschlossen. Er hat es selbst archiviert. Ja, aber ich meine doch, dass ein Reviewer da was gesagt hat. War da nicht sogar noch ein Hint drin? Warte mal, haben wir das Original noch? Nee, er hat selbst archiviert. Der hat geschrieben, wer meine Caches kennt, weiß, dass ich gerne mal ungewöhnliche Dinge ausprobiere und diese Wege führen ein unweigerlich auch durchaus mal an die Randbereiche der GC-Richtlinien. Hier habe ich sie aber wohl übertreten, beziehungsweise sie wurden von mir falsch ausgelegt. Eine Änderung des Verstecks hin zu einem ordinären Behälter würde die Grundidee des Caches und meinen Anspruch nicht gerecht. Daher wandert dieses Listing leider schon nach kurzer Zeit ins Archiv. Die zugehörige Webseite der Litfass-Liebhaber geht auch wieder vom Netz. Und da frage ich mich, wenn da, also ich habe das ja auch immer, na klar, wir sind nur aus zweiter Hand, aber es hieß, dass das eine Litfass-Säule war und an der hing eine A4, so ein Umschlag mit einem Logbuch drin. Wo ist denn da jetzt das Problem? Mal ganz abgesehen davon möchte ich auch mal erwähnen, hat das wohl der Reviewer, der war wohl auf einem nahen Event vom Owner vor Ort, hat das gesehen, hat das mit seinem Privataccount gelockt und ihn dann gesagt, das muss er zumachen. Mhm. Aber das ist etwas, was oft kritisiert wird. Was hältst du davon, das mit dem Dichtmachen? Jetzt erstmal den Teil, mit dem, dass der Reviewer praktisch das Ding noch mit seinem eigenen Account lockt und dann schließt. Ist das nun verwerflich oder nicht? Nee, verwerflich ist das eigentlich nicht, weil ich sag mal, wenn ich jetzt vor Ort bin und trage mich in dem Logbuch ein und sage dann, aber der ist gegen die Richtlinien, habe ich ja trotzdem gefunden. Ja. So, ich würde es jetzt ein bisschen verwerflich finden, wenn er das mit seinem eigenen, also wenn er mit seinem privaten Account ein Found It lockt und quasi gleich danach auf seinen Reviewer-Account wechselt und das Ding archiviert. Ich würde in so einem Fall ja sagen, ich würde es einem Kollegen geben und sagen, archivier das Ding mal bitte, da, so und so sieht es da aus. Ich würde das niemals selbst archivieren. Dadurch, das würde ich tatsächlich auch machen, weil ich wurde auch schon mal angemacht wegen, dass ich irgendwo ein Found gelockt habe und dann direkt ein NA hinterher. Wobei ich dann immer sage, sorry, ich war vor Ort, ich habe das Ding auch gefunden und merke dann aber trotzdem, dass ich ihn so nicht in Ordnung finde, dann finde ich das eigentlich gar keinen Widerspruch. Also, nein, wenn ich im Logbuch stehe, darf ich ihn hier loggen. Ich war vor Ort. Eben. Genau. Und da wird sich schon mal drüber aufgeregt. Und das verstehe ich dann immer nicht, weil ich auch immer denke, wieso, ich war ja da. Also die beiden Sachen sind ja getrennt irgendwie für mich. Also das fand ich jetzt auch gar nicht so verwerflich. Nee, also ich finde es jetzt auch nicht so verwerflich, kann man machen, aber ich würde es, glaube ich, persönlich nicht machen. Wenn ich Reviewer würde, ich diesem Kollegen schicken und sagen, pass mal auf, ja, ich war da vor Ort, so und sieht das aus, hau dir mal bitte ins Archiv. Ja, aber dann wirkt es ja noch irgendwie komischer als so. Also dann, findest du? Ja, dann wirkt das richtig so, ja guck mal, selbst wollte er ihn nicht archivieren, weißt du? Puh, finde ich auch schwierig. Ja, wie gesagt, ich finde es auch nicht verwerflich, kann man machen. Ich persönlich würde es, glaube ich, eher nicht so machen, weiß ich nicht. Also so spontan hätte ich gesagt, das wäre nicht so meine. Also ich würde es wegen der Vorbildfunktion erstmal gar nicht loggen, auch mein Privataccount nicht, weil dann würde ich auch sagen, nee, komm, auf den Punkt kann ich jetzt echt verzichten und das sieht immer ein bisschen seltsam aus für manche. Das kann ich verstehen. Aber ich frage mich jetzt, wo ist denn hier das Problem gewesen? Das habe ich auch nicht verstanden. Wenn da wirklich eine A4-Tüte mit Logbuch hängt, dann ist doch da ein Logbuch vorhanden. Es ist, ach so, doch, genau, das hatte ich auch irgendwo gelesen. Die Idee war wohl, dass diese Tüte nicht als Behälter zählt. Aber ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwo diese typischen Magnetschilder habe, ne, die dann irgendwo rangebappt sind an einen Stromkasten oder so, an ein Trafogebäude, und dann ziehe ich die ab und auf der Rückseite ist ja auch nur ein Zettel. Ne? Wenn es gut läuft, kann ich die mit dem Bleistift beschreiben. Ja, stimmt. Genau. Ja, gutes Beispiel. Ist ja auch kein Behälter. Genau, die Magnetschilder eigentlich. Also ich weiß, hier in Soltau war mal eine Litfaßsäule, da solltest du direkt auf der Litfaßsäule, auf der Werbung unterschreiben. So, und das ist ja Sachbeschädigung. Das finde ich auch nicht in Ordnung, weil das finde ich auch schwierig. So. Das sehe ich auch. Aber wenn er jetzt hier einen Behälter irgendwo da, ich mal, also, und eine Plastiktüte ist für mich, mit Logbuch drin, ist für mich Okay, würde ich, also ja, ich sehe jetzt ja nichts, was jetzt irgendwie gegen die Richtlinien spricht. Du hast ein Logbuch, du kannst es beschreiben. Es ging wirklich, also das weiß ich, ich hatte es irgendwo noch gelesen. Ich glaube, irgendwo anders hatte er noch was geschrieben oder ich hatte ihn sogar gefragt. Oder ist ja nicht so, dass wir gar nicht recherchieren. Und es ging tatsächlich darum, dass die Tüte nicht als Behälter gilt. Und das finde ich auch irgendwie... Ja, wie soll ich denn Behälter definieren? Also da müsste ja Groundspeak erstmal das Wort Behälter sehr genau definieren. Das tun sie ja auch nicht. Also für mich ist das ein eindeutiger Behälter. Also ich hätte mit dem Cache, da würde ich echt vorsitzen und denken, hä? Wo ist denn das Problem? Ja, also ich sag mal, ich habe gerade überlegt, aber so Behälter, die wirklich quasi nur eine Tüte sind, mehr oder weniger, also nicht eine richtige Dose, sondern wirklich eher so eine Hülle. Hat man schon öfters mal gehabt. Ich selbst habe mal 2, 3 Caches gehabt, die so in der Telefonzelle waren. Da hast du auch nur so eine Hülle quasi gehabt. Da steckt ein Logbuch drin. Naja, solange sich keiner beschwert, ist ja auch nichts los. Genau, genau. Vielleicht ging es dem Reviewer in Wirklichkeit auch eher um die Litfaßsäule, erst da nichts. Ja, ich sag mal, ist natürlich, alles die Frage ist, wie hast du denn jetzt dieses Logbuch dann angebracht? Wenn das natürlich irgendwie rannagelt, wird es vielleicht auch schwierig, ne? Stelliger schreibt gerade, Event Bremerhaven. Ja, da hängen ja nur noch Tüten rum, wo du dann da schreiben kannst. Aber das ist ja auch die Ausnahmesituation für einen Tag, damit die Caches nicht alles verbrannt werden. Ich glaube, das muss man sowieso mal so ein bisschen außen vor lassen. Aber ich glaube hier, das ist eher so auch einer von den Fällen. Wie hatten wir das ganz am Anfang? Da hat dann wohl doch ein Reviewer mal morgen schlechten Stuhl gehabt. Ja, ich vermute, ich könnte mir wirklich vorstellen, dass hier etwas Problem vielleicht war, wie diese Plastiktüte dann an der Litfaßsäule angebracht war. Und wenn du dann da vielleicht irgendwie, sag mal, eine Reißzwecke, also ich persönlich würde sagen, wenn du da jetzt eine Reißzwecke reindrückst, um so eine Klarsichthülle zu befestigen, ja, so what? Also wird der Litfaßsäule vielleicht nicht wehtun, aber vielleicht ist das ja auch schon dann schwierig. Ne? Ja, also ich halte es ein bisschen für übertrieben. Also es ist mir einfach ein bisschen, das ist dann zu korinthenkackerig. Aber gut. Flea Noctis schreibt gerade, sie haben in Bremen neulich einen Cache gemacht, da war der Behälter eine Socke. Ja, aber in der Socke war ja auch noch was drin. Also ich habe auch schon mal einen Cache gemacht, da war es eine Socke, aber da war in der Socke eine Filmdose. Ja, ich wollte gerade sagen, aber die Socke ist ja wohl nicht wasserdicht, oder? Kommt drauf an. Wenn die schon ein Jahr getragen wurde, ist sie dann irgendwann. Ist schlimm, wenn ich lang genug trägt, stimmt, dann prallt das zumindest ab oder das Wasser will da einfach nicht mehr rein. Kann ich sogar verstehen. Aber wieso, die Socke finde ich jetzt nicht so ungewöhnlich. Ich habe auch schon einen Schuh gehabt. Also Turnschuh. Ja. Und nicht mal selten. Den habe ich sogar ein paar Mal gehabt, muss ich sagen, ja. Puh, ja, in der Tüte, also, in der Socke am Baum. Ja. Finde ich ein bisschen, also wenn es wirklich daran lag, dann finde ich es ein bisschen spießig. Also eine Tüte finde ich durchaus okay. Ich finde das sogar gut, wenn er das mit der Tüte an der Litfaßsäule macht, weil ich finde es viel schlimmer, wenn die Litfaßsäule selber beschrieben wird. Oder so Werbetafeln gab es auch mal, die, wo du dann darauf unterschreiben solltest. Und das finde ich nicht so gut. Ja. Bein, Arm, alles da gewesen. Dr. Ringding ist schon wieder in einem anderen Film, glaube ich. Ja, der erzählt wieder auf, wo er schon überall tätowiert ist. Ich wollte gerade sagen, will er jetzt erzählen, dass er jetzt einen Cache gefunden hat im Bein? Also das ist ein bisschen eklig. Wenn Filia Noctis jetzt noch den GC-Code von dem Cache erwähnt, dann ist er auch gleich archiviert. Ja, also pssst. Ja, also mir ist das auch, das ist mir ein bisschen zu kleinteilig. Also den hätten sie lassen sollen, fertig ist. Aber gut, irgendeinen Grund wird es gegeben haben. Vielleicht kann das ja noch jemand mal aufklären, was da wirklich der Grund war. Würde mich wirklich mal interessieren jetzt, wenn da mal ein Reviewer irgendwie mal sagen kann. Ich weiß, irgendwo wurde darüber nochmal diskutiert und da ging es tatsächlich darum, dass die Tüte nicht als Behälter galt. Das ist so. Wir wollen den Namen vom Reviewer. Wir wissen, wo sein Auto steht. Faktencheck. Guck mal, Kleider, das ist gut. Interceptor macht ja mal unsere Shownotes und Kleider wird jetzt unser Faktenchecker. Siehst du, bis zum nächsten Podcast geht er immer bei und vollzieht überall nach, wie der Stand ist. Aber wichtig, leider ist der Faktenchecker mit T, ne? Das T nicht vergessen, ne? Aber jetzt guck mal, jetzt will er nicht. Jetzt stellt er sich schon wieder an. Siehst du? Ach Gott. Dabei hat er noch einen Blick von oben da aus seinem Flieger. Aus seiner Kanzel, ne? Ja, genau, aus der Kanzel. Kleider in der Kanzel. Ach, jetzt kriege ich langsam Angst. So. Dann haben wir noch einen schönen, wir haben auch nicht mehr viel heute, es wird doch ein kurzer Podcast. Ist doch ganz gut. Mike Busch. Aber man kann Logs auch, also das, ich sag mal, der König der Listings ist Zakir und der König der Log-Einträge ist Mike Busch. Ja, Und zwar geht es um den Cache GC9P70N. GC9P70N, Dorfbrunnen Schönheit. Schönheit, aber anders geschrieben. Wo ist denn das überhaupt her? Aus dem Ländle? Nee. Ach, das ist Cache bei Schönheider Bayern. Im Ländle, aber es ist in Bayern. In Bayern. Aber das Ländle ist doch hier bei den Schlemmercachern. Dachte ich auch immer. Aber okay. Vielleicht ist es so gerade an der Grenze da. Es läuft irgendwas groß. Also wer richtig diesen Scheiß-Cache mal macht, Scheiß-Log mal schreiben will, der kann sich da ein schönes Beispiel nehmen. 14. Februar 2023, das hätte nicht mal ChatGPT hinbekommen. Da hat Mike Busch, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Also im Endeffekt hat er geschrieben, auf der heutigen Runde hat ein Teil des Teams diesen Cache gesucht. Dank der genauen Koordinaten. Ja. Icons mag er auch sehr. So, genau, im Endeffekt hat er, glaube ich, nur einen Satz dazu geschrieben zum Log. Ja. Und dann kommen hier anderthalb Seiten beim Runterscrollen nur Kacke. Ja. Irgendwelche Emojis in verschiedenen Sprachen gefunden. In Out steht nichts drin. Danke fürs Herfliegen. Mal geschrieben. Guck mal an. Über Kopf? Ja, ganz unten. Den vorletzten Absatz, den hat er geschrieben. Ja. Da wollte er aber mal zeigen, dass er das auch kann. Dann hat er mit Smileys in verschiedenen Farben hier das GC-Logo versucht nachzubauen. In 35 Millionen Sprachen danke für den Cache geschrieben. Was ist dieses Forever Geocaching? Ist das ein Penis? Wo steht Forever Geocaching? Also ach so, da. Unter den ganzen Bund, unter dem Obst oder was das da sein soll, kommt dann erst der Finger und dann kommt irgendwie ein Penis oder er hat ja einen Finger mit Zeichen hier dargestellt. Da ist auch der falsche Finger. Da ist eine Zelle nach oben gerutscht irgendwie. Ich hätte den nächsten genommen nach unten. Ne? Ich hätte nicht den Zeigefinger, sondern Mittelfinger genommen. Ach, übrigens, das ist gut hier. Guck mal, Sorglos 02 müssen wir uns aufschreiben. Er fragt Steinpilz 42, wenn ihr ihn das nächste Mal sieht. Das wäre gut. Ja, das ist eine gute Idee. Dr. Ringling ist auch gut. Der sieht aber nicht freundlich aus. Ich, ganz ehrlich, das war auch mein erster Gedanke. Dass ich Mike Busch nicht begegnen möchte. Und er ist recht im Dunkeln. Ich wollte gerade sagen, wenn der in deiner Straße Blockwart ist, da klaut aber keiner was. Ne? Nee, also der sieht wirklich. Oh, hier, das ist viel Delta. Ich wollte sagen, ist das Logbuch? Ja, das ist das Logbuch, was er da reinhält ins Bild. Ne? Ach, das kann sein, ja. Hat er aber auch ganz dezent unterschrieben. Kann man nicht, ich gucke erstmal in die Galerie. Nicht, dass jedes Bild von ihm so aussieht. So wie der Cabral. Aber hier hätte er theoretisch ja auch Mike und Busch auf die nächste Seite und das Datum auch noch auf drei Seiten schreiben können. Ne? Ja. Er hat, was ist das denn mit Bilderrahmen und Mike Busch drauf? Also seine Galerie, also er mag sich selbst zumindest auch. Das kann man nicht anders sagen. Aber er guckt, was ist denn da auf den Fotos mit dem Frosch? Ja, da ist ein ganz anderer da drauf. Ist er der Frosch oder was? Das ist geil. Ach, ich liebe diese Galerien, ehrlich. Also bitte sperrt die nicht, wir müssen da gucken können. Da können wir uns immer so herrlich drüber lustig machen. Er hat sich aber auch häufig selbst fotografiert. Ne? Muss man aber lockt er eigentlich immer so eine Scheiße? Also ist das sein Standard-Lock hier? Ich muss immer ganz kurz sagen. Das andere muss ja wohl sein Sohn oder irgendwas sein. Der ist ja fast immer mit dabei. Nee, Mike, du meinst, der Frosch ist sein Sohn? Nee, ich bin gerade auf Seite 7 und da steht dann Mike Busch vor Ort. Das ist er aber nicht. Oder er verirrt sich wirklich. So schnell kann er sich nicht verändern. Der kennt vielleicht einen Arzt in Hamburg. Ja, du meinst, er hat sich die Schamlippen kürzen lassen. Du erkennst ihn am Gesicht nicht mehr, weil er sich die Schamlippen hat hochziehen lassen. Ne? Aber ernsthaft, das sieht ja völlig anders aus. Das kann doch nicht der gleiche Typ sein. Hat er den Account vererbt oder was? Obwohl heute sieht er. Nee, das ist doch. Das ist schon kurios, ne? Ja. Aber seit wann ist denn er dabei hier? Ist doch auch noch nicht so lange, oder? Also. Ja, aber so völlig. Also 2010, also ich mal 6.000 jetzt nicht, dass er mit drei Leuten immer auf einen Account lockt. Nee, noch nicht so lange dabei. Ne? So wirkt das fast. Wenn du so ab Seite 9 ist er das erste Mal drauf vor der Grube, da ist ein junger Mann drauf. Und dann gehe ich auf Seite 1 und dann, da ist er 40 Jahre älter. Nee, kann er das wirklich sein? Alter, der kann doch nicht so schnell gealtert sein. Dann muss er aber irgendwo in den Zeitblock gesprungen sein. mit dem Frosch, das ist wieder ein ganz anderer drauf. Also, ja, man weiß es nicht. Mike Busch scheint. Also, ich glaube, flexibel. Er hat die ersten Jahre, also das muss sein Sohn sein, vermutlich mal, er hat die ersten Jahre immer seinen Sohn nur fotografiert, weil er ihm das Handy nicht geben wollte. Und irgendwann war er so alt genug, dass er sagt, jetzt kannst du mal ein Foto von mir machen. Jetzt darfst du das Ding auch mal in die Hand nehmen. Ja, das oh ist Mann, aber echt schräg. Komisch, ne? Ja, tatsächlich, ja. Der lockt scheinbar immer so. Ja, ja, der lockt tatsächlich immer so. Obwohl, das, was gerade im Chat gepostet wurde, da ist nochmal das gleiche Lock, aber da ist der... Dieses Bild unter dem Penis da, da ist das besser geworden. Also irgendwie macht das nicht ganz identisch. Ja, das stimmt. Aber, ach oh Gott, ey. Ja, ist schon. Ja, aber es ist ja kurios dann, tatsächlich, da ist nicht ein Satz drin anders in den Logs. Es ist immer Copy and Paste. Immer. Ja, ist er auch schizophren oder so. Wie viel macht er denn so? 50 Stück, also noch nicht mal jetzt so übertrieben viel. Das ist eigentlich mehr so ein Durchschnittskescher. Was hatte denn der letzte Satz rückwärts? Heißt, was herausgehen ist wie Fenster aufmachen, nur krasser. Oh, Alter, ey. Puh. Vielleicht den das Profil adoptiert. Nee, kann ja auch nicht sein, weil der wechselt ja immer hin und her. Also es sei denn, die adoptieren immer hin und her. Nun lass den alten Mann. Ja, wir wissen ja nicht, ob er alt ist. Auf einem Bild ist er ja auch jung. Da geht's ja schon los. Und das ist ein klar. Zeitreisender. Über Zeitreisende muss man sich unterhalten, habe ich heute gelesen. Wie kann man denn, also sowas muss geklärt werden, Dr. Ringding. Sonst haben wir überhaupt nichts mehr zu berichten, Junge. Wir sind hier im Boulevard. Sollen wir hier die Artikel anderer Cacher vorlesen, so wie das andere machen? Oder soll ich dir jede Woche erzählen, warum ich wieder nicht cachen war und mache 50 Stück im Jahr und mach dann aber, tu so, als wenn ich noch wüsste, wovon ich rede? Sowas machen wir nicht. Genau, sonst müssten wir hier immer mit dem Teller sitzen, ne, und über den Tellerrand gucken. Ja. Das lassen wir alles. Wir reden da natürlich von keinen anderen. Das ist jetzt einfach so hypothetisch, meinen. Nein, das, genau. Das könnte ja geben, sowas. Ne? Das könnte so etwas, genau. Es könnte solche Leute geben. Also, jetzt müsste man nur noch herausfinden, ob Mike Busch und der andere Typ vielleicht Busch Mike heißt. Ne? Ach so. Ich sage ja schizophren. Wir hatten mal so einen Mieter, deswegen, da kenne ich. Oh Gott, oh Gott. Apropos Schizophren, ich habe wieder so einen Mieter, ne? Und der so seit einem halben Jahr zahlt ja nicht so richtig gleichmäßig, ne? Der hat einfach irgendwie wohl seinen Job verloren oder ist krank. Ich habe es nicht so ganz verstanden, weil er mir jedes Mal was anderes erzählt. Vor allen Dingen, er erzählt mir gar nichts. Ich muss aber mit seinem Bruder sprechen, weil er spricht einfach gar kein Deutsch. Ich weiß auch nicht, was er eigentlich spricht. Also die Sprache ist mir auch echt nicht bekannt. Und das Geilste ist immer, den rufe ich diesen Bruder an, ne? Wenn überhaupt. Und dann geht er mal ins Handy und denkt, ja, mehr kommt doch. Ja. Ich sage, Herr Budwig, ja, Herr Budwig, ich wollte nächste Woche melden. Ich habe also diese Woche hab nicht genug Geld dafür gehabt und so. Ne? Ich sage, ja, ist alles gut. Ich sage, aber warum gehen Sie nicht zum Amt und so? Ne? Und immer wenn ich danach frage, dann spricht er, dann kann er also nicht verstehen. Also, wirklich völlig absurd. Ich sage mal, ja, aber ich sage, es ist nicht schlimm, denn zahlen Sie jetzt ein bisschen später. Ich sage, aber Sie laufen doch in so eine Schuldenspirale. Ja, in so eine Spirale, aus der du nicht mehr rauskommst. Ja, ich sage, und dann ist es doch besser, Sie gehen mal zum Amt. Ich sage, da gibt es eine Mietsicherung und so. Ich sage, Sie haben doch Anspruch drauf. Sie sind doch EU-Bürger. Ja, Nick versteht. Das Problem ist alleine schon, da wohnt seit 12 Jahren der gleiche drin, angeblich. Der heißt Jumuk. Sein Bruder heißt auch, die heißen alle Jumuk. Auch, die haben keinen Namen davor, die heißen alle Jumuk einfach nur. Überwiesen wurde die Miete diesen Monat aber, statt 300 irgendwas, wurden nur 200 Euro überwiesen von Ami Isil. Das ist sein Bruder. Das ist absurd. Ich frage mich langsam, ich weiß auch gar nicht, ob ich. Wie viele leben da drin? Einer, er wollte mal seine Frau noch mit reinnehmen, das hat nur 17 Quadratmeter, aber einer lebt da eigentlich. Ich weiß nur langsam gar nicht mehr, wer da drin lebt. Ich weiß auch gar nicht, ob ich als Vermieter da eigentlich irgendwie verantwortlich bin, das zu prüfen oder was. Also ich sag mal so, ich hab einen Bekannten, der hat letztes Jahr im Sommer, ist er nach Hause gekommen vom Stadtfest und kommt bei sich in die Straße mit dem Taxi und da brennt ein Haus. So, und dann hat er Tür eingetreten und die Leute aus dem Haus geklingelt, ne? Und hatte nach einer Zeitung 2 Tage später gelesen, dass er 5 Leute gerettet, die 6 Leute hätte gerettet. Ja. Und sagte, ja, sagt er, ich habe aber 13 Leute gerettet. Ja. Und er sagte, so im Nachhinein sagt er, mir leuchtet auch langsam ein, warum ich nur 6 Leute gerettet habe, weil die anderen haben da garantiert alle nicht gewohnt, die da so nachts aus dem Ball, also, und sagt die, aber er kannte die alle, ne, also. Ja, ja. Ja, ne, da sagt er auch, da magst du eigentlich gar nicht sagen, Entschuldigung, das waren eigentlich ein paar mehr, ne? Also, ich bin jetzt auch überlegen, was ich da mache, ob ich mal wirklich die Behörde anspreche und sage, sie sollten das mal überprüfen, wer da eigentlich drin wohnt, weil ich kann's ja gar nicht. Ich habe gar kein Recht dazu. Ich habe das Gefühl, die sind da wirklich, das sind, vor 13 Jahren waren das Bulgaren, den ersten kannte ich ja immerhin noch, obwohl wir den ja auch schon übernommen hatten. Und dann, also, das waren die, wo auch mal das gesamte Bad, also die haben ein kleines Bad, der war das. Quadratmeter. Und die gesamte Badezimmer war komplett schwarz war vor Schwarzschimmel, weil sie sich nicht gemeldet haben. Und ich immer gesagt habe, Mann, ruft doch an, wir schicken euch doch sofort einen Maler da rein, das kann doch so nicht bleiben. Ja, nicht so schlimm, wir haben das übermalt. Oh, das ist doch schwarze Farbe. Ne? Ja, die haben tatsächlich die Schimmelwand einfach dann weiß übermalt. Und nach einem Jahr war das natürlich wieder durch, bis wir das dann spitz gekriegt haben. Und dann habe ich da hingeschickt, ich sage, und den Maler lasst ihr da jetzt rein und fertig. Und haben das dann da einmal sanieren lassen, ne, mit so einer Schleife. Vielleicht kannst du den Maler nochmal fragen, ob er sich erinnert, wie viele Leute da gelebt haben. Nee, der Maler hat mir gleich gesagt, was soll ich denn da machen, da versteht mich kein Mensch. Ich sage, ja, weiß ich. Ich sage, sagen Sie rechtzeitig Bescheid, bevor Sie da hingehen, dann gebe ich denen das weiter, dann sorgen die einen, der Deutsch spricht. Oh, ah, ich muss das unbedingt mal überprüfen. Die Mietzahlung. Ja, ich vermute aber so eine gewisse Pflicht, wenn man was weiß, hat man wahrscheinlich, dass man das da irgendwie dann noch einmal weitergibt. Ich weiß ja eigentlich nichts. Das ist ja das Problem daran. Das ist ja wirklich das Problem. Deshalb packt das gerade rein. Gemäß § 50 Absatz 4 Satz 1 BV hat die Meldebehörde dem Eigentümer der Wohnung Auskunft über Familiennamen, Vornamen sowie Doktor gerade so gemeldeten Einwohner zu erteilen. Ja, das kann ich ja auch machen. Alles ist ja auch alles schön. Aber wer da gemeldet ist, ist ja nicht der, der da wohnt. Ne? Wollte ich ja sagen, aber wenn da halt ein anderer drin wohnt, das kriege ich doch gar nicht mit. Nicht Duisburg, Marxloh, sondern Hamburg, Neugraben, Fischbeck. Ist also ähnlich. Nee, ist eigentlich gar keine schlechte Gegend. Ja, das Problem ist, dass dieses Haus hat 49 Wohneinheiten in dem Haus. Zwischen 17 und 29 und 32 Quadratmeter. Das war früher schlicht und ergreifend ein Puff. Und als der aufgelöst wurde, weil das rechtlich gar nicht angemeldet war, sind das halt Wohnungen geblieben. Die sind jetzt halt genau der Größe, ne? Ein Bett, Bumse, Bumse und mehr gibt's da nicht. Wie viele Wohnungen sind da drin? 49. 49? Und das ist aber kein kleiner Puff gewesen, ne? Nee, und das siehst du auch, das ist direkt an der Straße, kannst du sehen, das ist mit so weißen Einlagenhaus, das fällt richtig auf. Kunden hatten Vorkaufsrecht. Ja, das kann natürlich sein. Nee, ich hab nicht einen Puff, wir haben da nur ein paar Wohnungen drin, weil die sich echt gut vermieten lassen. Stündlich vor allen Dingen. Ja. Nein, das ist einfach ein gutes Geschäft, kleine Wohnung, muss man echt so sehen. Also jetzt nicht viel Puff, das wäre natürlich noch geiler, aber du kriegst einfach einen besseren Quadratmeterpreis, du hast keine Mietnomaden, weil ein Mietnomade wird sich keine 70 Quadratmeter Wohnung mieten, das ist einfach so. Ja, das stimmt. Ja, ja. Und die haben uns viel Freude gemacht über die Jahre. Also nicht, weil wegen der Leute da drin, sondern... Ja, leider, wenn gezahlt wird, ja, wenn nicht gezahlt wird, mal ganz ehrlich, ich sag's nochmal, das sind so 17 Quadratmeter, da wohnen jetzt nicht die, wie soll ich mal sagen, gut ausgebildeten Manager der intelligenten, intelligenten Menschen drin, sondern dann geht man dahin, stellt sich vor die Tür und wenn man 100 Kilo hat und groß genug ist, wird man sich da schon einig. Das ist jetzt gar nicht bös gemeint, sondern das reicht tatsächlich manchmal schon, das Auftreten. Es ist einfach so, die können doch heute alle zum Amt gehen. Fertig ist. Ja, ja, ja. Also da gibt's, wir haben. Aber der keiner alleine gelassen mit sowas. Nee, wir haben uns auch schon drum gekümmert, wenn das jetzt wirklich welche waren, die kein Deutsch sprechen, sind wir selber, haben gesagt, pass auf, Wohnungssicherungsamt, gehst du hin, gibst ihnen unsere Telefonnummer, die sollen sich bei uns melden als Vermieter, wir sprechen mit denen, da finden wir eine Lösung und dann kriegen wir das hin. Ja, ja, aber den jetzt in so eine Schuldenfalle zu laufen, hilft ja auch keinem. Die sind ja so schon dann teilweise arm genug dran. Ne? Ja, und selbst wenn nicht gezahlt wird, siehst mal realistisch, Räumungsklage, alles drum und dran, 3 Monate hast du den raus. So. Ja, ja. Drei Monatsmieten bei der Wohnungsgröße tut dir nicht sonderlich weh. Du hast ja auch noch eine Kaution. Also, das ist alles kein Problem. Also, als Vermieter kann ich mich da nicht, das ist albern. Und ich möchte die arme Sau ja auch nicht. Mein Gott, irgendwer wohnt da drin. Ich vermute, der ist hier nicht gemeldet. Ich bin nicht das Gesetz und ich habe auch keine Lust, da ne, hinterher zu sein. Ich sage diesen Leuten dann auch immer, pass auf, sagt mir nur das, was ich wissen muss. Genau, was man nicht weiß, ja, muss man dann auch nicht dann irgendwie zwangsläufig irgendwann melden, weil man sonst selbst Probleme kriegt. Genau, ja, wie so ein anderer Mieter, der mir da erzählt, ja, ich will hier einen mieten, weil sonst einen melden, der wird hier nicht wohnen, der soll hier nur gemeldet werden, damit er, ich sage, ruhig, psst, psst, psst. Ich sag, du möchtest da jetzt zu zweit drin wohnen. Nein, ich sag, du möchtest jetzt zu, ja. Ich sag, gut, das darfst du. So. Dann hat das begriffen. Ihr sollt mich ja nicht anlügen, aber ihr sollt mir nicht alles sagen. Genau. So. Ja, ja. Weil in dem Moment, wo ich es weiß, mache ich das nicht mehr mit, weil ich werde jetzt nicht die Haftung für irgend sowas übernehmen, ganz gewiss nicht. Naja. Abseits der Betrügereien. Wo wir ganz dabei waren, Foto reicht. Ne? Ja. Wo sind wir jetzt überhaupt? Ich weiß auch nicht. Geocaching. Hermannsbrunnen. Ich muss erst mal gucken, welche GC-Nummer der hat. GC A4 HVP. Der Hermannsbrunnen. Da haben wir wieder so ein wunderschönes Log vom 15. Februar 23. Vom Höffi, vom Hoffi-Jäger. Hoffi-Jäger 61. Der hat nämlich geschrieben, den Hermannsbrunnen gefunden, leider kein Cash da, aber ich war da. Und das zählt. Danke. Und das ist auch wieder einer, 26 Funde. Also ist schon klar, wie es zustande kommt. Aber das ist das, was ich meine, was mir in letzter Zeit viel auffällt, dass die Newbies ganz offensichtlich lernen, ja, so zu loggen ist in Ordnung. Weil das denken die sich doch nicht alle. Ich hätte mich früher gar nicht getraut, das so zu loggen. Nee, das stimmt. Ich weiß, die hätten mich alle angespuckt, auf gut Deutsch gesagt. Also deswegen, das ist echt eine ganz schlimme Richtung, in die das in meinen Augen geht. Und ich sag mal, in meiner Anfangszeit habe ich dann gab es halt ein DNF. So, und dann bin ich halt noch, also erstmal bin ich sowieso dreimal hingefahren, bevor ich dann mich irgendwann getraut habe, ein DNF zu locken, weil ich mal dachte, dann gibt es irgendwie Mecker für den Owner oder so. Ja. Macht ja keiner mehr dann. Ne? Also gerade so am Anfang fand ich auch, da hat man, und heute ist das, die lernen das so kennen. Ich weiß gar nicht, ob man den Vorwurf machen kann, bin ich mir noch nicht mal so ganz sicher. Ach, guck mal, wer Owner ist. Ja, siehst du. Ja. Wer ist denn Owner? Ja. Ich gleich guck. KWC Hero. Ah. Der läuft ja auch auf jedem Berg rum. Ne? Ja, der ist ja nur noch am Laufen. Dem die Füße nicht mal irgendwann nur abfallen, dann bin ich auch wieder erstaunt. Aber ich denke halt immer, wie das, und bei mir war die Hemmschwelle wirklich, also gerade am Anfang, die ersten 50 oder 100 Caches, wie oft ich manchmal dahin gefahren bin, weil ich einfach zu doof war, so die Tricks zu kennen oder so. Ne? Also, ich frage gerade, warum löscht der nicht? Ist der hier im Chat? Nee, schade, hätten wir ihn direkt fragen können. Der hat ja auch schon resigniert. Ich glaube, dass tatsächlich auch viele Owner keinen Bock mehr haben. Dann wird da gepöbelt und weißt du. Aber KPC Hero hat ja auch ein paar mehr versteckt. Vielleicht kommst du dann irgendwann auch, also gibst du auch irgendwann auf und sagst, was willst du hier noch immer jeden. Ne? Ich habe mal das Gefühl, dass im Moment echt so eine Zeit ist, wo viele so ein innerliches Aufgeben haben. Ja, ich betreibe das Hobby weiter, aber ich kümmere mich an Scheiß um alles. So, das habe ich tatsächlich echt das Gefühl. Der gute alte Satz, sollen sie das Spiel doch so spielen, wie sie wollen? Nee, eben nicht. Ja, aber das setzt sich durch, ja. Ja, das Spiel wird so gespielt, wie die Regeln es sagen, ne? Nicht wie das jeder will, weil dann kann sich jeder selbst ein Spiel bauen. Ne? Ja. Aber es geht auch insgesamt so ein bisschen runter. Du merkst ja auch so Podcasts, Blogs, das wird alles weniger. Und selbst die da sind, die machen immer weniger. Das ist so. Ja. Also ich sag mal, was ich vorhin schon sagte, dass Groundspeak da so versucht, mit allen möglichen Mitteln, ob das jetzt toll ist, dass man jetzt Schinken sammeln kann. Das habe ich auch so überlegt. Das finde ich jetzt auch alles ein bisschen schwierig. Also die Richtung, in die sie gehen, ist ja doch ein bisschen eher so, also ich will jetzt nicht sagen kindlich. Doch, aber ich sag mal, kognitiv ist das jetzt nicht anspruchsvoll, was sie da machen. Und die Ziele sind ja auch jetzt nicht so, dass man sagen muss, da muss man sie jetzt mal strecken, um so ein Souvenir, wenn man das haben möchte, zu kriegen. Ja, ja. Also sie versuchen ja was zu machen, aber die Richtung ist halt die falsche. Ja, die Befürchtung habe ich auch. Und ich weiß gar nicht, also Und es kommt ja so viel, die machen ja so viele neue Sachen, wie jetzt neulich diese komische, wie hieß das noch, Geo? Ja, Geo Games da, ja. So ja, eine Kacke und so. So ein Schwachsinn, ja. Ne? Also, ich bin auch an so einer Stelle, wo ich mittlerweile manchmal denke, ach, ich habe einfach keinen Bock mehr. Das merke ich tatsächlich im Moment extrem. Das habe ich wirklich noch nie so extrem gehabt. Also bei mir spielt das Wetter auch viel rein. Ja, so einen extrem langen Winter so, wo ich jetzt so neulich dachte, oh, jetzt kannst du mal wieder auch mal etwas längere Tour und so und dann kommt dieses Kackwetter wieder rum. Aber so allgemein ist das tatsächlich so, dass ich glaube, die haben ein massives Problem. Das ist sehr stark absteigend, ja, was die Qualität angeht und auch so die Quantität der Cacher. Ne? Kommt schon mal das zweite Ende der DSM. Keine Ahnung, aber eins wird mir nicht passieren. Ich werde keinen Podcast machen, wenn ich dann jede Woche erzähle, warum ich wieder nicht cachen war. Ganz gewiss. Ja, genau. So will ich nicht enden. Nicht cachen war ich auch nicht zum Beispiel. Ich war schon cachen, aber es ist halt auch, da muss man auch sagen, qualitativ gute Dosen fallen mir im Moment, wenn ich Listings angucke, nicht ins Auge bei uns hier in der Gegend. Ne? Also, nee, mir wird ja schon reichen, wenn das mal eine schöne Location war, aber ich habe auch immer das Gefühl, die Locations werden immer schlechter. Da wird einfach irgendwo, ja, hier muss noch irgendwo einer hin, deswegen schmeiße ich hier mal einen hin. So, das habe ich teilweise sogar schon im Listing gelesen. Also, schwierig. Und dann ist bei mir natürlich jetzt auch, was ich extrem merke, mein Nahbereich, so 5 bis 10 Kilometer, ist komplett leer und da kommt auch nichts Neues. Das stimmt. Also die, obwohl neulich habe ich mich hier zuerst ein bisschen gefreut, wo ich dachte, ey, guck mal hier, jetzt schmeißt man wieder einer ein paar Dosen in die Gegend. Das kommt ja wirklich seltener vor, dass du wirklich mal sagst, okay, und da entsteht mal wieder eine Runde. Ne? Also vereinzelt ploppt nochmal was auf oder so. Ja, aber hauptsächlich von Ownern, wo ich schon weiß, da fährst du gar nicht erst hin. Ja, das kommt auch dazu, ja. Aber wie gesagt, kurioserweise, wenn ich so gucke, wie viele Log-Einträge es jetzt bei meinen neuen Caches gibt, das ist echt überschaubar. Und ja. Ich glaube, die sind jetzt 3 Wochen draußen oder so. Also da, Ich habe es auch selber bei mir im Urlaub gemerkt jetzt, dass ich irgendwann gar keine Lust mehr hatte. Ich habe das einfach ausgeschaltet, habe nur noch Komoot laufen lassen und wir haben die Wanderung gemacht, weil einfach, muss ich mal sehen. Die Don, ja. Ich sage ja, also ich muss mal sagen, Don Geilo, seltsam, ja, und der Cache da auf dem Campingplatz unter aller Kanone, aber insgesamt die paar, die ich jetzt von ihm gemacht habe zum Austesten, völlig okay, wenn der die hier hinlegen würde, ich freue mich. Also kann ich nicht anders sagen. Stellinger, da gibt es ein paar Multis, das stimmt, 2 sind von mir, ich weiß, bei mir sind es ja, glaube ich, gar nicht geworden. Das sind nur ganz kurze Multis. Taugen die auch nichts. Genau, das ist auch nichts Besonderes. Das ist Standard, ganz normal Standard. Aber kannst trotzdem herkommen. Ich hab da letztens gecached, das hat sich nicht gelohnt. Da war das Wetter auch gut. Ne? Da musste ich dich auch gleich anrufen. Weißt du das noch? Ja, siehst du. Der Scheiß, der da am Baum lag, der verfing das allerletzte da. Ja, das war gut. Das waren ja auch so Newbies da, die das direkt vor die Haustür gelegt haben. Ja, gut. Genau. Ja. So. Dann haben weil das Hobby ja auf dem absteigenden Ast im Moment vielleicht ein bisschen ist, kann man ja auch mal sagen, komm, 3 Felder volllocken, kein Problem. Ja. Auf so einem Nanostreifen. Ne? Und diesmal, wir haben das ja nur als Bild geschickt bekommen, kann ich sogar verweisen, guckt euch einfach den Reminder an, oben im Kopf des Artikels war genau der Eintrag von Sachenfinder. Ach, das heißt Sachenfinder? Ja. Ich habe Sockenfinder zuerst gelesen. Oh, das kann auch sein. Ich hätte jetzt Sachenfinder gedacht. Also ja, weil der Strich so... Ja, ist vielleicht doch RNA, ja. Ja, könnt ihr ja gucken. Haben wir auch in diesem Artikel oben mal als Kopf drin. Das irgendwie passt ja schön, oder? Ja, das passte gut. Ja. Ach, guck mal, der Dr. Ringling hat eigentlich recht. Ne? Mimi. Ja, haben wir heute ein bisschen. Ne? Muss auch mal sein. Wir werden jetzt alt. Genau. Wenn es kalt ist, gehen wir nicht mehr raus. Ich falle auch völlig auseinander, ganz ehrlich. Jetzt muss ich auch noch zum Spasti-Tour. Oh Gott, jetzt sind sie wieder... Also, das ist einfach so ein Begriff aus meiner Jugend. Das hat nichts mit Spastiker zu tun, sondern es wurde einfach so gesagt, Spasti-Touren. Anderer Begriff für... wie heißt das? Physiotherapie. So schlimm ist es noch nicht. Physiotherapie, muss ich jetzt hin. Das Knie? Ja, das soll aber komplett in Ordnung sein. Hat ja diese Bildgebung ergeben. Und jetzt war ich bei so einer Physiotherapie. Erste Sitzung, ich habe das noch nie gemacht in meinem Leben. Kam so eine ältere Dame, das war wohl die Chefin rein, die machte immer die erste Sitzung. Die quetschte da auf meinem Bein rum, dass ich irgendwann gedacht habe, gleich drehe ich um und hau ja eine rein, ehrlich. Also ich habe Schmerzen gehabt, ich dachte, ich fliege da gleich von der Bank runter. Und da denkt man, hilft ja vielleicht, ne? Ja, sagt sie, Die ist echt alt, die Frau, die ist älter als ich, das soll schon was heißen. Ja, sagt sie, das habe ich aber auch noch nicht gehabt. Ich sage, super, das macht mir jetzt richtig Hoffnung, echt. Alter. Ja, es ist nicht das Knie, das hatten sie ja auch bei dem MRT festgestellt, sondern irgendwie die Muskulatur. Und du hast irgendwie zwei Muskeln in der Kniekehle, so rechts und links, die, die vom Knie aus irgendwie bedient werden, so grob erzählt, ne? Und der linke, der innere Muskel, der von praktisch vom Knie nach oben geht, vom Oberschenkel hoch. Ja, ja. Der lässt nicht los. Also überhaupt nicht. Nie. Aha. Und das ist nicht normal. Sie weiß aber nicht, woran es liegt. Drückt ihr da drauf. Und das macht diese Geräusche dann? Nee, die Geräusche ist tatsächlich, das Knie da ist. Und so, ich habe ein ganz, also so ein, was hatten Sie gesagt, ein Knorpelschaden zweiten Grades. Die Orthopädin sagte zu mir, ja, sagt sie, den sieht man auf dem Bild, den können Sie vergessen. Das macht die Geräusche, das ist aber nicht so tragisch. Ah, okay. Aber die Geräusche kommen unter anderem auch mit durch den Muskel, weil da sich nicht genug Kniewasser bildet, weil der Muskel das irgendwie, ich frage mich nicht, mich interessiert der Scheiß im Prinzip ja nicht mal. Aber auf jeden Fall ist es so, dass dieser Muskel nicht loslässt. Und sie hat da drauf rumgewirkt, 20 Minuten, und er hat leider immer noch nicht losgelassen. Naja. Aber Jörg, ich sag mal so, wenn man noch mal so einen Muskel hat, der mittig hochgeht und der funktioniert, ja, ist schon viel, dann ist das nicht so schlecht. Ah, nee. Ja, es ist schon echt. Scheint mir ein Senioren-Podcast. Ja, ich sag ja, ich falle langsam auseinander, ehrlich. Also es ist jetzt, ich muss morgen früh um 8 wieder hin, die nächste Sitzung. Dann mal gucken, was sie mir diesmal dann da antun. Und jetzt Senioren-Podcast, ich könnte jetzt noch erwähnen, dass ich diese Woche Haare verloren habe. Ne? Und nein. Ich hoffe, ja, oben. Aber wir waren von der Feuerwehr in einer Wärmegewöhnungsanlage und der Typ hat gesagt, ich zeige euch jetzt mal, was die Klamotten so abkönnen an Temperatur. Und es wird zuerst warm an den Ohrläppchen. Bei mir wurde es an der Stirn warm. Ich habe auch nachher festgestellt, warum. Die scheiß Flammschutzhaube hatte sich beim Helm aufsetzen leicht verrutscht und oben so an der Stirn so die ersten 7, 8 Haare, die da sind nicht mehr da. Super. Das war, ich sag mal so, die 800 Grad Deckentemperatur, die erzeugt hat, die haben funktioniert. Ja, aber du bist ja noch ein bisschen jünger, aber das dauert nicht mehr lange und dann hast du da oben sowieso keine Haare mehr. Im Alter, kann ich dir jetzt aus Erfahrung sagen, rutschen die alle nach unten. So. Ja, genau. Da kriegst du Haare über den Rücken, wo du sie nicht haben willst. Ja, genau, da wo du sie haben willst, sind keine mehr und da wo du sie nicht haben willst, da wachsen sie dann. Also, ich hoffe, ja. Ich kriege nicht so eine komischen Striebsen im Ohr, wie mein Opa da jetzt schon Zöpfe dran flechten können. Ne? Fürchterlich. Ja, da kann man ja mal zum Vertikutierer beigehen. Ne? Komm, lass uns lieber wieder zum Cashen zurückkommen, sonst springen hier unsere letzten. Guck mal, das wird schon immer weniger im Chat. Die ersten mussten sich schon übergeben laufen. Ah, schön, das Rückenhaarbürsten. Ja, bis am Hintern runterhängen, dann kann sich draufsetzen. Ach ja. So. Genau. Weil wir davon auch Fotos machen wollen, von unseren schönen Leiden, die wir so haben, vom Rücken und so, können wir nur empfehlen, GC8WJKD, Rundkurs Schierensee 7/8. Da wird mir wieder gezeigt, kein Logbuch da, ich mache ein Foto. Weil ich den Text erst gar nicht verstanden habe. Ach, da ist er. Ach, ich war zu weit oben. Das war, den hattest du eingetragen. Da hatte ich ja, genau, so richtig, genau. Ja. Das ging dann irgendwann los. Ich weiß leider nicht, wie weit runter. Leider nicht mehr da. Hier sollte er sein und dann fotografieren sie einen Baum. Das finde ich am geilsten dabei. Gut, finde ich auch. Leider kaputt. Genau. Ja, der Stock ist kaputt. Was will er mit dem kaputten Stock? Ich weiß auch nicht. Bei dem ist noch mehr kaputt, glaube ich. Aber der hat noch nicht so viel gefunden. Obwohl davor war auch leider nichts mehr da. Der hat auch ein Band fotografiert. Dem haben sie alle ein Stück Band fotografiert. Gut für dich auch. Auf jeden Fall. Foto gemacht, aber keins eingestellt. Super. Ja, also ne, Fotolog reicht immer, um zu beweisen, ich war und da. Reichlich die Mate noch sonst nichts, ne? Ne. Schleswig-Holstein. Und wieder mal. Ein Blick. Right. Ach so, da, wenn man die alten Fotos anguckt. Bevor noch mehr Assis, ne, bevor noch mehr Kescher Dinge locken, die gar nicht da sind, vielleicht mal zumachen. Ja. Machen wir uns mal wieder ein paar Freunde. Der kommt gar nicht von hier, was will der eigentlich? Genau, reporte Problem, should be archived, post, rumsbums. Ich meine, er hat immerhin 78 Favoriten. Ja, das war ursprünglich, war es mal irgendwie so ein kleines Gipshändchen, ne? Wenn man das so sieht. Naja gut, Stolperbären sind auch seit 7.9.22 nicht mehr angemeldet gewesen. Ah, okay. Jetzt hat er ein NA bekommen. Schleswig-Holstein, aber nicht Lübeck. Ja, und? So, haben wir den auch kaputt gemacht? Einen letzten haben wir noch. Genau, das ist eigentlich, ich weiß gar nicht, warum ich das nicht auf den Markt geworfen habe. Ja, das war eigentlich eher so. Ist eigentlich mehr so Tipps und Tricks, ne? Such dir einfach auf Facebook, ich weiß, einige mögen Facebook nicht, hilft nichts. Die Gruppe heißt Geocaching Nudists. Ja, ich sag mal, kann man machen, ne? This group is for geocachers who prefer to cache naked or interested in caching naked. Die hat einen knackigen Hintern, muss ich sagen. Er hat das Problem mit den Haaren am Hintern, aber sie hat doch mal einen knackigen Hintern. Ja, wobei man bei ihm nicht sehen kann, auf dem Titelbild da, ob er eventuell, also das wirklich das Problem hat, dass es alles komplett runtergerutscht ist, weil er hat eine Mütze auf. Man sieht gar nicht, ob er noch Haare hat. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich kann mir so gar nicht vorstellen, 59 Mitglieder. Ich frage mich da dann auch immer, wenn 59 Mitglieder. Ich frage mich bei, also wenn du das Foto dann so siehst, ja immer, ja, und der Stift? Den hältst du doch nicht die ganze Zeit in der Hand. Das ist doch nervig, oder? Nee, vielleicht haben die so ein Band um, so wie das war auf AIDA, die ganz asozial hatten tatsächlich immer so ein Band mit ihrer Bordkarte um den Hals hängen. Das sah immer sehr seltsam aus. Okay. Ich weiß auch gar nicht, über was man dann da sich unterhalten will. Der Stift steckt. Ja, naja, ich sag mal. Der Stift steckt. Der ist gut, ja. Ja. Der ist ein bisschen. Also ich sag mal, das grundsätzliche Problem ist ja, es gibt ja relativ wenige Caches, die du halt auch nackt machen kannst. Also du kannst wahrscheinlich viele nackt machen. Alle nackt machen. Naja, wenn man diese, wir können ja so ein Buch empfehlen, wo man tatsächlich mal liest, wie die Gesetzeslage ist, dann kannst du wirklich viele nackt machen, ja. Aber so offizielle Nackt-Caches gibt es ja wenige, ne? Also hier in Unterlöhe das gelbe N, ne? Ja, stimmt. Ja, der ist ja einer der wenigen hier in Norddeutschland, sag ich mal, aber naja, ne? Also, die Stiftfrage und wirklich, also was mich da total nerven würde, du müsstest ja immer das Handy in der Hand halten. Oder es bammelt dir irgendwie um den Bauch und bei mir wird es dann irgendwie dauernd in unangenehme Ecken schlagen. Ne? Ja, das ist ja, selbst wenn ich an einer kurzen Leine das Handy um den Hals tragen würde, tut es immer noch weh. Ne? Ja. Das ist, also das wären so die Probleme. Stift, Handy, was machst du? Ne? Also ich. Stellinger ist jetzt raus. Aufgegeben. Find's mal seltsam. Wieso, hat er uns verlassen? Nein. Nee, ist schon wieder rein. Ah, okay. Zwischendurch mal rausgeflogen. Wahrscheinlich mit dem Kopf auf die Tastatur geschlagen und eingeschlafen. Ja, 25 Leute noch da. Ach nee, 23. Wir beide sind es ja. Ah, 22. Backup ist aber. Ja. Keine 30 heute. Guck mal, hätten wir wieder eine Reihe. Ich gucke gerade, unter Tipps steht, also den anderen lassen wir wieder offen. Unter Tipps steht netter PR. Das habe ich nicht geschrieben. Nee, ich auch nicht. Also da hat er irgendwas nicht synchronisiert. Weil was ich eigentlich jetzt unter Tipps, ist ja unser Abschluss heute, weil Cash-Tipps haben wir ja beide nicht reingeschrieben. Ja. Na gut, ich hatte auch Urlaub, dadurch, da war halt nicht Stonehenge, ist jetzt nicht wirklich ein Tipp. Von daher haben wir diesen Monat keinen wirklich guten Cash gefunden, aber ist auch viel wetterbedingt, muss man auch mal klar sagen. Aber was ich als Tipp noch drin hatte, war nämlich das neue Garmin. Es gibt wohl mehrere neue Garmin, ich glaube 3 Stück. Ein 67 oder sowas. Warte, jetzt gucke ich nochmal nach. Wir haben ja Zeit. Genau. Irgendwie Forerunners kamen neu. Die sind ja nur für Geocacher nicht so ganz wichtig. Es gibt jetzt ein GS Map 67 Serie. Das könnte sicherlich für manche wieder interessant werden, wobei ich immer nicht weiß, ob die überhaupt noch mit Batterie und Akku laufen. Das ist ja immer so eine Frage. Und das Ding kostet, also wirklich, also da ist jetzt auch diese InReach-Satellitentechnologie mit drin, GS Map 67i, die IDA, 649,99. Und das finde ich, nö, ist auch nur mit Akku, ich weiß. Das ist schon eine Nummer, ne? Der Preis irgendwie noch mit, ich weiß gar nicht, mit was das noch. Und das ist also jetzt sein auf, soll. Auf den ersten Blick sieht es auch nicht so aus, als wenn es jetzt irgendwie, ja, es ist jetzt ein bisschen neuer und moderner als die vorigen GPS-Map-Geräte, aber dass du jetzt sagst, ey, guck mal, hier ist ja ein Touch und also. Ja, also Standard-Tracking-Musik hält der Akku bis zu 165 Stunden. Das ist natürlich sehr lang, ja. Das ist keine Frage. Dann hast du die Topo Active Karte dabei. Die finde ich jetzt aber gar nicht mal so besonders. Ich weiß natürlich nicht, wie schnell das jetzt ist. Das Problem, was ich bei Garmin immer hatte, dass sie immer diese Karten hin und her zoomen, ist ja unsagbar langsam. Ja, das stimmt. Dann hast du natürlich dieses InReach. Das kostet aber auch richtig Geld. Das muss man auch mal sehen. Den Garmin Messenger, ja gut, da möchte ich mich jetzt nicht weiter drüber äußern. Gar nicht erst. Das hat eh keinen Sinn. Individuelle Wetterdaten, ja. Toll. Also Geocaching, finde den Schatz. Hat er auch drin, immerhin. Erhalte automatische Cache-Updates von Geocaching Live. Ja, ob das dann funktioniert, das haben sie schon so oft geschrieben, dass das geht. Ach, ich weiß nicht. Also 650 Euro für der schafft nicht mal das, was ein Handy schafft. Ich frage mich sowieso immer so auch an die Hörerschaft mal, wie viele laufen eigentlich noch wirklich zum Cachen? Also jetzt nicht irgendwie, wenn sie jetzt eine Mehrtagestour machen, also einfach so, ich gehe heute Nachmittag mal cachen. Wer läuft da noch mit dem GPS rum? Ja, und nimmt nicht das, ja, so nicht, aber. Aber prozentual, das wird doch unter 20% sein mittlerweile. Das glaube ich auch. Was ich ein, also warum ich es eigentlich reingenommen habe, wen es interessiert, es gibt auch ein neues E-Trex SE. Das sieht ganz lustig aus. Ich befürchte, es wird wieder genauso scheiß langsam sein wie die anderen E-Trex. Wenn du die Karte scrollen willst, musst du sehr viel Geduld haben. Weil das also ich hatte noch einen E-Trex, da gab es nicht mal eine Karte. Ich wollte gerade sagen, da ist nicht ein Bild mit Karte drauf. Ich habe so langsam... Ja, wird aber schon mit Karte gehen. Doch, da ist ein. Ist das schwarz-weiß? Ja. Nicht ernsthaft. Ich gehe davon aus, wenn ich das jetzt hier auch gerade richtig gucke. Ja, das sieht so aus. Das kostet jedenfalls nur, oh Gott, das ist so peinlich, 180 Euro. Für so ein pissiges. Also mit dem E-Trex habe ich mal angefangen, weil ich gesagt habe, naja, mal gucken, vielleicht bleibe ich gar nicht so lange dabei. Und dann war das so ein ganz gutes Einsteigergerät damals. Ne? Da hat es, glaube ich, irgendwie das ohne Karte 100 Euro kostet, mit Karte 130 Euro. Ja, ja. Ne? So die Richtung. Und hat wohl auch Akku. Aber da ist auch ein Bild mit, nee, das ist die Garmin Explore. Aber Karte ist ja auch ein bisschen übertrieben beim E-Trex. Also so richtig, ja. Ja, doch mittlerweile geht es mit der Karte. Früher war es ja eher, das war ja, weiß ich nicht. Ja, aber kennst du auch nicht drauf. Das ist so klein, das ist ja ein Witz. Ja, ja. Also es gibt jedenfalls ein neues Garmin-Gerät. Wer sich für sowas interessiert, könnt ihr mal gucken. Mir sind die einfach derart überteuert. Das ist einfach völlig sinnlos. Ich habe nochmal gelesen, richtig, ich habe nochmal eins gesehen, das habe ich früher mal gehabt. Allen, das war auch geil, das Teil. Das war richtig gut. Ich weiß gar nicht, das hat sich überhaupt nicht damals durchgesetzt. Das kenne ich gar nicht, habe ich nie gehört. Oh, das war ein richtig, richtig gutes Gerät, ganz ehrlich. Also muss ich echt sagen. Aber wie gesagt, hat sich überhaupt nicht durchgesetzt und hatte damals wirklich Top-Karte, alles. Findet man unter Allen Map 500 DL. Und das war wirklich gut und auch viel billiger als die anderen. Aber aus irgendwelchen Gründen, ja, hat sich so gar nicht durchgesetzt. Nicht durchgesetzt, ne? Nee, ich habe es auch nicht verstanden. Wasserdicht und also wirklich, das konnte alles. Das war gut. Ich hatte das auch, wie gesagt, war top das Gerät. Also. Aber, ja. Ich hätte es ja früher auch nicht gedacht. Ich habe immer gesagt, ich brauche ein GPS. Und jetzt mittlerweile, ich glaube, jetzt habe ich es ja schon seit 2 Jahren verkauft. Also das letzte, was ich hatte, das Oregon. Jetzt geht nur noch mit dem Handy. Geht auch ganz gut. Ja, ich mache das auch nur noch mit dem Handy. Ich hatte ja zwischendurch mal dieses eine Garmin ausprobiert. Und als ich dafür jeden Furz nochmal wieder extra bezahlen sollte, war mir klar, nee, lass mal gut sein. Das ist mir zu absurd. Also das ist einfach zu teuer. Jetzt haben wir noch einen Tipp gerade reinbekommen. Vom Glitter. Landungsbrücken Finkenwerder. Mein Gott, den gibt es immer noch? Was ist daran gut? Schreib mal eben. Das ist GC5GCWD. Das ist ja witzig. GC5GCWD. Muss ich jetzt mal gucken. Hier ging es erstaunlich schnell. Irgendwie fand ich, passte irgendwas nicht richtig. Und das war auch der richtige Gefühl. Wirklich ein sehr schönes Versteck. Aha. Oh, da steht noch drinnen mit AHREF auf podcastkeller.de, der ja schon gar nicht mehr geht. 2014. Oh mein Gott, so lange her. Also ich sag mal so, wenn man die Bilder anguckt in dem Cache und auf der ersten Seite ist El Capral und der guckt jetzt nicht so begeistert. Ich glaube, so gut ist der Cache nicht. Und wenn der das dann... Ich glaube, da war ich tatsächlich auch schon mal. Ich habe ihn damals nicht gefunden. Boah, schwach. Ich erinnere mich irgendwie in die Gegend da. Oh, das kann doch nicht, überall diese Cabral-Fresser einmal gegengucken. Nee, bitte, echt. Könnt ihr die nicht irgendwie raus? Kann ich das nicht einstellen, dass er mir nicht angezeigt wird oder irgendwie so? Das finde ich langsam schlimm. Ja, die in Seattle, die zuhören, bitte so eine Ordner-Ignore, auch bei Fotos bitte. Ne? Ja, aber das ist ja wirklich, nee, das ist nicht schön. Wo der lag, weiß ich aber auch nicht mehr. Stimmt, der war von unten, glaube ich, drunter oder so. Aber das ist so lange her. Ja, auf jeden Fall ist das unsere heutige Empfehlung von Glider. Unsere nicht, weil ich einfach nicht mehr weiß, wann ich die gemacht habe und was das Ding war und wie der geht. Der hing. Ja, der hing, das trifft auf vieles zu. Ich wollte sagen, das wäre beim Senioren-Podcast. Ne? Ohne 9 Volt, das ist gut. Klebte, guck mal, Tina, jetzt dreht Tina auf. Der klebte, der hing, ja, was denn, Luke? Backte. Der hing, klebt und backte. Also wenn ihr den sucht, dann guckt nach was hängt, klebt und backt. Bäh. Oh Gott. Kommen mir eklige Gedanken. Also muss er vielleicht mal gewaschen werden. So. Und deswegen war Pietro ja schon da. Wieso war der heiß? Mag.de, jetzt drehen sie komplett. Jetzt ist der Chat, siehst du, jetzt ist auch Zeit. Wir sind ja auch durch. War heiß, aber ist doch hier in Finkenwerder, nicht in den Landungsbrücken oder St. Pauli oder so. Ja, weiß ich auch nicht. Jetzt drehen sie komplett da. Wenn der backte. Ja, dann haben wir eigentlich alles durch, ne? Dann haben wir alles durch, genau. Ja. Ja. Haben wir auch knapp, dieses Mal eine kurze Folge. War eine kurze Folge, wie wir gesagt haben. Wir haben es ja geahnt. Ja, knappe 90 Minuten. Ja. Dann haben wir noch tatsächlich da waren ja auch 5 Wochen zwischen, ne? Also deswegen. Genau, jetzt, da muss man jetzt auch mal. Jetzt wird mir das bewusst. Aber wir freuen uns, dass ein paar neue Hörer hier dabei waren und auch teilweise durchgehalten haben live. Ja. Das ist ja auch bemerkenswert. Ich vermute, das ist sowieso komplett alles Hoja, da hat sich nur verschiedene Fake-Accounts da reingelegt. Oder Tina. Tina hat gesagt, jetzt melde ich mich mit 13 Accounts an. Irgendeiner muss funktionieren. Ne? Stimmt. Ganze Tablets rausgeholt. Und mit etwas Glück fällt er einem auf den Kopf. Ach ja, guck mal, Mika muss auch zum Rätsel-Event. Siehst du, wir müssen ihm ja noch ein bisschen Zeit geben. Na. Stimmt. Genau. Das kann man nach 23 Uhr aber nochmal machen. OC-Rätsel-Event. Stimmt. Das nächste Mal wissen wir noch, ja, wahrscheinlich, weiß ich nicht, musst du ja wieder gucken. 13. Ich gucke mal. Wäre, glaube ich, der 4-Wochen-Turnus so in etwa. Genau, das wäre nämlich dann auch nach dem Urlaub. Die Woche vor wird eh nicht gehen. Also wahrscheinlich wird es der 13. dann sein, ja. Jo, das wär, vermutlich der 13. Das wäre bei mir auch sehr passend. Ist nicht der Freitag der 13., das ist auch schon mal gut, ne? Ach so, ja, Mensch, habe ich jetzt gar nicht. Ich gucke gerade erstmal, das ist ja nach Ostern, das macht aber nichts. Weil das Wochenende drauf war nach Friedrichstadt. Das ist ganz gut, da mache ich immer ungern vorher einen Podcast, bin ich morgens immer so müde. Ja. Ja, wir schauen mal. Aber wahrscheinlich in genau 4 Wochen wieder. Am 13. wahrscheinlich dann. Wahrscheinlich, das wirst du mir dann ja genau auf Zug zeitnah wieder am Wochenende schreiben, während du mich dann am Mittwoch erinnerst, wie lange das Wochenende geht. So, jetzt mal genug Internes hier. Ja, also übrigens nur mal am Rande, Balkonkraftwerk funktioniert gut, möchte ich auch mal erwähnen. Wir müssen ja auch so, ein Werbung für moderne Technik machen, was uns unser Klima hilft. Ne? Damit Ich muss auch mal sagen, ich die AIDA sozusagen. Ich bin tatsächlich überrascht, dass so, ein, so zwei so kleine Panels wirklich dann mal so am Tag 3 Kilowattstunden erzeugen können. Ne? Auch jetzt so bei so mittelmäßigen, also nicht komplett sonnig und die Sonne steht noch nicht so hoch und so. Ich bin tatsächlich ein bisschen begeistert davon, muss ich mal sagen. Also ich bin jetzt nicht viel Geld. Ne? Ich bin tatsächlich so eher so bei einem, ja, das höchste ist so 587 an einem Tag. Aber es ist ja auch nur eine 300er Anlage und ich habe das doppelte Jahr. Ne? Ja, aber du hast sie ja richtig aufgeständert und hast nicht gesehen. Ich habe meine einfach aufs Dach geschraubt. Die ja, aber ich glaube, also ich wollte sagen, aber das ist, glaube ich, nicht das Verkehr. Das, Fakt ist da wahrscheinlich eher, dass es dann auch doppelte Leistung hat. Ne? Ja, aber ich kann mal sagen, hier zum Beispiel heute waren es 3,25 Kilowattstunden und gestern war es dann nur 1 Kilowattstunde, war ja dann nicht so pralle Wetter. Aber in den 3 Wochen, die ich es jetzt habe, sind es 30 Kilowattstunden gewesen. Trotz teilweise auch wirklich blödes Wetter und Schnee drauf und so. Ne? Ja, also möchte ich echt mal empfehlen. Also wer einfach sag mal was bisschen Wieses tun will, so Beton. Balkonkraftwerk kann ich euch echt nur empfehlen. Die kriegt man im Moment wirklich billig. Selbst ein 800er oder ein 600er, nee, aber ein 600er ist ja offiziell erlaubt bis jetzt nur. Das kommt zwar auf 800, aber im Moment sind 600. Kriegt man mittlerweile für 450 Euro, wenn man Glück hat, im Angebot. Also ich habe jetzt gerade am Wochenende gesehen, Schwiegervater ist so ein bisschen neidisch. Also der will es auch unbedingt haben, weil er auch nicht dachte, dass es so effektiv sein kann. Und er hielt mir was unter die Nase bei eBay vom deutschen Lieferant mit deutscher Ware für 490 Euro. Ja, also mit, 840 richtig. Watt Leistung und 600 Watt halt dann der Wechselrichter. Ja. Ne? Also kann man wirklich für im Moment wenig Geld dann doch schon ein bisschen was kriegen, das sich in 3-4 Jahren amortisiert hat. Ne? Ja, absolut. Und vor allen Dingen ist auch wirklich kein Aufwand. Schraubt man irgendwo hin, man muss den Platz muss man natürlich haben, klar, keine Frage, aber schraubt man irgendwo drauf. Also man kann es aufständern, aber ich kann auch ehrlich sagen, ich habe es einfach platt aufs Gartendach oben geschraubt, dass er nur so eine leichte Schräge hat. Funktioniert auch, hat man ein bisschen weniger Ertrag, aber das Ding macht sich einfach von alleine bezahlt, ohne dass man was tun muss. Ich wollte gerade sagen, meine Aufständerung hat dann auch mal 100 Euro oben drauf gekostet, weil sie halt aus Alu ist und so. Ne? Genau deswegen wollte ich das nicht haben, weil will ich mir nicht extra auch noch einsparen müssen. Deswegen, ich wollte es wirklich einfach haben und funktioniert auch. Ich habe ja noch die andere Seite vom Stalldach. Da wird wahrscheinlich jetzt auch nochmal 600 draufkommen oder 800. Die melde ich dann nicht mehr an, aber egal. Naja, also anmelden, das muss ich auch mal sagen, das ist total lustig. Ne? Bundesnetzagentur ist ja ein Klacks. Ja. Netzbetreiber ist dann so mittelmäßig lustig. Ne? Erstmal, ich habe dann irgendwann so einen Zettel gefunden, den man ausfüllen kann, habe ich den geschickt. Dann habe ich alles Mögliche dazu geschickt, was sie haben wollten. Hier Konformitätserklärung von beiden Produkten und da alles hingeschmissen. Nach 2 Wochen kommt ein Schreiben, ja, aber wir brauchen noch das Produktdatenblatt. Ja, Leute, ihr habt komplette Datenblätter von der EU gekriegt dafür. Okay, das nochmal hingeschickt. Dann kommt zurück, ja. Aber in Betrieb nehmen, erst wenn der Zähler gewechselt ist, der muss nämlich eine Rücklaufsperre haben und den bringen wir Ihnen im Juni. Ernsthaft? Und da habe ich Sie mal kurz darauf hingewiesen, dass der Zähler, den ich habe, eine Rücklaufsperre hat und was Sie hier eigentlich noch einen Zähler wechseln wollen. Und jetzt war wieder Ruhe dann. Also Ernst, hast du so viel Schreiben hast du von denen gekriegt? Ja! Ich habe kein einziges gekriegt. Ich habe an die EWE geschrieben, einen Brief. Ich verstehe ihren ganzen Quatsch nicht auf ihrer Homepage. Ich melde hiermit an, ich habe jetzt eine 300 Watt Balkonanlage angeschlossen. Punkt. Ja. Und da habe ich nie eine Rückantwort bekommen. Wenn ich mich mal melde, schreibe ich ihn auch zurück. Nee, ich habe gar keine Unterlagen. Punkt. Ja, ich hab da zwischendurch da mal gelesen, weil ich dachte, was schreiben die mir so viel und her, was wollen die eigentlich? Am besten kommen sie nach um die Ecke und sagen, ja, aber ihr, also in der Straße, das Netz hält das nicht mehr aus, also das wäre noch das Beste. Ja. Da habe ich mal gelesen, die Rechtslage ist tatsächlich so, also man sollte sich da melden, auch die Sachen hinschicken, die sie haben wollen, aber deren Leistungsgrenze oder deren Haftungsgrenze endet von der Straße aus dann irgendwann an deiner Einspeisung, hat die gar nicht zu interessieren. Genau. Das heißt, rechtlich müssen die informiert werden und alles andere kann ihnen am Arsch vorbeigehen. Und mal ganz ehrlich, selbst wenn du eine 600 Watt Anlage hast, wirst du sowieso niemals was einspeisen, weil selbst dein Kühlschrank verbraucht schon mehr als die einspeisen. Wir haben eine Lüftungsanlage, die verbraucht, wenn sie im Normalbetrieb läuft, 100 Watt. Ja, so, wenn die hochläuft, 170. Kühlschrank und dann läuft hier grundsätzlich sowieso immer irgendeine Küchenmaschine. Ja. Also ich glaube, das, was ich einspeise, da kannst du eine LED mit beleuchten. Ja, eben. Also das ist. Naja. Na gut, haben wir die Werbung auch noch eingebaut. Genau, was fürs grüne Gewissen getan. Ne? Ja, das sehe ich auch so. So, in dem Sinne, dann Leute, vielen Dank, ja, dass ihr dann immer noch mit 20 Leuten hier durchgehalten habt, das Geplänkel. Reifenleistung. Genau. Und ich gehe davon aus, wir kriegen bestimmt ein paar Karten, denn es liegen ja Osterferien dazwischen. Ja, da gehe ich davon aus. Wetter wird besser, wir cashen wieder mehr. Oh, ich lese gerade hier, Mike Busch hat einen Split-Account mit seinem Vater. Ah, das erklärt einiges. Ach, dann ist Mike Busch also der Junge von den beiden. Ah, vielleicht heißt der eine Mike und der andere Busch. Ja. Man weiß es nicht. Aber wer ist die nur in der Gruppe Naked Geocacher? Ne? Genau. Naked Nudists. Genau. Da weiß man, wer Mike ist und wer Busch. So. Also, ja. Wir hören uns in dem Sinne. Monat. Macht's gut. DSM gibt es so lange auf jeden Fall noch. Ja, definitiv. Ja. Okay. So kleine Löcher müssen wir sein. Tschö. Jo, ciao.